Für die Gewerkschaften, durch hohe Arbeitslosigkeit und Mitgliederschwund geschwächt, bedeutete dies eine schwere Niederlage. Als der Zentralausschuss des ADGB daraufhin in seiner Sitzung von Mitte Januar 1924 die Aufkündigung der Zentralarbeitsgemeinschaft mit den Arbeitgeberverbänden vom November 1918 beschloss, war dies nicht mehr als eine deklamatorische Geste, weil das Abkommen jeden Sinn verloren hatte. Eine Niederlage erlitten auch diejenigen, die auf die Gründung eines westdeutschen Bundesstaates gesetzt hatten. Mitte November 1923 hatte der 15. Ausschuss die Verhandlungen mit Tirar aufgenommen. Auf das Verlangen, Frankreich möge seine schützende Hand von den Separatisten abziehen, reagierte der Hochkommissar ausweichend, aber er bekräftigte, dass Frankreich keine Annexion der Rheinlande anstrebe und stellte eine Reduzierung der Besatzungstruppen in Aussicht. Am 29. November händigte Tirar Adenauer eine Denkschrift aus, in der er seine Vorstellungen über die künftige Verfassung eines Rheinstaats präzisierte. Danach sollte im Rheinland eine Konföderation mehrerer kleiner Staaten mit einem gemeinsamen Parlament in der Hauptstadt Koblenz gebildet werden. Der neue Staat sollte uneingeschränkte Gesetzgebungsbefugnis auf allen Gebieten besitzen, eine eigene Währung bekommen und diplomatische Vertretungen im Ausland unterhalten. Das Ganze lief auf einen Pufferstaat hinaus, der zwar formell dem Reich angehören, faktisch aber unter französischer Kontrolle stehen sollte. Am 12. Dezember übergab Adenauer Tirar seinen Gegenvorschlag. Darin wiederholte er, was er bereits im Interview mit der Zeitschrift Le Peuple Ende Oktober 1923 ausgeführt hatte, dass die Schaffung eines Pufferstaates Frankreich keine Sicherheit bringen würde. Die größte Garantie für einen dauerhaften Frieden zwischen Deutschland und Frankreich würde ein westdeutscher Bundesstaat bieten, der allerdings in seinen Verbindungen mit dem Reich keinerlei Einschränkungen unterliegen dürfe. Zwei Tage später unterrichtete Adenauer Marx über die bisher gepflogenen Verhandlungen und holte sich das Einverständnis des Reichskanzlers für eine Fortsetzung der Sondierungen. Allerdings sollte der Außenminister zunächst nicht eingeweiht werden. Seit dem Zusammenstoß in Hagen am 25. Oktober war das Verhältnis zwischen Adenauer und Stresemann gestört. Beide Männer hegten ein tiefes Misstrauen gegeneinander. Trotz wenig ermutigender Nachrichten aus Paris gab Adenauer nicht auf. Nach einer erneuten Unterredung mit Tirar Ende Dezember, in der er erstmals auf größeres Entgegenkommen traf, glaubte er, allmählich eine Lösung im Sinne seines Konzepts heranreifen zu sehen. Am 9. Januar 1924 erhielt er in einer Sitzung des Reichskabinetts Gelegenheit, dafür zu werben. Man habe nur zwischen zwei Übeln zu wählen, zwischen dem Verlust der besetzten Gebiete oder der Schaffung eines westdeutschen Bundesstaates. Die anwesenden Mitglieder des Reichskabinetts nahmen von den Ausführungen Kenntnis, hieß es im Protokoll. Allerdings verweigerte Stresemann, der sich noch während der Sitzung entfernt hatte, seine Unterschrift. Seine Bedenken gegen Adenauers Pläne fasste er noch einmal in einem Schreiben an Marx vom 16. Januar zusammen. Mit seiner pessimistischen Voraussage, Deutschland könne unter Umständen in zwei Monaten zusammenbrechen, schade der Kölner Oberbürgermeister den deutschen Interessen. Die innenpolitischen Verhältnisse hatten sich, nach Stresemanns Ansicht, weitgehend beruhigt, und auch in der Außenpolitik sah er die Chancen, zu einer Verständigung mit Paris und Brüssel zu gelangen, als deutlich verbessert an. Die privaten Verhandlungen des 15er Ausschusses mit der Interalliierten Rheinland-Kommission, die er Anfang November 1923 noch gebilligt hatte, empfand er nur noch als ein seiner Außenpolitik störendes Element. Er halte es für außerordentlich gefährlich, ließ er den Reichskanzler wissen, wenn der Anschein erweckt würde, dass die Regierung Verhandlungen begünstigt, über deren Ausgang man sich schwer ein Bild machen kann. Das war das Ende für Adenauers Rheinstaatspläne. Am 23. Januar teilte er Marx mit, dass er und seine Mitstreiter sich künftig jeder weiteren Betätigung in dieser Richtung enthalten würden. Etwa zur gleichen Zeit zogen Louis Hagen und die rheinischen Bankiers die Konsequenz aus der Tatsache, dass Frankreich aufgrund der aktuellen Schwäche seiner Währung außerstande war, sich an der Errichtung einer rheinischen Goldnotenbank zu beteiligen, und ließen das Projekt fallen. »Adieu, 1923, du warst nicht schön«, rief Hedwig Pringsheim in ihrem Tagebuch dem Jahr nach. Es war eine euphemistische Umschreibung dessen, was hinter ihr und ihrer Familie lag. So gehe nun das alte Jahr zu Ende, ein sehr trauriges, notierte Harry Graf Kessler am Silvesterabend. Am bedrückendsten empfand er die Verelendung breiter Schichten der Bevölkerung. Es gibt kaum noch jemanden, der einen nicht anbettelt. Man ist in Berlin jetzt wie auf dem Kirchenplatz eines spanischen oder süditalienischen Städtchens, von zudringlichen Bettlern ohne jede menschliche Würde oder Scham belagert. Für den 16-jährigen Oberschüler Sebastian Haffner hingegen war das Jahresende 1923 eher mit positiven Gefühlen verbunden. Eine Katerstimmung hing in der Luft, aber auch eine gewisse Erleichterung, erinnerte er sich. Das Schlimmste schien überstanden zu sein. Auf dem Berliner Weihnachtsmarkt konnte man wieder allerhand Sachen kaufen. Alles kostete 10 Pfennig und jeder kaufte Klappern, Marzipantiere und sonstiges kindisches Zeug, nur um sich zu beweisen, dass man wieder etwas für 10 Pfennig kaufen konnte. Vielleicht auch, um das letzte Jahr zu vergessen und sich wieder wie ein Kind zu fühlen. An den Ständen hingen Plakate »Friedenspreise«. Zum ersten Mal sah es wirklich nach Frieden aus. Von einem wahren Kauftumult berichtete auch der Schriftsteller Alfred Döblin in einem Artikel über das Berliner Weihnachten. »Denn plötzlich gibt es alles, sogar Apfelsinen. Ja, das war eine Rarität, die Jahre. Man durfte sie nur hinter Schaufenstern angucken. Bücher sind über Nacht billig, kaufbar. Man kann im Café sitzen, sogar ein Stück Kuchen essen, ohne die Grundlage seiner Existenz zu vernichten. Man kann skrupellos elektrische fahren. Der Krieg ist überstanden, der Feind außer Landes, die Valuta. Einen positiven Ausblick auf das neue Jahr boten Redaktion und Verlag des Tagebuchs ihren Lesern. Es wird, wenn unser aller Hoffnung sich erfüllt, ein Jahr werden, in dem nicht mehr die grauenhafteste aller Kalamitäten, die Währungskalamität, zu tagtäglichem Kampf ums Primitivste nötigt. Licht am Ende des Tunnels glaubte auch Botschafter Debernon zu erkennen. In seinem Jahresrückblick rief er sich noch einmal in Erinnerung, wie nah Deutschland am Abgrund gestanden hatte. Die Ruhrinvasion, eine Währungskrise ohnegleichen, die kommunistische Herausforderung in Sachsen und Thüringen, der Hitlerputsch in München, die separatistische Bewegung im Rheinland, all das habe ein Gefahrenpotenzial dargestellt, das die Republik vor die Existenzfrage gestellt habe. Dass der große Zusammenbruch ausblieb, rechnete der britische Diplomat den demokratischen Politikern von Weimar als Verdienst hoch an. Politische Führer in Deutschland sind nicht gewohnt, dass ihnen die Öffentlichkeit Lorbeeren spendet, und doch haben diejenigen, die das Land durch diese Gefahren hindurch gesteuert haben, mehr Anerkennung verdient, als ihnen zuteil werden wird. Für die Stimmung in Offizierskreisen war charakteristisch, was Oberstleutnant Erfurt, Chef des Stabes des Wehrkreiskommandos I in Königsberg, einem Privatbrief am Neujahrstag 1924 anvertraute. Es überwog die Enttäuschung, dass es nicht gelungen war, die Reichswehr als entscheidenden innenpolitischen Ordnungsfaktor zu etablieren und eine auf sie gestützte Diktatur zu errichten. Die im September so verheißungsvoll begonnene militärische Offensive sei zum Stehen gekommen, um den nationalen Aufschwung in Deutschland sei es wieder still geworden. Parlamentarismus und politische Korruption seien ungebrochen. Die nationale Rechte werde sich nun von der Reichswehr abwenden, weil diese sich als unfähig erwiesen habe, die ihr zugedachte Aufgabe zu lösen. So endet das Jahr 1923 als das traurigste und schlimmste, was wir bisher erlebten. Kapitel 8: Kultur im Schatten der Krise. Das Jahr 1923 wird als eines der schwärzesten Jahre im Buche deutscher Geschichte verzeichnet werden müssen, zog die Gewerkschaftszeitung, das Organ des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, in ihrer Neujahrsbetrachtung 1924 Bilanz. Dieser Befund trifft nur zu, wenn man den Blick auf die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Folgen der Krise beschränkt. Er gilt jedoch nicht, wenn man die Kultur in die Betrachtung einbezieht. Im Gegenteil. Wirtschaftliche Misere, gesellschaftliches Chaos und politische Instabilität gingen in den ersten Nachkriegsjahren Hand in Hand mit einem bemerkenswerten kulturellen Aufbruch. Inflation und Hyperinflation beeinträchtigten Künstler und Schriftsteller nicht in dem zu erwartenden Ausmaß, sondern wirkten eher stimulierend auf ihr Schaffen. Der Zwang zur Improvisation, den der Zusammenbruch der Währung nach sich zog, begünstigte die Lust am Experimentieren. Nicht erst mit der Stabilisierung der Republik seit Mitte der 20er Jahre zeichnete sich die Weimarer Kultur durch eine geradezu eruptive Freisetzung von Kreativität aus. So entwickelte sie sich zu einem Laboratorium der Moderne, in dem eine Vielzahl neuer kultureller Ausdrucksformen erprobt wurden. Die republikanische Staatsform hatte den Rahmen für eine freie Entfaltung der geistigen Kräfte geschaffen. Literatur, Theater, Kunst und Musik öffneten sich für ein breiteres, nicht mehr nur von Bildungsbürgern dominiertes Publikum. Neue Medien wie der Film und der Rundfunk förderten den Übergang zur Massenkultur. Diesem Trend entgegen wirkte auch das Bedürfnis vieler Menschen, sich in einer Zeit großer Verunsicherung und Not durch die Angebote der Kulturindustrie von der Tristesse des Alltags ablenken zu lassen. Aber jetzt, in dem großen Kuddelmuddel, jetzt nimmt man jede Abwechslung, jede Zerstreuung, jede Ablenkung von dem Unsicheren des Alltags ganz gern in Kauf. Manchmal wird solcherlei sogar Bedürfnis, merkte der Theaterkritiker Alfred Kerr in seinem Plauderbrief vom Dezember 1921 an. Freilich beherrschte die künstlerische Avantgarde niemals unangefochten die Kulturszene. Die neuen künstlerischen Strömungen stießen zum Teil auf heftigen Widerspruch konservativer Kreise, die an ihrem traditionellen Kunstverständnis festhielten und davon abweichende Positionen als Kulturbolschewismus denunzierten. Zwischen Avantgardisten und Traditionalisten klaffte ein tiefer Graben, so dass man durchaus von einer gespaltenen Kultur in Weimar-Deutschland sprechen kann. Die Anfangszeit des Films reichte zurück bis in die Jahre vor Beginn des Weltkriegs. Doch erst in der Nachkriegsära nahm er einen ungeahnten Aufschwung und entwickelte sich zum Leitmedium. Es gebe kein anderes Mittel, an die Massen heranzukommen, als das Kino, schrieb der junge Sozialdemokrat und spätere Widerstandskämpfer gegen Hitler, Carlo Mierendorf, in einer Broschüre aus dem Jahr 1920. Wer das Kino hat, wird die Welt aushebeln. An der Spitze der aufblühenden deutschen Filmindustrie stand die 1917 gegründete Universum Film AG, kurz UFA. Sie unterhielt eine Reihe von Kinosälen, darunter vor allem den UFA-Palast am Zoo, der im September 1919 eröffnet worden war und mit 2165 Sitzplätzen zu den größten seiner Zeit zählte. Ganz in Rot und Gold, schwerer, weicher Purpur auf den Böden und an den Wänden, trotz des Riesenraumes behaglicher als manch intimes Theater, mit den Sensationen eines Orchesters von 75 Mann und hoher faltiger Goldvorhänge, die von Dutzenden von Scheinwerfern belichtet, ununterbrochen in fantastischen Farben spielen, so beschrieb das Tagebuch das prachtvolle Innere. In den 20er Jahren errichtete die UFA in Neubabelsberg im Südwesten Berlins die größte Filmwerkstatt Europas. Über die Dreharbeiten in den neuen Riesenateliers berichtete der Kinematograph im Juli 1923: Von oben blitzen hunderte von Lampen, heben sich auf Hebeldruck, senken sich ganz oder geteilt. Scheinwerfer strahlen aus 40 Meter, also fast himmelhoch, zucken von den Seiten. Wirklich ein Lichtermeer. Jetzt öffnen sich langsam, wie von Geisterhänden geschoben, die Riesentüren. Tageslicht flutet herein und vermählt sich mit den 1000 elektrischen Kerzen. Die Aufnahme beginnt. Vor dem Ersten Weltkrieg war der Kintop eine Attraktion vor allem für die Unterschicht. In bildungsbürgerlichen Kreisen begegnete man dem neuen Medium noch mit einer gehörigen Portion Skepsis. Unter Gebildeten galt es nicht für fein. Man ging wohl mal, am liebsten im Dunkeln hin und sprach im Übrigen nicht davon, erinnerte sich Hans Siemsen, der Filmkritiker der Weltbühne. Nach 1918 öffnete sich das Kino für alle gesellschaftlichen Schichten. Es etablierte sich als ein Unterhaltungsmedium, das zunehmend auch unter Bildungsbürgern salonfähig wurde. Damit einher ging die Entwicklung des Films zu einer anspruchsvollen Kunstform. Im Oktober 1919 brach Alfred Kerr nach einem Besuch der Verfilmung von Gerd Hauptmanns Drama »Rose Bernd« eine Lanze für das Kino. »Diese Lichtbildnerei ist ja eine Kunst wie jede andere. Sie muss nur als Kunst geübt werden. Kitsch bleibt in allen Kunstgattungen Kitsch. Schund ist in der Malerei, in der Operette, im gesprochenen Schauspiel genauso Schund wie Kino. Es ist aber keineswegs gesagt, dass das Kino nur Schund bringen muss. Und wenn wir den Kientop verwerfen, dann sollen wir halt die schlechten Kientöppe verwerfen, nicht aber die Gattung an sich.« Für Viktor Klemperer und seine Frau Eva wurde der Kinobesuch in Dresden in den frühen 20er Jahren zum bevorzugten Freizeitvergnügen. »Wir sind wohl 31 Mal im Kino gewesen, die Programme habe ich fast alle«, notierte er im Oktober 1922. »Ganz trostlos war nur höchst selten ein Abend. Zumeist hatten wir Freude. Kino ist mehr Ablenkung und Anregung, es ist mehr Ersatz für Theater, Oper, Konzert und Reise. Manchmal schäme ich mich, wenn ich lauter junge Menschen und ungebildetes Publikum im Hause sehe, aber diese Scham ist unsinnig.« Am Silvesterabend 1923 beendete er seine das Jahr bilanzierende Tagebuchaufzeichnung mit dem Eingeständnis: »Ich habe eine förmliche Kinomanie. Alles darin macht mir Vergnügen und regt mich an. Wir teilen die Menschen in solche ein, die am Film partizipieren und die ihn ablehnen. Die Ablehnenden sind die Engen, die Vorurteilsvollen.« Zu den wichtigsten künstlerisch ambitionierten deutschen Spielfilmen der Nachkriegszeit zählte »Das Kabinett des Dr. Caligari«, der im Februar 1920 im Marmorhaus am Kurfürstendamm Premiere hatte. Erich Pommer, einer der einflussreichsten Filmproduzenten der Weimarer Jahre, hatte Robert Wiene als Regisseur verpflichtet. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der geheimnisvolle Hypnotiseur Dr. Caligari, gespielt von Werner Krauss, der den Somnambulen Cesare, gespielt von dem damals ebenfalls schon populären Konrad Veit, in Trance versetzt und ihn darauf programmiert, nachts Morde zu begehen. Mit seiner gespenstisch-fantastischen Haltung, seiner düsteren Atmosphäre und bizarren Kulissenwelt avancierte der Film zu einem Meisterwerk des Expressionismus. »Seit Jahren habe er nicht so aufmerksam im Kino gesessen«, lobte Kurt Tucholsky. Die Reaktion des Publikums habe zwischen Heiterkeit und Unverständnis geschwankt, aber die größte von allen Seltenheiten: ein guter Film, mehr solcher. In seinem im amerikanischen Exil geschriebenen Buch »Von Caligari zu Hitler« sah der Filmkritiker Siegfried Krakauer in »Das Kabinett des Dr. Caligari« eine Vorahnung dessen, was später im Nationalsozialismus Wirklichkeit werden sollte. Wie Caligari Hypnose anwendet, um sich sein Werkzeug zu Willen zu machen, so habe sich auch der Massenhypnotiseur Hitler der Kollektivseele der Deutschen bemächtigt, um seine verbrecherischen Ziele zu verwirklichen. Im April 1922 wurde im Uferpalast am Zoo ein Film uraufgeführt, der ebenfalls Furore machen sollte. Dr. Mabuse der Spieler, nach dem Roman von Norbert Jacques, verfilmt von Fritz Lang, der damals seinen Durchbruch als einer der größten Regisseure des Weimarer Kinos erlebte. Auch in diesem Film beherrscht eine albtraumartige Figur die Szenerie. Mabuse, ein Mann mit vielen Gesichtern, gespielt von Rudolf Kleinrogge, der seine hypnotischen Fähigkeiten dafür einsetzt, Menschen seinem Willen zu unterwerfen und sie um Glück und Vermögen zu bringen. Ein Zeitbild hat Fritz Lang den Film genannt, und in der Tat spiegeln sich darin wie in kaum einem anderen die Ängste der Epoche. Alles, was die letzten Jahre an Überreiztheit, Verderbnis, Sensation und Spekulation gebracht hätten, würde sich hier wiederfinden, schrieb Kurt Pintus, der Herausgeber der expressionistischen Lyrik-Anthologie »Menschheitsdämmerung« und Filmkritiker des Tagebuchs. »Wissenschaftlich durchdachte Verbrechen, Börsenrummel mit schieberisch jäh wechselnder Bäs und Os, exzentrische Spielclubs, Hypnose, Suggestion, Kokain, Spelunken, morbide, seelisch und sexuell hörige Menschen und all jene entwurzelten Existenzen, deren Skrupellosigkeit selbstverständlich ist, weil sie nichts zu verlieren haben als dies Leben, das ohne diese Skrupellosigkeit noch verlorener wäre.« Mit den Ängsten seiner Zeit spielte auch Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau in »Nosferatu«, eine Symphonie des Grauens, nach Bram Stokers Dracula-Roman. Die Premiere fand im März 1922 statt. Erzählt wird die Geschichte des Grafen Orlok, eines Vampirs aus den Karpaten, der Tod und Verderben über die kleine Hafenstadt Wisborg bringt. »Das ist Film«, schrieb die Vossische Zeitung zum Auftakt. »Gespenstische Kutschen huschen durch Waldesschluchten, Schreckgespenster jagen auf Menschen, Pest bricht aus, Schiffe fahren unbemannt in Häfen, Särge mit Erde und Mäuse flitzen aus Keller auf Wagen, in Schiffe, in zerfallene Hauslöcher.« In der Gestalt des blutsaugenden Aristokraten mit seinen Fledermausohren, seinen Krallen und Nagezähnen, gespielt von dem großartigen Max Schreck, schuf Murnau eine der gruseligsten Figuren, die bis dahin im Kino zu sehen gewesen waren. Der unbestrittene Star des Stummfilms in den frühen 20er Jahren war die Dänin Asta Nielsen. Ihr Film Abgründe aus dem Jahr 1910 hatte die bis dahin unbekannte 29-jährige Schauspielerin mit einem Schlag auch in Deutschland bekannt gemacht. Nach 1918 konnte sie mühelos an die Erfolge der Vorkriegszeit anknüpfen. Unter der Regie von Ernst Lubitsch drehte sie 1919 Rausch. »Diese Frau ist der Film«, zeigte sich der Kritiker des Filmkuriers begeistert. »Sie ist nicht eine von unseren größten Filmschauspielerinnen, sondern sie steht ganz außerhalb von diesen. Sie springt aus der Leinwand heraus. Ihr Gesicht lodert, zuckt, schmerzt, brüllt, lacht. Wenn sie weint, so weint ihr ganzes Ich.« Das Geheimnis von Asta Nielsens Wirkung lag in ihrer Verwandlungskunst. Sie konnte in ganz verschiedenen Rollen auftreten und dabei die Grenzen der Konvention bewusst überschreiten. In Hamlet, ein Rachedrama, spielte sie 1921 die Rolle des Dänenprinzen. Der Film wurde zum Kassenschlager. »Verzweifelt stand die halbe Tauentzienstraße vor der ausverkauften Kasse«, beobachtete das Berliner Tageblatt. »Asta Nielsen ist betörend. Das Publikum rast vor Begeisterung.« Auch in Filmen, deren Drehbücher eher von minderer Qualität waren, wie »Die Tänzerin Navarro« von 1922, konnte Asta Nielsen brillieren. »Zusammenhangloser Hintertreppenkitsch«, lautete das harsche Urteil Viktor Klemperers. »Aber die Spielerin ist Asta Nielsen, und sie ist immer ein wundervoller Mensch und in jedem dieser Akte wundervoll. Als Tänzerin, als Geliebte, als Dame, als Mutter, als zum Tod Verurteilte.« Einen Höhepunkt im Schaffen der Diva stellte der Film »Der Absturz« dar, der im Mai 1923 seine deutsche Premiere erlebte. Darin spielte Asta Nielsen eine Sängerin, die einen jüngeren Liebhaber abweist. Der begeht daraufhin aus Verzweiflung einen Mord und muss für 10 Jahre ins Zuchthaus. Als er entlassen wird, erkennt er seine alt und hässlich gewordene frühere Geliebte, die vor dem Gefängnistor auf ihn wartet, nicht wieder und geht traurig an ihr vorbei. Die Kritik fiel hymnisch aus. »Es gibt im europäischen Filmdrama nichts, was mit dieser schauererzeugenden Leistung zu vergleichen wäre«, pries das Tagebuch. »Dies Alleinstehen der vom Leben Entstellten, nie sind stärkere tragische, nie stärkere ethische Schauer vom Film ausgegangen. Wir beugen das Knie, Asta, Einzige.« Auch Viktor Klemperer war höchst angetan. »Ich habe nie so rücksichtslose Selbstvernichtung gesehen, wie sie Asta Nielsen in diesem letzten Akt treibt. Und auch in dieser gänzlichen Verkommenheit bricht sie noch das Leiden als etwas unendlich Seelisches.« Seit Mitte der 20er Jahre verlegte Asta Nielsen ihre Arbeit zunehmend aufs Theater, und mit dem Aufkommen des Tonfilms Ende der 20er Jahre war für den Stummfilmstar die Karriere beendet. Die weibliche Gegenfigur zu Asta Nielsen war die 9 Jahre jüngere Henny Porten, die sich ebenfalls schon vor 1914 in die Herzen des Kinopublikums gespielt hatte. War die Dänin ein großgewachsener, dunkler Typ, so galt die blonde Henny geradezu als Idealbild einer deutschen Frau. Verkörperte die eine, bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Rollen, die selbstbewusste, emanzipierte Frau, so bewegte sich die andere eher im Rahmen traditioneller Weiblichkeit. Kritiker rühmten vor allem das komische Talent Henny Portens. 1920 spielte sie unter der Regie von Ernst Lubitsch an der Seite von Emil Jannings in dem Schwank Kohlhiesels Töchter. Doch nicht alle waren von ihrer Darstellungskunst überzeugt. Über das Lustspiel »Sie und die drei« von 1922 mit der Porten in der Hauptrolle verfasste Hans Siemsen in der Weltbühne einen deftigen Verriss. »Es gibt nicht eine einzige, auch nur halbwegs komische Szene in dem ganzen Film. Ich bin noch nie so traurig aus einem Kino herausgekommen wie aus diesem echt, echt prima deutschen Monumentallustspiel. Lieber 10-mal zum Zahnarzt.« 1923 traten die beiden so gegensätzlichen Schauspielerinnen zusammen in Robert Wienes Monumentalfilm INRI auf, eine Verfilmung des Lebens Jesu. Asta Nielsen spielte Maria Magdalena, Henny Porten die Maria. Von der Konkurrenz der Diven war während der Dreharbeiten nichts zu bemerken. Die Rolle des Jesus übernahm Nielsens Liebhaber Grigori Chmara, ein Schauspieler aus Russland, den Gegenspieler Judas gab Alexander Granach, den Pontius Pilatus Werner Kraus. Der Kritiker des Tagebuchs lobte den Film. Er habe endgültig dargetan, dass man die große Legende sehr wohl verfilmen kann, wenn man es nur richtig anfängt. Zu den prominentesten männlichen Uferstars der frühen Weimarer Jahre zählte Emil Jannings. In Joe Mays Tragödie der Liebe 1922-23, einer kolportagehaften Kriminalintrige um einen ermordeten Grafen, spielte er den Ringkämpfer Ombrede. Man könne das Genre ablehnen, meinte Kurt Tucholsky in der Weltbühne, aber tue man das nicht, so müsse man anerkennen, dass hier der beste deutsche naturalistische Detektivfilm geschaffen worden sei. Besonders strich Tucholsky die Leistung von Jannings heraus. Denn das ist ein Typus, der gutmütige, kräftige, bärenhaft starke und bärenhaft tapsige Ludewig. In einer Nebenrolle war die damals noch unbekannte junge Schauspielerin Marlene Dietrich zu sehen. 7 Jahre später, 1930, wird sie in der Rolle der Fashion Lola an der Seite von Emil Jannings in Josef von Sternbergs Tonfilm »Der blaue Engel« auftreten, der Start in eine Weltkarriere. Im Frühjahr 1923, als die Hyperinflation ihrem Höhepunkt zutrieb, drehte Jannings den Film »Alles für Geld«. Darin spielte er einen ruppigen, hemdsärmeligen Inflationsgewinnler, eine Rolle, die ihm wie auf den Leib geschrieben war. »Wie werde ich Raffke, aber ein solcher Raffke, wie ihn die Welt noch nicht sah«, fasste Kurt Pintus die Botschaft des Films zusammen. Jannings sei gleichzeitig brutal, listig, protzig, kindlich, wollüstig, sohnesliebend, tragisch, rasend, verliebt, zusammenbrechend, kleinbürgerlich, größenwahnsinnig, aber mit einem Schuss Gutartigkeit, kurz der Über-Raffke. Freilich, nur die wenigsten Produktionen beschäftigten sich mit den unmittelbaren Gegenwartsproblemen. Verbreiteter und auch kommerziell erfolgreicher waren Historienfilme. Der Film begann als Hintertreppenroman und ist auf dem besten Wege, historisches Seminar zu werden, spottete Karl von Ossietzky in der Berliner Volkszeitung im März 1923. Denn die ganze Weltgeschichte wird heuer abgegrast. Sämtliche Friederiche, Katharinen, Pompadours, alle Feldherren, Könige, Schelme, Heroinen und Buhlerinnen, alle historischen Entthronungen, Enthauptungen, Entjungferungen, Folterungen, kurz das ganze Wandelpanorama von Misslichkeiten, das man etwas großspurig Weltgeschichte nennt, ist heute nicht mehr als eine Sammlung von Motiven für den deutschen Film. Als eifrigster Regisseur auf dem Gebiet des historischen Kostümfilms betätigte sich Ernst Lubitsch. 1919 drehte er »Madame du Barry« mit der jungen Pola Negri, 1920 folgte »Anna Boleyn« mit Henny Porten und Emil Jannings als Heinrich der Achte und 1922 »Das Weib des Pharao« mit Emil Jannings und Albert Bassermann. Besonders beliebt waren Streifen, die die Sehnsucht nach der verlorenen nationalen Größe befriedigten. Täglich rollen in den Kinos des Reiches von der Etsch bis an den Belt die Filme aus deutscher Vergangenheit, und zwar vor vollen Häusern. Was zu folgern ist, dass man in Deutschland sich gern belügen lässt, merkte die Weltbühne im September 1923 an. Zum größten Kinoerfolg der Jahre 1922 und 1923 wurde der vierteilige Uferfilm »Fredericus Rex« mit Otto Gebühr als Hauptdarsteller. Die ersten beiden Teile, »Sturm und Drang« und »Vater und Sohn«, wurden Ende Januar 1922 im Uferpalast uraufgeführt, im März 1923 folgten der dritte und vierte Teil, »Sanssouci« und »Schicksalswende«. »Fredericus Rex, unser König und Herr, der rief noch einmal in das Kino daher. 2000 Meter lang ist der ganze Quark, und jeder Parkettplatz, der kostet 16 Mark«, reimte Kurt Tucholsky anlässlich der Premiere der beiden ersten Teile. Ein Autor der Weltbühne, Kurt Rosenfeld, beobachtete im Juli 1923, dass, wann immer die Bataillone Friedrichs mit flatternden Fahnen aufmarschierten, im Kino tosender Beifall ausbrach, und er fragte sich, worauf wohl die Anziehungskraft des Films beruhen mochte. Seine Antwort: »Dreierlei ist es, was das Publikum darin anzieht. Der Glanz der militärischen Vergangenheit, die Beziehung auf die Gegenwart und die Erscheinung des großen Königs, der das Urbild eines starken Mannes ist, wie ihn jetzt so viele ersehnen. So leistet der Film als wirksame Propagandawaffe der deutschnationalen Auffassung von der glorreichen deutschen Vergangenheit Vorschub. Die SPD-Zeitung Vorwärts rief zum Boykott des Films auf. In manchen Städten kam es zu Protestkundgebungen von Sozialdemokraten und Kommunisten, aber auch die Rechte mobilisierte ihre Anhänger zu Aufmärschen für den Friderikus Rex. In den spannungsreichen Monaten vor seinem Putsch vom November 1923 versäumte es der Filmenthusiast Adolf Hitler nicht, sich die Serie anzusehen. Besonders die Szene im zweiten Teil, Vater und Sohn, in der der junge Friedrich der Hinrichtung des Freundes Katte beiwohnen muss, fand seinen Beifall. »Kopf ab für jeden, der gegen die Staatsräson frevelt, und wäre es selbst der eigene Sohn.« In diesem Sinne sei Preußen groß geworden, und dieser Geist müsse wiederbelebt werden, wenn der Abwehrkampf gegen die Ruhrbesetzung erfolgreich geführt werden solle. Viktor Klemperer sah sich beim Besuch der ersten beiden Teile im März 1922 in große Gefühlsverwirrung gestürzt. Auch ihn, den national empfindenden jüdischen Deutschen, habe, so notierte er, die vernichtende deutsche Größe mit vielem Schmerz erfüllt, und er habe ein paar Mal kaum Tränen unterdrücken können. Andererseits aber konnte er sich nicht verhehlen, dass es gerade die ekelhaften Hakenkreuzler, die unreifsten Elemente, die schlimmsten Deutschen waren, die Beifall klatschten. Im Mai 1923 sah er sich auch die beiden letzten Teile an, und diesmal zeigte er sich noch stärker ergriffen, vor allem von der Darstellung Otto Gebührs. Gebühr, sehr viel älter erscheinend, frappantes Goethe-Hauptmann-Gesicht, Haltung eines alten Mannes, der sich krampfhaft aufrecht hält, die große Not, Hiobs Botschaften im Bauernhaus bei Leuthen, dann in weiter Landschaft die breite Schlachtlinie der Grenadiere bei Leuthen, der Kampf, gewaltiges Spiel Gebührs, retiriert wird nicht, am Krückstock krampfhaft vorwärts stapfend führt er die Truppen zum Sturm, endlich der müde Gram im Lehnstuhl während der Siegesfeier. Als Filmschauspiel ein ganz großer Genuss. Das Kontrastprogramm zu dem das Militär verherrlichenden Friderikus Rex Filmen stellten die Filme Charlie Chaplins dar, die sich seit den frühen 20er Jahren gerade in republikanischen Kreisen Deutschlands wachsender Beliebtheit erfreuten. Er braucht nur aufzutreten mit dem kleinen Hütchen, mit dem kleinen Stöckchen, mit dem kleinen Schnurrbärtchen, watscheln auf seinen unmöglichen Beinen, und alles darum herum hat plötzlich Unrecht, und er hat Recht, und die ganze Welt ist lächerlich geworden, schrieb Kurt Tucholsky 1922 über den berühmtesten Mann der Welt. Auch Hans Siemsen sah in den Chaplinaden eine fortgesetzte Unterminierung all dessen, was heute in Ansehen, Amt und Würden ist. Denn wer kann noch das Militär ernst nehmen, nachdem er Chaplin als Feuerwehrmann, als Polizisten oder gar im Schützengraben gesehen hat? Wenn Chaplin als Feuerwehrmann grüßt, wenn er als Polizist seine erste höchst komplizierte, beinverwickelnde Kehrtwendung macht, dann lacht alles. Dann ist das Militär und der militärische Drill in seiner ganzen erbärmlichen Hirnlosigkeit vernichtend demaskiert. Der Filmkritiker der Weltbühne machte im Herbst 1922 das Publikum in 5 Folgen mit dem großen Schauspieler, Komödiendichter und Regisseur Charlie Chaplin bekannt und rühmte ihn am Ende in höchsten Tönen. »Dieser komische kleine Clown ist das Größte, was ein Mensch sein kann. Ein Weltverbesserer. Gott segne ihn.« Im November 1923 kam »The Kid«, einer der berühmtesten Filme Chaplins, in die deutschen Kinos. Es war der erste Langfilm, den Chaplin in seiner Doppelrolle als Hauptdarsteller und Regisseur gedreht hatte. Es handelt von einem Tramp, der ein ausgesetztes Baby findet und den Jungen, gespielt von dem Kinderstar Jackie Coogan, unter immer wieder gefährdeten Umständen aufzieht. Gerade die Verbindung von Komödie und Sozialdrama machte den ungewöhnlichen Erfolg des Films aus. Im Tagebuch pries Kurt Pintus das Werk als eine Wohltat. Es handle sich nicht um einen reinen Unterhaltungsfilm, denn Chaplin sei hier nicht nur der komische Akrobat, sondern die menschgewordene Menschenliebe. Ernstes und Groteskes ist hier gemixt zu einem Trank der Rührung und Belustigung zugleich. Enttäuscht zeigte sich hingegen Viktor Klemperer. Der Film habe nichts Neues gebracht und amerikanische Gefühlsprimitivität mit amerikanischer Vorliebe für Clownerie zusammengefügt. Schwang hier der traditionelle Hochmut des deutschen Bildungsbürgers gegenüber der amerikanischen Populärkultur mit, so war das abfällige Urteil des Bonner Professors für Staatsrechtslehre Karl Schmidt Ausfluss eines tiefsitzenden Antisemitismus. Nach einem Besuch der Filmvorführung im Januar 1924 notierte er nur lapidar: Dreck, jüdische Sentimentalität. Stärker als das Kino prägte das Theater das kulturelle Leben auch schon in den frühen Weimarer Jahren. Die großen Theaterereignisse waren Tagesgespräch. Über Aufführungen expressionistischer Stücke debattierte man ebenso leidenschaftlich wie über moderne Klassikerinszenierungen. In den Feuilletons der Zeitungen erschienen ausführliche Besprechungen, in denen die besten Kritiker die Klingen kreuzten. Der gesellschaftlichen Bedeutung des Theaters, vor allem der großen literarischen Premieren, entsprach die Rolle, die ihm in der Presse eingeräumt wurde, erinnerte sich der Philosoph und Publizist Ludwig Marcuse. Man blättere in alten Zeitungen. Wie wenig Platz wurde einem bedeutenden Buch gegeben und wie viel allen dritten Besetzungen der dritten Amazone in Kleists Penthesilea. Vor allem Berlin entwickelte sich noch vor Paris und London zur Hauptstadt des Theaters. Allein hier gab es 49 Spielstätten, darunter 23 mit jeweils mehr als 1000 Plätzen. Nirgendwo sonst war die Lust am Experiment, am schockierenden Auftritt so groß und nirgendwo sonst wurde so heftig gestritten wie hier. Auch in Zeiten der Hyperinflation blieben die Besucher nicht aus. Im Gegenteil, die Theater waren noch voller als sonst. Wer nichts weiter besaß als Geld, suchte es so schnell wie möglich auszugeben, berichtet der Regisseur Bernhard Reich. Diejenigen, die den Abend frei hatten, kauften Karten für das Theater oder für ein Konzert, auch wenn sie sonst wenig Interesse für die Kunst besaßen. Die Not der Zeit wurde da zum Segen. Unter den bedeutenden Theaterregisseuren in Berlin ragten drei heraus: Max Reinhardt, Leopold Jessner und Erwin Piscator. Reinhardt war bereits vor 1914 durch seine Klassikerinszenierungen und seinen Sinn für technische Innovationen, vor allem Drehbühne und raffinierte Beleuchtungseffekte, eine Berühmtheit. Und auch nach 1918 blieb sein auf prachtvolle Ausstattungen setzendes Monumentaltheater zunächst konkurrenzlos. Einerseits der Tradition wilhelminischer Theaterkultur verhaftet, suchte Reinhardt andererseits den neuen Verhältnissen der Weimarer Demokratie Rechnung zu tragen. So wollte er das Theater für breite Schichten der Bevölkerung öffnen. Zu diesem Zweck kaufte er den Zirkus Schumann und ließ ihn vom Architekten Hans Pölzig zum großen Schauspielhaus umbauen, einem modernen Arena-Theater, das rund 5000 Zuschauern Platz bot. Ende November 1919 wurde die neue Spielstätte mit der Orestie von Aischylos eröffnet. Es war das erste große Stelldichein des nachkaiserlichen Berlin, berichtete das Berliner Tageblatt. Von unseren Ministern und Parlamentariern eine ganze Zahl, Dichter, Musiker, Direktoren anderer Bühnen, Schauspieler, Zugehörige der fremden Missionen, Vertreter der auswärtigen Presse. Auf allen Gesichtern das Staunen über das Haus, vor allem über die Kuppel, die sich wie eine Eisgrotte hochtürmt. Die hochgespannten Erwartungen, die Reinhardt mit dem neuen Volkstheater verbunden hatte, erfüllten sich nicht. Ende 1920 zog er sich enttäuscht auf sein Schloss Leopoldskron bei Salzburg zurück. Die Direktion seiner Berliner Theater übergab er seinem langjährigen Dramaturgen Felix Holländer, der sie seinerseits 1923 an Karl Rosen abgab. Das große Schauspielhaus wurde zum Operetten- und Revue-Theater umgewandelt. Zum eigentlichen Gegenspieler Reinhardts avancierte Leopold Jessner. Im Sommer 1919 war der engagierte Sozialdemokrat zum Intendanten des staatlichen Schauspielhauses am Gendarmenmarkt in Berlin, vormals Königliches Schauspielhaus, berufen worden. Bereits seine erste Inszenierung, Schillers Wilhelm Tell, die am 12. Dezember 1919 Premiere hatte, löste einen veritablen Theaterskandal aus. Jessner brach radikal mit der Tradition des Hoftheaters. Die Bühne wurde von allen dekorativen Elementen und überflüssigen Requisiten befreit. Eine mächtige grüne Freitreppe füllte den Raum aus. Den Tell spielte Albert Bassermann. In der Rolle des Landvogts Gessler war der junge Fritz Kortner zu sehen. Er trug eine glitzernde, mit Orden des Kaiserlichen Heeres geschmückte Uniform und glich der Karikatur eines preußischen Generals. Überdies hatte Jessner den Vers »Ans Vaterland, ans Teure schließ dich an« gestrichen und dadurch den hohen patriotischen Ton in Schillers Drama gedämpft. Ein kleiner, aber lautstarker Teil des Publikums witterte eine Verunglimpfung des Klassikers sowie eine Verhöhnung nationaler Werte und machte seiner Empörung durch Zwischenrufe Luft, die sich von Akt zu Akt steigerten. Zeitweilig drohte ein Abbruch der Aufführung. Als Bassermann Tells berühmten Monolog begann, »Durch diese hohle Gasse muss er kommen«, schrie ein Zuschauer, »Wo ist sie?« und Sprechchöre skandierten, »Jüdischer Schwindel, jüdischer Schwindel!« Für Fritz Kortner, der uns in seiner Autobiografie eine Schilderung des turbulenten Abends hinterlassen hat, verwiesen die unduldsamen Reaktionen bereits auf Kommendes. Es war die braune Bestie, die im Schafspelz des kunstempörten Theaterbesuchers auftrat. Auch in der folgenden Inszenierung von Frank Wedekinds, Marquis von Keith, dessen Premiere am 12. März 1920, einen Tag vor Beginn des Kapp-Putsches stattfand, setzte Jessner seine auf die Stilmittel des Illusionstheaters verzichtende Regiearbeit fort. »Was dieser Jessner aus dem Schauspielhaus in kurzer Zeit gemacht hat, hier ist ein Wunder, glaubt mir«, lobte Alfred Kerr im Berliner Tageblatt. Von Anfang an dezidiert politisch wirken wollte der dritte unter den experimentierfreudigen Regisseuren, Erwin Piscator. Im Herbst 1920 eröffnete der überzeugte Kommunist sein erstes proletarisches Theater, mit dem er in Vereinssälen und Versammlungslokalen der Berliner Arbeiter auftrat. Professionelle Schauspieler und Laiendarsteller taten sich dabei zusammen. »Wir verbanden das Wort Kunst radikal aus unserem Programm. Unsere Stücke waren Aufrufe, mit denen wir in das aktuelle Geschehen eingreifen und Politik treiben wollten«, hat Piscator rückblickend seine Intentionen beschrieben. Dementsprechend wählte er bevorzugt Dramen mit sozialrevolutionärer Tendenz aus. »Das ist das grundlegend Neue an diesem Theater, dass Spiel und Wirklichkeit in einer ganz sonderbaren Weise ineinander übergehen«, »Du weißt oft nicht, ob du im Theater oder in einer Versammlung bist«, schrieb die Rote Fahne anlässlich der Uraufführung von Franz Jungs »Die Kanacker« im April 1921. Noch im selben Monat musste das Theater auf Anordnung des Berliner Polizeipräsidenten schließen. Nachdem auch sein Versuch 1922/23 im Berliner Zentraltheater eine proletarische Volksbühne ins Leben zu rufen gescheitert war, übernahm Piscator 1924 die Berliner Volksbühne am Bülowplatz, dem heutigen Rosa-Luxemburg-Platz. Hier begründete er sein Renommee als einer der erfolgreichsten Theaterregisseure der 20er Jahre. 1927 schied er nach politischen Differenzen aus der Volksbühne aus und eröffnete noch im selben Jahr ein eigenes Haus am Nollendorfplatz, das mit seinen zeitgenössischen Stücken, aber auch Klassiker-Inszenierungen die Berliner Theaterszene bereicherte. Auf der Höhe der Regiekunst hielt sich die Theaterkritik, das Herzstück des Feuilletons aller großen Zeitungen. Theaterkritiker waren gleichermaßen geachtet wie gefürchtet, allen voran der 1867 geborene Alfred Kerr und der 21 Jahre jüngere Herbert Ihring. Kerr hatte 1901 bei der Zeitung »Der Tag« begonnen, im September 1919 übernahm er die Theaterkritik im Berliner Tageblatt. Ihring trat 1918 in die Redaktion des Berliner Börsenkuriers ein vor allem wegen seines qualitätsvollen Kulturteils ebenfalls geschätztes Blatt. Beide Großkritiker vertraten unterschiedliche Konzepte. Alfred Kerr war geistreich, genießerisch, subjektiv, von Fall zu Fall urteilend, ein Impressionist, für den Kritik eine Nachdichtung des Theaterabends war, erinnerte sich der Schriftsteller und Kritiker Hans Sahl. Ihring hingegen war systematisch, doktrinär, auf einen Punkt gerichtet, den er nicht aus den Augen ließ. Seine Kritiken waren Manifeste, Traktate, Kampfansagen. Kritiker konnten Schauspielerkarrieren beenden, aber auch entscheidend befördern. So trug Kerrs Rezension der Uraufführung von Hans Müller-Einigens Stück »Die Flamme« im Berliner Lessing-Theater im Oktober 1920 dazu bei, dass die damals 30-jährige Käthe Dorsch über Nacht berühmt wurde. »Der Abend hieß Dorsch. Deutschlands Bühne hat einen Menschen mehr, eine Kraft mehr, eine Wucht mehr, eine Pflanze mehr, eine dufte Nummer mehr, eine Seele mehr. Wir sind nicht arm, wenn sowas nachwächst.« Eine andere große Entdeckung der frühen 20er Jahre war die junge Schauspielerin Elisabeth Berkner, die über die Stationen Wien und München 1922 nach Berlin gekommen war. Ihr Stern ging auf mit der Rolle der Königin Christine in August Strindbergs gleichnamigem Stück, das im Dezember 1922 im Lessing-Theater Premiere feierte. Wieder war es Alfred Kerr, der sich äußerst enthusiasmiert zeigte. Was für eine Schmeichelstimme, was für eine sacht gliedernde Stimme, was für eine unwillige Stimme, was für eine befehlende Stimme, was für eine eigensinnige Stimme, was für eine furchtsame Stimme. Doch sie gibt kein Glockenzeichen. Alles kommt aus einer Versunkenheit. Das Jahr der Hyperinflation wurde zum Erfolgsjahr für die Berkner. Innerhalb kurzer Zeit wurde sie zur populärsten Schauspielerin. Ihr Name war in aller Munde. Selbst der sonst so kritische Kurt Tucholsky war hingerissen. »Es hat also noch Sinn, ins Theater zu gehen«, schrieb er. »Das Lessing-Theater hallte wieder von den Rufen »Berkner, Berkner«« mit vollem Recht. Einer der meistgespielten Autoren der letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre war Georg Kaiser. Mit seinem Stationendrama »Von morgens bis mitternachts«, uraufgeführt in den Kammerspielen München im April 1917, und seinem von Rodins Plastik angeregten Weihespiel »Die Bürger von Calais«, uraufgeführt im Neuen Theater Frankfurt am Main im Januar 1917, hatte er seine ersten großen Bühnenerfolge gefeiert. Darin schlug er ein Kernthema der expressionistischen Dramatik an, das von der Heraufkunft des neuen Menschen. »Vielgestaltig gestaltet der Dichter eines, die Vision, die von Anfang ist«, proklamierte er. »Von welcher Art ist die Vision? Es gibt nur eine, die von der Erneuerung des Menschen.« Dementsprechend lässt er am Ende des Dramas »Die Bürger von Calais« den Vater von Eustache de Saint-Pierre, der sich selbst zum Opfer gebracht hat, prophetisch verkünden: »Ich habe den neuen Menschen gesehen. In dieser Nacht ist er geboren.« In seiner Gas-Trilogie »Die Koralle« 1917, »Gas 1« 1918, »Gas 2« 1920 griff Kaiser das Thema noch einmal auf. Doch anstelle der Hoffnung auf eine Erneuerung des Menschen steht hier am Ende die düster apokalyptische Vision eines jüngsten Tages. Die Technik hat sich verselbstständigt und treibt die Menschheit in den Untergang. In der dunstgrauen Ferne sausen die Garben von Feuerbällen gegeneinander, deutlich in der Selbstvernichtung, lautet die Regieanweisung, mit der Gas 2 schließt. Obwohl sich Kaiser als erfolgreicher Dramatiker etabliert hatte, reichten seine Tantiemen offenbar nicht aus, um sich und seine Familie durchzubringen. Im Oktober 1920 wurde er verhaftet, weil er aus einer möbliert gemieteten Villa in Tutzing einige Wertgegenstände verpfändet hatte. Im Februar 1921 wurde er vom Landgericht München zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Der Fall sorgte für einiges Aufsehen und veranlasste besonders die rechtsgerichtete Presse zu hämischen Kommentaren. In der Prager Zeitschrift Tribuna nahm sich Milena Jesenka, eine Freundin Franz Kafkas, der Sache an und verurteilte die Dummheit der Journalisten, die über diesen Fall geschwätzige Worte von dermaßen erstaunlicher Stumpfheit und Unwissenheit, von solcher Unkenntnis der einfachsten menschlichen Geheimnisse ausschütteten, ohne primitivste menschliche Güte, dass es auch einem fremden, Unbeteiligten bitter aufstößt. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis siedelte Georg Kaiser nach Grünheide bei Berlin über. Es begann eine zweite Schaffensperiode, in der er sich immer mehr den brennenden Gegenwartsproblemen zuwandte. Im Jahr der Hyperinflation veröffentlichte er das Drama »Nebeneinander«, das er im Untertitel »Volksstück 1923 in 5 Akten« nannte. Uraufgeführt wurde es Anfang November 1923 im Lustspielhaus in Berlin unter der Regie von Berthold Viertel, der im September ein eigenes Theaterensemble, die Truppe, um sich versammelt hatte. Drei Handlungsstränge führte Kaiser hier parallel. Ein Pfandleiher, gespielt von Leonard Steckel, findet in der Brusttasche eines versetzten Fracks den Abschiedsbrief eines Mannes, eines gewissen Otto Neumann, an seine ehemalige Geliebte Luise, die damit gedroht hat, Selbstmord zu begehen. Von dem Wunsch getrieben, das Leben der Unbekannten zu retten, macht sich der Pfandleiher auf die Suche nach ihr und ihrem Liebhaber. Es wird ein Passionsweg, der mit dem Selbstmord des Pfandleiers und seiner buckligen Tochter endet. Der zweite Erzählstrang handelt von der jungen Frau Luise, die keineswegs an Selbstmord denkt, sondern sich aufs Land zurückgezogen hat und in den Armen eines biederen Ingenieurs tröstet. Auf der dritten Handlungsebene geht es um die Geschichte Otto Neumanns, gespielt von Rudolf Forster, eines Kerls mit Ellenbogen und bemerkenswerter Skrupellosigkeit, der es zum Generaldirektor einer Filmgesellschaft bringt. »Das ist der Typus, der durchkommt«, heißt es am Ende. »Wenn wir alle in Dreck und Speck verrecken, pfeift das noch die Wacht am Rhein mit vollen Backen.« Die Uraufführung war ein Ereignis. Berlin erkannte sich in dem Stück wieder. Es quirlt der Stunde trübe Luft dahin. Zeit spiegelt sich in krassen, gallig verzerrten Bildern, schrieb der Kritiker des Berliner Lokalanzeigers. So leben Menschen in deutscher Stadt, so hungert, so prasst verloren Volk, so ist man nebeneinander verpfercht, so sieht deutsche Hölle aus. Siegfried Jacobsen, der Herausgeber und Theaterkritiker der Weltbühne, lobte den Abschied Kaisers vom »O Mensch« Pathos seiner expressionistischen Stücke als großen Fortschritt. Georg Kaiser ist aus der Wolke, die ihn bisher umnebelte, mit beiden Füßen auf die Erde gestiegen. Seine endlich errungene, kalte und heitere Überlegenheit sei dem turbulenten Irrsinn unserer Tage durchaus angemessen. Neben Georg Kaiser war es vor allem Ernst Toller, der nach dem Krieg mit seinen Stücken die Bühnen eroberte. Der 1893 geborene Sohn eines jüdischen Getreidehändlers aus Samotschin in der preußischen Provinz Posen hatte sich, wie viele seiner jüdischen Landsleute, im August 1914 als Kriegsfreiwilliger gemeldet, angesichts des Grauens der Grabenkämpfe aber zu einem radikalen Kriegsgegner gewandelt. Seinen Ruhm als Dramatiker begründete er mit dem Antikriegsstück »Die Wandlung«, das expressionistische Stationendrama par excellence, in dem er auch seine eigene Wandlung als Läuterungsprozess beschrieb. Am Ende lässt er seinen Protagonisten Friedrich verkünden: »Nun geht hin zu den Machthabern und kündet ihnen mit brausenden Orgelstimmen, dass ihre Macht ein Truggebilde sei. Geht hin zu den Soldaten, sie sollen ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Geht hin zu den Reichen und zeigt ihnen ihr Herz, das ein Schutthaufen ward. Brüder, recket zermarterte Hand, flammender, freudiger Ton, schreite durch unser freies Land, Revolution, Revolution!« Das Stück wurde am 30. September 1919 an dem neuen Experimentiertheater Die Tribüne in Berlin uraufgeführt. Der 27-jährige Fritz Kortner spielte die Rolle des Friedrich, mit der ihm auf Anhieb der Durchbruch zu einem der gefragtesten Schauspieler gelang. Die Kritiker waren begeistert. Für den reinsten Abend, den das Berliner Theater seit langem verschenken konnte, dankt man erschüttert einem Menschen, schrieb Herbert Ihering, und auch Alfred Kerr war nicht weniger voll des Lobes. Es ist einer unter uns, von dem man fühlt, dass er nicht nur ein glühendes Herz hat, sondern oftmals, dass er ein Dichter ist. Er, Toller, packt den Stier bei den Hörnern. Er bringt alle Furchtbarkeiten des Krieges nicht in langem Lamento, sondern mit wuchtiger Schlagkraft wie niemand bisher auf die Bühne. Zum Zeitpunkt der Premiere von »Die Wandlung« saß Toller bereits im Gefängnis. Aufgrund seiner führenden Beteiligung an der Münchner Räterepublik im April 1919 war er zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt worden. Die Zeit hinter Gittern war die künstlerisch produktivste seines Lebens. In rascher Folge entstanden 4 Dramen. In »Masse Mensch«, ein Stück aus der sozialen Revolution des 20. Jahrhunderts, das durch Jürgen Fehlings Inszenierung an der Berliner Volksbühne im September 1921 internationale Beachtung fand, thematisierte er einen Grundkonflikt jeder Revolution, den zwischen den Anhängern der Gewaltlosigkeit, vertreten durch eine Frau, Sonja Irene L., und den Aposteln der Gewalt, vertreten durch die Figur des Namenlosen. In »Die Maschinenstürmer«, Untertitel »Ein Drama aus der Zeit der Luditenbewegung in England«, griff Toller einen historischen Stoff auf, den Aufstand gegen die mechanischen Webstühle zur Zeit des englischen Frühkapitalismus. Die Uraufführung unter der Regie von Karl-Heinz Martin im Großen Schauspielhaus Berlin fand am 30. Juni 1922, 6 Tage nach dem Mord an Reichsaußenminister Walter Rathenau, statt und wurde zu einer politischen Demonstration. Als der Agitator Jimmy Cobbett, der Advokat der Menschenliebe, in der Schlussszene von den Maschinenstürmern erschlagen wird, erklangen Rufe aus dem Publikum »Rathenau« und »Nieder die Mörderzentrale«. In Hinkemann, geschrieben 1921/22, gestaltete Toller das leidvolle Schicksal eines Kriegsheimkehrers, der durch eine Verwundung impotent geworden ist und sich nach vielen demütigenden Erfahrungen am Ende anschickt, sich zu erhängen. »Ich habe die Kraft nicht mehr, die Kraft nicht mehr zu kämpfen, die Kraft nicht mehr zu leben. Ich will nicht mehr.« Die nationalistische Rechte witterte eine Beleidigung der Kriegsopfer und machte gegen die Aufführung mobil. War die Premiere im Alten Theater Leipzig im September 1923 noch mit Beifall aufgenommen worden, kam es bei der Inszenierung am Dresdner Schauspielhaus im Januar 1924 zu massiven Störaktionen. Die Frankfurter Zeitung berichtete, noch ehe sich die Gardine vor der ersten Szene geteilt hatte, begann ein wüstes Hustenkonzert. Das war sozusagen die Befehlsdurchgabe zum Avancieren für eine im ganzen Zuschauerraum ausgeschwärmte Kompanie von Hakenkreuz-Jünglingen, die alsbald mit gewaltigem Entrüstungslärm an der Vorstellung Anstoß nahmen. Das Stück musste nach der ersten Aufführung abgesetzt werden, nachdem es gegen Regisseur und Schauspieler Morddrohungen gegeben hatte. Mit seiner Komödie »Der entfesselte Wotan«, geschrieben 1923, wollte Toller die völkische Demagogie und den rabiaten Antisemitismus satirisch bloßstellen. Das Stück handelt von Aufstieg und Fall des größenwahnsinnigen Friseurs Wilhelm Dietrich Wotan, der ein Schwindelunternehmen gründet, schließlich auffliegt und ankündigt, im Gefängnis seine Memoiren zu schreiben. Toller schrieb das Stück, bevor Hitler am 9. November seinen Putsch unternahm, aber manche Merkmale Wotans weisen erstaunliche Parallelen mit dem Lokalmatador der bayerischen Rechten auf. Insofern nahm das Werk bereits die späteren Warnungen des Dramatikers vor dem Nationalsozialismus vorweg. Im Jahr 1923 veröffentlichte Toller den Gedichtzyklus »Das Schwalbenbuch«, eines seiner schönsten Werke, zu dem ihn die Beobachtung zweier Schwalben inspiriert hatte, die in seiner Zelle genistet hatten. Der Gefangene litt sehr unter den Härten des Strafvollzugs in der Festung Niederschönenfeld, die in deutlichem Kontrast standen zu den Privilegien, die der Putschist Hitler in der Festung Landsberg genießen durfte. Und anders als Hitler, der schon nach einem Dreivierteljahr freikam, saß Toller seine 5 Jahre voll ab. Im Juli 1924 wurde er entlassen. »Sei gegrüßt, du kamst ans Licht«, empfing ihn Kurt Tucholsky. Mit seinen florierenden Kinopalästen, Theatern, Kabaretts, Varietés und Zeitungen entwickelte sich Berlin zu einem Magneten, der viele Künstler, Schriftsteller und Journalisten unwiderstehlich anzog. Berlin war mehr als eine Messe wert, rief sich der Dramatiker Karl Zuckmayer die frühen 20er Jahre in Erinnerung. Die Stadt fraß Talente und menschliche Energien mit beispiellosem Heißhunger, um sie ebenso rasch zu verdauen, klein zu mahlen und wieder auszuspucken. Was immer in Deutschland nach oben strebte, saugte sie mit Tornadokräften in sich hinein, die Echten wie die Falschen, die Nullen wie die Treffer, und zeigte ihnen erstmal die kalte Schulter. Einer, der auszog, um die Hauptstadt zu erobern, war ein junger Schriftsteller aus Augsburg, Bertolt Brecht. Ende Februar 1920, nur wenige Tage nach seinem 22. Geburtstag, reiste er zum ersten Mal nach Berlin. Der Trubel der Weltstadt berauschte und ernüchterte ihn zugleich. »Berlin ist eine wundervolle Angelegenheit«, schrieb er noch am Tag seiner Ankunft an seinen Freund Kaspar Näher. »Alles ist überfüllt von Geschmacklosigkeiten, aber in was für einem Format, Kind!« Und in einem weiteren Brief wenige Tage später hieß es, »Der Schwindel Berlin unterscheidet sich von allen anderen Großstädten durch seine schamlose Großartigkeit. Die Theater sind wundervoll. Sie gebären mit hinreißender Werf kleine Blasensteine. Ich liebe Berlin, aber MBH.« Bereits am 14. März 1920, einen Tag nach Beginn des Kapp-Putsches, brach Brecht seine erste Berlin-Exkursion ab, ohne dort etwas erreicht zu haben. Als Brecht sich von Anfang November 1921 bis Ende April 1922 ein zweites Mal in der Hauptstadt aufhielt, war er hier schon kein ganz Unbekannter mehr. In der Zeitschrift »Der neue Merkur« hatte er die Filibuster-Geschichte »Bargan lässt es sein« veröffentlicht und damit das Interesse literarischer Kreise geweckt. Nun galt es, Kontakte zu knüpfen, die notwendig waren, um sich als Schriftsteller in der Metropole einen Namen zu machen. Brecht verhandelte gleichzeitig mit mehreren Verlagen, unter anderem mit Hermann Kasack, dem Lektor im Kiepenheuer Verlag, und es gelang ihm, einen recht lukrativen Vertrag auszuhandeln, der ihm ein monatliches Fixum sicherte. Im Dezember 1922 engagierte ihn die Schauspielerin Trude Hesterberg für 6 Abende in dem von ihr geleiteten Kabarett »Die wilde Bühne« im Keller des Theaters des Westens aufzutreten, eines der zahlreichen künstlerisch ambitionierten Kabaretts, die sich in den ersten Nachkriegsjahren zwischen Schiffbauerdamm und Kurfürstendamm etablierten. Walter Mehring, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz, Klabund verfassten Chansons, Couplets und Gedichte. Mitte Januar 1922 trat Brecht in der wilden Bühne auf und sang mit krächzender Stimme zur Gitarre »Die Legende vom toten Soldaten«, jenes makabre Antikriegsgedicht, in dem der Kaiser einen bereits halb verwesten Soldaten ausgraben und noch einmal den Heldentod sterben lässt. Kaum hatte Brecht mit seinem Vortrag begonnen, setzte auch schon der Tumult ein. »Ich musste notgedrungen den Vorhang fallen lassen, um dem Radau ein Ende zu machen«, erzählt Trude Hesterberg in ihren Erinnerungen. Und Walter Mehring ging vor den Vorhang und sagte jene bedeutsamen Worte: »Meine Damen, meine Herren, das war eine große Blamage, aber nicht für den Dichter, sondern für Sie, und Sie werden sich noch eines Tages rühmen, dass Sie dabei gewesen sind.« Im November 1923 brannte die wilde Bühne aus, und um weiterzumachen, fehlten der Direktorin in Zeiten der Hyperinflation die finanziellen Mittel. Während seines zweiten Berlin-Besuchs lernte Brecht den Dramaturgen Arnold Bronnen kennen, der sofort Gefallen an ihm fand. Er habe das Gefühl gehabt, in dem kleinen, unscheinbaren Menschen dort schlägt das Herz dieser Zeit, erinnerte sich Bronnen Jahrzehnte später. Beide freundeten sich an und traten bald wie siamesische Zwillinge auf. Brecht passte die Schreibweise seines Vornamens dem seines Freundes an. Aus Berthold wurde Berthold ohne H. Der 3 Jahre ältere Bronnen hatte mit seinem 1920 veröffentlichten Drama »Vatermord« für Aufsehen gesorgt, eines von einer ganzen Reihe von expressionistischen Stücken, wie etwa auch Walter Hasenclevers »Der Sohn«, in denen der Generationskonflikt zum Thema gemacht wurde. Im Februar 1922 nahm die von Moritz Seeler gegründete »Junge Bühne«, die jungen Autoren ein Forum bieten wollte, »Vatermord« an. Obwohl er noch keine Erfahrungen in praktischer Theaterarbeit besaß, bot sich Brecht an, die Regie zu übernehmen. Während der Proben kam es freilich zu heftigen Auseinandersetzungen mit den Darstellern, allen voran Heinrich George und Agnes Straub, die sich mit der von Brecht verordneten unterkühlten Spielweise nicht anfreunden mochten. Das Ganze endete in einem handfesten Krach, doch zu Bronnen äußerte Brecht, fast wie im Triumph: »Ich gratuliere dir, mit diesen wäre es nie was geworden.« Berthold Viertel nahm sich nun des Projekts an und brachte »Vatermord« im Mai 1922 in der jungen Bühne heraus. Die Aufführung wurde zu einem Überraschungserfolg. Eine denkwürdig alarmierende Sonntagsvorstellung, die das Zeug in sich hat, historisch zu werden, lobte Emil Faktor im Berliner Börsenkurier. Brecht musste noch einige Monate warten, bis eines seiner Stücke Premiere feiern konnte. Am 28. September 1922 wurde »Trommeln in der Nacht« an den Münchner Kammerspielen unter der Regie von Otto Falkenberg uraufgeführt. Der politische Hintergrund des Dramas ist der sogenannte Spartakusaufstand in Berlin im Januar 1919. Der Kriegsheimkehrer Krakler findet seinen Platz besetzt vor. Seine Braut Anna Barlicke erwartet ein Kind von einem Kriegsgewinnler. Aus Enttäuschung schließt er sich den Revolutionären an, macht die Entscheidung aber rückgängig, als Anna reumütig zu ihm zurückkehrt. »Ich bin ein Schwein, und das Schwein geht heim. Jetzt kommt das Bett, das große weiße Bett, komm!« In der Regieanweisung zur Uraufführung hieß es: »Es empfiehlt sich im Zuschauerraum, einige Plakate mit Sprüchen wie »Glotzt nicht so romantisch« aufzuhängen. Das Publikum sollte nicht der Theaterillusion erliegen, sich nicht in das dramatische Geschehen einfühlen, sondern ihm in kritischer Distanz begegnen. Damit nahm Brecht bereits den Verfremdungseffekt vorweg, der später zum festen Bestandteil seines epischen Theaters werden sollte. Zur Münchner Premiere war Herbert Ihring angereist und er zeigte sich über alle Maßen beeindruckt. Der 24-jährige Dichter Bert Brecht hat über Nacht das dichterische Antlitz Deutschlands verändert, schrieb er am 5. Oktober im Berliner Börsenkurier. Mit Bert Brecht ist ein neuer Ton, eine neue Melodie, eine neue Vision in der Zeit. Ihring sorgte dafür, dass Brecht im November 1922 den renommierten Kleist-Preis zugesprochen bekam. Und er verteidigte ihn auch künftig gegen alle Angriffe, vor allem seines Kollegen Alfred Kerr, der sich über die zweite Aufführung von »Trommeln in der Nacht« am 20. Dezember 1922 am Deutschen Theater in Berlin recht despektierlich äußerte. Es sei ein altes Recht der dramatischen Dichter, dass ihnen im fünften Akt nichts einfällt. Hier sei das aber schon im drittletzten der Fall. Kerr sprach Brecht nicht die Begabung ab, aber im Vergleich zu Ernst Toller falle er doch merklich ab. Über die so unterschiedliche Brecht-Rezeption entbrannte eine regelrechte Kritikerfehde zwischen Ihring und Kerr, in der auch persönliche Animositäten zum Austrag kamen. Als Kleist-Preisträger war Brecht ein gefragter Autor. Am 9. Mai 1923 fand im Münchner Residenztheater die Uraufführung von »Im Dickicht«, später »Im Dickicht der Städte« statt. Das Stück spielt in Chicago und schildert den Kampf zwischen dem malaiischen Holzhändler Schlink und Gaga, dem Angestellten einer Leihbibliothek. Regie führte Erich Engel, der 1922 von den Hamburger Kammerspielen nach München gekommen war. Das Bühnenbild schuf Kaspar Neher, Brechts Augsburger Jugendfreund. Während der zweiten Aufführung warfen Nationalsozialisten Stinkbomben in den Zuschauerraum, sodass das Theater geräumt werden musste. Im NSDAP-Zentralorgan Völkischer Beobachter höhnte Josef Stolzing, er habe keine blasse Ahnung von dem bekommen, was eigentlich auf der Bühne vorging. Im Dickicht zeige Brecht Impotenz als Dichter in höchster Potenz. Es sei nicht nur unsäglich albern, sondern auch grauenhaft langweilig. Und nur die Söhne und Töchter Zions hätten wie besessen geklatscht, als der Vorhang fiel. Bereits nach der sechsten Vorstellung wurde das Stück aufgrund der Proteste abgesetzt. Aber Münchens volkstümlicher Konservatismus duldet keine bolschewistische Kunst, kommentierte Thomas Mann in einem seiner Briefe für die amerikanische Zeitschrift The Dial. Im Sommer 1923 beherrschten die Nationalsozialisten mit ihren Aufmärschen und Kundgebungen die öffentlichen Räume Münchens. Hakenkreuze, Uniformen, provokante Plakate, knalliges Geschrei, das war der erste Eindruck, den Bronnen von der bayerischen Metropole erhielt. Anfang Juni besuchte er mit Brecht eine jener großen Hitlerversammlungen im Zirkus Krone. Sein Freund scheint sich weniger für das, was Hitler sagte, als für die ausgefeilte Choreografie und die bombastischen Theatereffekte der Veranstaltung interessiert zu haben. Nach Bronnens Erinnerung äußerte er sich hinterher halb scherzhaft, Hitler habe den Vorteil eines Mannes, der das Theater immer nur vom vierten Rang aus gesehen hat. Am 8. Dezember 1923 wurde im Alten Theater Leipzig Brechts erstes Drama »Baal« uraufgeführt. Geschrieben hatte er es bereits 1918, seitdem aber mehrfach umgearbeitet. Wie nicht anders zu erwarten, löste auch dieses zynische Stück über den triebhaften Genussmenschen Baal, der sich keinerlei Hemmungen auferlegt, empörte Reaktionen aus. In der Vossischen Zeitung berichtete Hans Natonek, »Unter dem Kampfgetöse der Pfeifen, Pfui-Rufe und des Beifalls erschien ein verschüchterter, blasser, schmaler Knabe, der Dichter Bertolt Brecht«, drückte sich sofort fluchtartig in die Kulisse und kam ängstlich wieder an der schützenden Hand des Schauspieldirektors hervor. Im September 1924 ließ sich Brecht endgültig in Berlin nieder. Am Deutschen Theater fand er eine Anstellung als Dramaturg, gemeinsam mit Karl Zuckmeier, der mit seiner Komödie »Der fröhliche Weinberg« 1925 einen triumphalen Erfolg feiern sollte. Das Volksstück signalisierte die definitive Abkehr vom pathetisch-visionären, expressionistischen Stil und entsprach dem Zeitgeschmack des Publikums. Nach Berlin zog es auch Josef Roth. Seine journalistischen Sporen hatte sich der 1894 in Brody, Galizien, geborene Sohn jüdischer Eltern in der linksliberalen Wiener Tageszeitung »Der Neue Tag« verdient, deren erste Ausgabe im März 1919 erschienen war. Er war der geborene Feuilletonist, der, die spitze Feder des Spötters und leichthändigen Polemikers führte. Bereits nach 13 Monaten musste der neue Tag sein Erscheinen einstellen. Da sich für Roth in Wien keine ausreichenden Beschäftigungsmöglichkeiten mehr boten, entschloss er sich nach Berlin, der wichtigsten deutschen Zeitungsstadt, umzuziehen. Anfang Juni 1920 traf er hier ein, und die Metropole wurde für ihn zum Karrieresprungbrett. Emil Faktor, der Chefredakteur des Berliner Börsenkuriers, erkannte sofort das ungewöhnliche Talent des 26-Jährigen und verschaffte ihm eine feste Anstellung im Feuilleton der Zeitung. Roth schrieb Glossen über den Berliner Alltag, besprach Bücher, Filme und Ausstellungen, berichtete über Gerichtsverhandlungen und Veranstaltungen der Vergnügungsindustrie. Ausgangspunkt seiner Betrachtungen war häufig das scheinbar unbedeutende Detail, dem er die Poesie und Prägnanz des besonderen zeitgeschichtlichen Moments abgewann. Auch in Berlin setzte Roth sein Bohème-Leben fort. Er war, wie auch Egon Erwin Kisch oder Bertolt Brecht, Stammgast im Romanischen Café, das in den frühen 20er Jahren das alte Café des Westens als wichtigsten Berliner Künstlertreff abgelöst hatte. An der Ecke Tauentzien und Budapester Straße, gegenüber der Gedächtniskirche gelegen, übte das hallenartige und nicht sehr gemütliche Lokal doch eine unwiderstehliche Anziehung aus. Man liest und dichtet, zeichnet, komponiert, klatscht, flirtet, diskutiert, macht Geschäfte, trinkt immer noch einen Kaffee, raucht immer noch eine Zigarette, alles kennt sich, schätzt sich, hasst wahrscheinlich auch das ewig aufgeregte Einerlei des Betriebes, und am nächsten Tag ist man wieder dort. So hat ein Zeitgenosse die unverwechselbare Atmosphäre beschrieben. In einem Hinterzimmer saß Roth und schrieb seine Artikel. Die Betriebsamkeit um ihn herum störte ihn nicht im geringsten, im Gegenteil, er schien sie zu brauchen, um sich inspirieren zu lassen. Im September 1922 kündigte Roth beim Berliner Börsenkurier, weil er seine Arbeit nicht genügend wertgeschätzt glaubte. Fortan schrieb er vor allem für den sozialdemokratischen Vorwärts und die Neue Berliner Zeitung 12 Uhr Blatt. Aufsehen erregte er mit seinen Reportagen über den Prozess gegen die Beteiligten am Rathenau-Mord vor dem Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik in Leipzig im Oktober 1922. Er entlarvte ihre nationale Phrasiologie als bloße Camouflage ihres mörderischen Treibens. Diese Menschen lieben das Nationale und meinen das Schießgewehr. Sie arbeiten für die nationale Sache und meinen die Vorbereitung zum Mord. Im Juni 1923 beschloss Roth, nach Wien zu gehen, weil seine Honorare mit der galoppierenden Inflation nicht Schritt hielten. Als er Ende des Jahres nach Berlin zurückkehrte, hatte er seinen ersten Roman veröffentlicht. In der Wiener Arbeiterzeitung war »Das Spinnennetz« seit Anfang Oktober 1923 als Fortsetzungsgeschichte erschienen. Das Blatt kündigte das Werk mit den Worten an: »Der Roman schildert den Sumpfboden der Reaktion, die moralische und geistige Verwilderung, aus der als Blüte das Hakenkreuzlertum aufsteigt.« Hauptfigur ist Leutnant Theodor Lohse, der, aus dem Krieg zurückgekehrt, sich im zivilen Leben nicht mehr zurechtfindet. Kein Vorgesetzter war, dessen Launen man erkunden, dessen Wünsche man erraten konnte. Er schließt sich einer rechtsradikalen Geheimorganisation an, die von München aus wie eine Spinne ihre Netze auslegt. Getrieben von unbändigem Aufstiegswillen geht er buchstäblich über Leichen. Er wollte Führer sein, Abgeordneter, Minister, Diktator. Noch kannte man ihn nicht außerhalb seiner Kreise, noch brannte der Name Theodor Lohse nicht in den Zeitungen. Doch am Ende hat er es geschafft. Er, der feme Mörder, wird Chef des Sicherheitswesens und heiratet eine Adlige, das Fräulein Elsa von Schlieffen. Seinem weiteren Aufstieg zum führenden Mann steht nichts mehr im Wege. Die letzte Fortsetzung erschien am 6. November 1923. Zwei Tage später putschten Hitler und Ludendorff in München. Es scheint, als habe Roth mit seinem feinen Sensorium für drohende Gefahren das Ereignis vorausgesehen. Im Jahr 1924 berief Benno Reifenberg, der Feuilletonchef der Frankfurter Zeitung, Josef Roth in die Redaktion. Bis 1933 sollte er für das Blatt arbeiten und zu einem der prominentesten Mitarbeiter werden. Am 23. September 1923, drei Tage bevor Ebert und Stresemann den Abbruch des passiven Widerstands an der Ruhr verkündeten, traf Franz Kafka auf dem Anhalter Bahnhof in Berlin ein. Dort erwartete ihn bereits eine junge Frau, Dora Diamant. Kennengelernt hatten sich der 40-jährige, tuberkulosekranke Prager Schriftsteller und die 25-jährige Ostjüdin im Sommer im Ostseebad Müritz, wo Dora Diamant eine Kinderfreizeit des Berliner jüdischen Volksheims betreute. Er war groß und schlank, hatte eine dunkle Haut und machte große Schritte, so dass ich zuerst glaubte, er müsse ein Halbblut-Indianer sein und nicht ein Europäer, erinnerte sich Dora Diamant. Die beiden fanden Gefallen aneinander, und seine neue Freundin überredete den Junggesellen, nach Berlin zu kommen und mit ihr dort das Leben zu teilen. Kafka willigte ein, weil er in einem Umzug die Möglichkeit erblickte, sich von der ihn belastenden Atmosphäre des elterlichen Hauses in Prag zu lösen. Dennoch fiel ihm dieser Schritt nicht leicht. In einem nur wenige Tage nach der Ankunft geschriebenen Brief sprach er selbst von einer Tollkühnheit, für welche man Vergleichbares nur finden kann, wenn man in der Geschichte zurückblättert, etwa zu dem Zug Napoleons nach Russland. Dora Diamant hatte ein Quartier in der Mikaelstraße 8 in Steglitz besorgt. Es war eine ruhige Unterkunft am Rande von Berlin, fernab des großstädtischen Trubels. »Meine Gasse ist etwa die letzte halbstädtische. Hinter ihr löst sich das Land in Gärten und Villen auf. Alte, üppige Gärten. An lauen Abenden ist ein so starker Duft, wie ich ihn von anderswoher kaum kenne«, beschrieb er seinem Freund Felix Welsch die neue Umgebung. Kafka war zur Unzeit nach Berlin gekommen. Die Hyperinflation verschärfte die sozialen Konflikte. Straßenunruhen, Demonstrationen und Plünderungen waren an der Tagesordnung. In den Scheunenviertelkrawallen von Anfang November 1923 fanden sie ihren traurigen Höhepunkt. In seiner Steglitzer Abgeschiedenheit bekam Kafka die explosive Stimmung in der Hauptstadt nicht unmittelbar mit, doch von den Auswirkungen der rasanten Geldentwertung war auch er betroffen. Zwar bezog er eine monatliche Pension in Höhe von etwa 1000 tschechischen Kronen, doch musste das Geld nach Berlin transferiert und in die Inflationswährung getauscht werden, was nicht nur Zeit kostete, sondern auch mit erheblichen Verlusten verbunden war. In den Briefen und Postkarten, die Kafka in den Monaten seines Berliner Aufenthalts an seine Eltern schickte, ging es fast ausschließlich um Preise und Wechselkurse und die Probleme der Ernährung. Ohne die regelmäßigen Lebensmittelpakete aus Prag hätten der Schriftsteller und seine ihn umsorgende Gefährtin kaum den Berliner Winter durchstehen können. Auch die Kosten für die Unterkunft stiegen in kurzer Zeit um ein Vielfaches. Darüber kam es zu Spannungen mit der Vermieterin, der das unverheiratete Paar ohnehin ein Dorn im Auge war. Anfang November sprach sie die Kündigung aus. In seiner gegen Ende des Jahres geschriebenen Erzählung »Eine kleine Frau« hat ihr Kafka ein wenig freundliches Porträt gewidmet. »Diese kleine Frau nun ist mit mir sehr unzufrieden. Immer hat sie etwas an mir auszusetzen, immer geschieht ihr Unrecht von mir. Ich ärgere sie auf Schritt und Tritt.« In einer Villa in der Grunewaldstraße 13, nur wenige Straßen entfernt, fand Kafka eine neue Bleibe. Hier führte er ein zurückgezogenes Leben. Seine Anwesenheit in Steglitz hatte sich jedoch in der Hauptstadt herumgesprochen, und so fanden sich immer wieder Besucher ein, etwa Rudolf Kaiser von der Neuen Rundschau, der im S. Fischer Verlag erscheinenden Literaturzeitschrift, und Willi Haas, der Herausgeber der Literarischen Welt. Es kamen Egon Erwin Kisch und Franz Werfel. Und natürlich schaute auch Max Brod, der Prager Freund, vorbei, wenn er sich in Berlin aufhielt. Im Oktober 1923 hatte der Verleger Kurt Wolf Kafka mitgeteilt, dass sich für die bei ihm veröffentlichten Erzählbände kaum noch Abnehmer fänden und der Verlag daher sein Honorarkonto geschlossen habe. Doch es fand sich schnell ein Ersatz. Über Max Brod hatte Kafka Rudolf Leonhard, den Lektor des 1921 gegründeten Verlages »Die Schmiede«, kennengelernt und bereits im Juli in Berlin erste Verhandlungen geführt. Anfang 1924 verabredete man, einen Prosaband mit der Titelgeschichte »Ein Hungerkünstler« zu veröffentlichen. Der Verlagsvertrag sicherte Kafka einen kleinen, aber willkommenen Vorschuss. Ende Januar 1924 mussten Kafka und Dora Diamant ein weiteres Mal umziehen. In der Heidestraße 2526 in Zehlendorf bezogen sie im Obergeschoss eines Hauses zwei Zimmer mit Ofenheizung und Veranda. Inzwischen hatte sich Kafkas Gesundheitszustand rapide verschlechtert. Er litt fast ständig an hohem Fieber und quälenden Hustenanfällen. Das Haus konnte er kaum noch verlassen. Ein Onkel, Siegfried Löwy, reiste aus Prag an und überzeugte seinen Neffen, sich in einer Fachklinik behandeln zu lassen. Am 17. März 1924 verließ Kafka in Begleitung von Max Brod die Stadt, in die er ein halbes Jahr zuvor mit so großen Erwartungen gezogen war. Das Ende kam schneller als erwartet. Im Lungensanatorium Wienerwald, eine Bahnstunde von der österreichischen Hauptstadt entfernt, wurde Anfang April 1924 festgestellt, dass die Tuberkulose auf den Kehlkopf übergegriffen hatte. Es gab keine Hoffnung auf Heilung mehr. »Fürchterlicher Unglückstag«, notierte Max Brod in seinem Tagebuch. Die letzten Wochen seines Lebens verbrachte Kafka in einer privaten Lungenheilstätte in dem Dorf Kierling in der Nähe von Klosterneuburg bei Wien. Abwechselnd wachten Dora Diamant und sein Freund Robert Klopstock an seinem Bett. Noch kurz vor seinem Tod hatte Kafka die Freude, den Umbruch seines Hungerkünstlerbandes in Händen zu halten, in dem nun auch seine letzte, im März vollendete Erzählung, Josephine die Sängerin, Aufnahme gefunden hatte. Am Mittag des 3. Juni 1924, einen Monat vor seinem 41. Geburtstag, starb Franz Kafka. Er kannte die Menschen, wie sie nur ein Mann von großer, herrlicher Empfindsamkeit zu kennen vermag, rief Milena Jesenka ihm nach. Er kannte die Welt auf ungewöhnliche und tiefe Weise, war selber eine ungewöhnliche und tiefe Welt. Er schrieb Bücher, die zum bedeutendsten der jungen deutschen Literatur gehören. Sie sind so wahrhaft, nackt und schmerzlich, dass sie selbst dort, wo etwas symbolisch ausgedrückt wird, naturalistisch wirken. In den frühen 20er Jahren entwickelte sich Berlin zu einer Hochburg der russischen Emigration. Hunderttausende flüchteten vor Revolution, Bürgerkrieg und bolschewistischer Herrschaft im ehemaligen Zarenreich, und die deutsche Hauptstadt bot vielen von ihnen eine Zuflucht. Ihren Höhepunkt erreichte der Strom der Zuwanderer 1922-23. Allein in Deutschland hielten sich in diesen beiden Jahren rund 600.000 russische Flüchtlinge auf, rund 360.000 hatten Asyl in Berlin gefunden. Dabei überwog der Anteil von Angehörigen der gebildeten und besitzenden Schichten: Anwälte, Ärzte, Journalisten, Geschäftsleute und Bankiers, Beamte des alten Staatsapparats, Angehörige des Offizierskorps und des Adels. Nicht wenigen von ihnen war Deutschland aus der Zeit vor 1914 vertraut. Sie hatten hier studiert oder waren durch verwandtschaftliche Beziehungen mit deutschen Fürstenhäusern verbunden. Wer sein Vermögen rechtzeitig ins Ausland gebracht hatte, konnte ein sorgenfreies Leben führen. In einem seiner Plauderbriefe aus der Reichshauptstadt vom Dezember 1921 wunderte sich Alfred Kerr, wie viele Russen in Berlin herumliefen, die ein sündhaftes Geld ausgeben. Er führte dies darauf zurück, dass sie Schmuck und Juwelen über die Grenze gebracht oder schon in der Vorkriegszeit Ersparnisse in der Bank von England deponiert hätten, die ihnen nun, da das englische Pfund ins Fantastische geklettert sei, eine dauernde Grundlage für eine üppige Lebenshaltung böten. Freilich galt das keineswegs für alle russischen Emigranten. Viele mussten als Kellner, Taxichauffeure, Straßenverkäufer oder Eintänzer ihr Brot verdienen und mit billigen Hotels und Pensionen vorlieb nehmen. Die russischen Emigranten konzentrierten sich auf den Westen Berlins. Bevorzugter Stadtteil war Charlottenburg, das die Berliner in Charlottengrad umtauften. Der Bus nach Halensee hieß im Volksmund Russenschaukel und der Kurfürstendamm Nevsky Prospekt, in Analogie zum Nevsky Prospekt in St. Petersburg. Auf dem Kurfürstendamm hörte man mehr Russisch als Deutsch, erzählt Asta Nielsen in ihren Erinnerungen. Daher stammt die in Berlin bekannte Redensart, dass ein Berliner zum anderen sagt: »Nein, ich gehe nicht mehr zum Kurfürstendamm, da bekomme ich Heimweh.« In der Regierung Kuno verfolgte man diese Entwicklung mit Sorge. In einer Aufzeichnung vom Januar 1923 beklagte Staatssekretär Hamm, dass namentlich russische und andere östliche Einwanderer in Berlin förmliche Kolonien bildeten und gewisse Straßenzüge von ihnen allmählich geradezu beherrscht würden. Als Gegenmaßnahme empfahl er, den Russen die Erlaubnis zur Eröffnung von Geschäften und kulturellen Einrichtungen zu erschweren und ihnen den Aufenthalt ungemütlich zu machen. Ungeachtet dessen entfaltete die russische Diaspora in Berlin ein reges geschäftliches und kulturelles Leben. Von lebhaftem Betätigungsdrange und nicht zu unterschätzender geschäftlicher Kniffligkeit erfüllt, schrieb Karl von Ossietzky im März 1923 über Russen in Berlin. Haben sie auf fremder Erde sich ihr Petrograd oder Moskau oder Krähwinkel neu erbaut und fühlen sich ganz gemütlich darin. Es gab 86 russischsprachige Verlage, die zwischen 1918 und 1924 mehr Bücher produzierten als Moskau und Petrograd, also St. Petersburg, zusammen. Der größte Exilverlag war Slovo, das Wort, der vom Verlagshaus Ullstein unterstützt wurde. An den Kiosken hing eine Vielzahl russischer Zeitungen und Zeitschriften aus. Jede politische und intellektuelle Strömung der Emigration unterhielt ihr eigenes Organ. Wenn man eine der in Berlin erscheinenden russischen Zeitungen zur Hand nimmt und den Anzeigenteil überblickt, ist man versucht zu glauben, man hätte ein Moskauer oder Petersburger Blatt aus der guten alten Zeit vor sich, schrieb ein Beobachter 1922. Man liest Ankündigungen von Theateraufführungen, Konzerten und Kabaretts. Zahlreiche Restaurationen empfehlen dem geehrten Publikum ihre nationalen Speisen und den unvermeidlichen Wodka mit der dazugehörigen Sakuska. Russische Ärzte, Rechtsanwälte teilen mit, wann und wo sie zu sprechen sind. Und erst wenn man die Adressen dieser Leute genauer ansieht, merkt man, dass man in Berlin ist und nicht in Petersburg. Durch Liberalität und Sachlichkeit stach die wichtigste russische Tageszeitung Rul, Ruder, hervor. Als Herausgeber fungierte zeitweise Wladimir Dmitrijewitsch Nabokov, der Vater des Schriftstellers Wladimir Nabokov. Im März 1922 wurde er von zwei rechtsextremen russischen Terroristen aus München erschossen, als er sich während einer Veranstaltung in der Berliner Philharmonie schützend vor Pawel Miljukow, den ehemaligen Minister in der Regierung Kerensky, geworfen hatte. Für den jungen Nabokov, der kurz zuvor von Cambridge an die Spree gekommen war, begann sein langjähriger Aufenthalt in Berlin unter wenig glücklichen Auspizien. In seinen Berlin-Romanen, beginnend mit Maschenka 1925-26 und fortgeführt mit König, Dame, Bube 1928, sollte er der russischen Emigration in Berlin ein Denkmal setzen. Zwischen dieser Diaspora und der deutschen Gesellschaft gab es nur wenig Berührungspunkte. Die Emigranten trafen sich in eigenen Restaurants und Cafés, etwa in der Prager Diele in Wilmersdorf oder der russischen Teestube in der Nürnberger Straße, wo der Zucker in großen Schalen zur freien Benutzung auf allen Tischen stand und das Gebäck, wenn man sich ein Glas Tee bestellte, gleichfalls à discrétion mit einem großen Korb dazugestellt wurde. Es gab auch ein eigenes russisches Kabarett, den Blauen Vogel, in dem der Konferencier Juschny allabendlich mit Witz und Einfallsreichtum durchs Programm führte. Von dem, was in deutschen Landen Kabarett heißt, ist der Blaue Vogel ein paar tausend Werst entfernt. Durch Buntheit, Geschmack, Bizarrerie, Einfall, Laune, lobte Alfred Polger in der Weltbühne, und auch Kurt Tucholsky meinte, hier werde bestes Kabarett geboten. Wie wenig aufdringlich, mit welch anmutiger Leichtigkeit ist das alles gemacht. Hier springt die Liebe zum alten Moskau über die Rampe hin und zurück. Ein Raunen geht durch das Publikum. Sie erkennen wieder. Ja, so war es. Im Sommer 1920 fand in Berlin die erste internationale Dada-Messe statt. Präsentiert wurden 174 Exponate. Fotomontagen, Plakate, Gemälde und Objekte verschiedenster Provenienz. Ihren Ausgang genommen hatte die Bewegung des Dadaismus von einer Vereinigung avantgardistischer Künstler und Schriftsteller im Cabaret Voltaire in Zürich im Februar 1916. Richard Hülsenbeck, der zusammen mit Hugo Ball das Wort Dada erfunden hatte, war im Januar 1917 nach Berlin zurückgekehrt und hatte hier eine Gruppe Gleichgesinnter um sich geschart. Die Dadaisten strebten einen radikalen Bruch mit dem bürgerlichen Kunstbegriff an. Was sie umtrieb, war die Lust an der Provokation. So hatte man in der Ausstellung an der Decke eine lebensgroße Puppe aufgehängt, den preußischen Erzengel, gekleidet in einer Offiziersuniform und ausgestattet mit einem Schweinskopf. Ein Schild baumelte herab mit der Aufschrift Um dieses Kunstwerk zu verstehen, müssen Sie sich täglich mit vollem Tornister und Manöverausrüstung zu einer 12-stündigen Übung auf dem Tempelhofer Feld einfinden. Kurt Tucholsky fand, dass die Versuche der Dada-Leute, sich als Bürgerschreck zu inszenieren, inzwischen ein wenig krampfhaft wirkten. Doch er machte eine Ausnahme. Aber einer ist dabei, der wirft den ganzen Laden um. Dieser eine, um den sich der Besuch lohnt, ist George Gross, ein ganzer Kerl und ein Bursche von unendlicher Bissigkeit. Wenn Zeichnungen töten könnten, das preußische Militär wäre sicherlich tot. Seine Mappe »Gott mit uns« sollte auf keinem gutbürgerlichen Familientisch fehlen. Seine Fratzen der Majore und Sergeanten sind infernalischer Wirklichkeitsspuk. George Gross, 1893 als Georg Ehrenfried Groß in Berlin geboren, hatte vor 1914 an der Königlichen Kunstakademie in Dresden und an der Kunstgewerbeschule in Berlin studiert. Wie viele Angehörige seiner Generation wurde der Weltkrieg für ihn zur prägenden Erfahrung. Im November 1914 meldete er sich freiwillig, wurde aber schon im Mai 1915 wegen einer Stirnhöhlenvereiterung als dienstuntauglich entlassen. Im Januar 1917 erneut einberufen, erlitt er einen Nervenzusammenbruch und durfte im April 1917 als dauernd dienstunbrauchbar nach Berlin zurückkehren. Im Sommer 1915 lernte Gross im Atelier des Malers Ludwig Meitner den 3 Jahre jüngeren, angehenden Verleger Wieland Herzfelde kennen, eine Begegnung von schicksalhafter Bedeutung. Bald darauf besuchte Herzfelde Gross in seinem Atelier in Berlin-Südende und er war auf Anhieb von dessen Zeichnungen fasziniert. »Nie hat auf mich das Werk eines Künstlers einen ähnlichen Eindruck gemacht«, erinnerte er sich noch Jahrzehnte später. Wieland Herzfelde und sein Bruder Helmut, der sich seit 1916 aus Protest gegen die antibritischen Hassgesänge John Hartfield nannte, demfolgend wurde aus Georg Ehrenfried Groß, George Gross, schlossen enge Freundschaft mit dem Künstler. Sie überredeten ihn, ihnen für ihre Zeitschrift Neue Jugend einige seiner Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Darunter befand sich auch die Federzeichnung Durchhalten, mit der Gross die amtliche Durchhaltepropaganda aufs Korn nahm. Gezeigt wird ein schauriger Leichenzug, davor eine Hure und ein Finsterling, der einen Kindersarg unter dem Arm trägt. Gross schneidend scharfer Zeichenstil, hier war er bereits voll ausgebildet. Im Herbst 1917 erschien in dem von Wieland Herzfelde gegründeten Malik Verlag eine kleine Grossmappe mit 20 Originallithografien in 120 nummerierten Exemplaren und mit Versen des Künstlers. Auch die in den folgenden Jahren fertiggestellten Mappen und Sammelbände sollten fast alle im Malik Verlag herausgebracht werden. Sie begründeten Gross' Ruf als genialer Zeichner und unnachsichtiger Kritiker des deutschen Spießertums. Unter der umsichtigen Leitung des Verlegers Herzfelde entwickelte sich der Malik Verlag neben den etablierten Verlagen wie S. Fischer und Rowohlt zu einem bedeutenden Unternehmen, das vor allem linksgerichtete Literatur publizierte. Unter anderem machte er das deutsche Publikum mit dem Werk Upton Sinclairs, aber auch mit der neuesten sowjetrussischen Literatur bekannt. Ihr unverwechselbares Gesicht erhielten die Buchumschläge durch die Fotomontagen von John Hartfield. In der Berliner Dada-Gruppe waren George Gross und die Brüder Herzfelde Exponenten einer entschiedenen Linkstendenz. Sie sympathisierten mit der Novemberrevolution und traten der Kommunistischen Partei Deutschlands schon bald nach deren Gründung an der Jahreswende 1918-19 bei. Beißende Kritik übte Gross am Verhalten der SPD-Führer, denen er vorwarf, sich mit den alten Mächten gegen die revolutionäre Linke verbündet zu haben. Auf dem Titelbild der ersten Ausgabe der »Pleite«, einer im Malik Verlag erscheinenden Zeitschrift, veröffentlichte Gross im März 1919 eine satirische Zeichnung, die Friedrich Ebert als kleinen König in einem Clubsessel zeigt, in dem ein hochmütig blickender Offizier Sekt im Weißbierglas reicht. Unterschrift: »Von Geldsacks Gnaden«. Harry Graf Kessler, der sich schon früh für Gross' Werk interessiert und ihm auch einige Bilder abgekauft hatte, hielt in seinem Tagebuch fest, was er Anfang Februar 1919 bei einem Besuch in Gross' neuem Atelier in Berlin-Wilmersdorf zu sehen und zu hören bekam. Gross hatte ein großes politisches Gemälde, »Deutschland, ein Wintermärchen«, in dem er die bisher regierenden Klassen als Pfeiler der sattgefressenen, aktivitätsunlustigen Bourgeoisie verhöhnt. Er sagte, er möchte »der deutsche Hogarth« werden, bewusst gegenständlich und moralisch, predigen, bessern, reformieren. Für abstrakte Malerei habe er kein Interesse. Dieses Bild habe er sich so gedacht, dass es in den Schulen aufzuhängen sei. Der kunstsinnige Mäzen kommentierte: Im Grunde genommen ist Gross ein Bolschewist in der Malerei. Er hat einen Ekel vor der Malerei, vor der Zwecklosigkeit der bisherigen Malerei, will etwas ganz Neues mit malerischen Mitteln oder richtiger etwas, was die Malerei früher geleistet hat, was aber im 19. Jahrhundert ihr verloren gegangen ist. Reaktionär und revolutionär, eine Zeiterscheinung. Ein zweiter Besuch Kesslers bei Gross stand ganz im Zeichen der Märzkämpfe 1919 in Berlin, bei denen die von Reichswehrminister Gustav Noske aufgebotenen Regierungstruppen zahlreiche Massaker verübt hatten. Gross zeigte sich durch das gerade Erlebte tief erschüttert und vertrat die Ansicht, dass die Linke nun ihrerseits zur Gewalt übergehen müsse, um ihre Ideen durchzusetzen. Kessler widersprach, da jede Idee durch Verbrüderung mit der Gewalt entwertet werde und überhaupt Gewalt immer nur wieder Gewalt hervorrufe. Die erste internationale Dada-Messe markierte den Höhepunkt und zugleich das Ende der Dada-Bewegung. Die Provokationsstrategie hatte sich in gewisser Weise totgelaufen. Für Gross und seine Freunde hatte das Ganze noch ein Nachspiel. Die Reichswehr fühlte sich durch seine Mappe »Gott mit uns« beleidigt und strengte einen Prozess an. Der erste in einer Serie von Prozessen, in denen Künstler der Weimarer Republik trotz Abschaffung der Zensur in Artikel 118 der Verfassung vor den Kadi gezerrt wurden. Dank der Intervention von Reichskunstwart Edwin Retzlob und des Direktors der Städtischen Sammlungen in Dresden, Paul Ferdinand Schmidt, kamen die Angeklagten mit einem relativ milden Urteil davon. Gross musste 300, Verleger Herzfeld 600 Reichsmark zahlen. Beide ließen sich durch Polizeischikanen und juristische Spitzfindigkeiten nicht abschrecken. 1921 veröffentlichte der Malik Verlag eine der besten Mappen von Georges Gross, »Das Gesicht der herrschenden Klasse«, eine Abrechnung mit den sogenannten »Stützen der Gesellschaft«, die im alten antirepublikanischen, monarchistischen und militaristischen Geist verharrten und denen jeder Gemeinsinn abhanden gekommen war. Tucholsky lobte die Sammlung von 55 politischen Zeichnungen als das meisterlichste Bildwerk der Nachkriegszeit. Er kenne keinen zweiten, der das moderne Gesicht der Machthabenden so bis zum letzten Rotweinäderchen erfasst habe. So wie diese Offiziere, diese Unternehmer, diese uniformierten Nachtwächter der öffentlichen Ordnung in jeder einzelnen Situation bei Gross aussehen, so sind sie immer, ihr ganzes Leben lang. Nicht wenige deutsche Künstler und Schriftsteller machten sich in den frühen 20er Jahren auf den Weg in die Sowjetunion, in der sie, allen offenkundigen Problemen zum Trotz, das eigentlich zukunftsträchtige Modell erblickten. Im Sommer 1922 reiste auch Georges Gross ins nachrevolutionäre Russland. Die Exkursion wurde zu einer einzigen großen Enttäuschung. Der stärkste Eindruck war der Hunger, der im Lande herrschte. Statt verheißungsvoller Zeichen des sozialistischen Aufbaus sah Gross überall nur Spuren des Verfalls. Auch an dem bereits von Krankheit gezeichneten Lenin, dem er im Kreml vorgestellt wurde, konnte er nichts Bedeutendes entdecken. Ernüchtert und um eine Illusion ärmer, kehrte Gross nach 6 Monaten nach Berlin zurück. Von der KPD sollte er sich im darauffolgenden Jahr stillschweigend abwenden, indem er einfach aufhörte, seine Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Im Jahr 1923 veröffentlichte Gross im Malik Verlag eine Auswahl seiner Arbeiten. 16 Aquarelle und 84 Zeichnungen unter dem Titel »Ecce Homo«. Alle seine Blätter haben Tendenz, die Tendenz des fanatischen Moralisten, pries Hans Reimann das Werk im Tagebuch. In einem 1930 verfassten Lebenslauf äußerte sich Gross selbst über seine Intentionen. Es ist ein Dokument jener Inflationszeit mit ihren Lastern und ihrer Sittenlosigkeit. Es ist in seiner Wirkung so brutal wie die Zeit, die es mir eingab. Und wenn man nach der Wirkung fragt, so schreckt es wahrhaftig ab, aber es regt keineswegs die Unzucht an. Eben das aber machten die Sittenwächter Gross zum Vorwurf. Die Publikation enthalte 22 unzüchtige Darstellungen, die das Scham- und Sittlichkeitsgefühl eines normal empfindenden Menschen verletzten. Im Prozess vor dem Berliner Landgericht im Februar 1924 fragte ihn der vorsitzende Richter, woher er denn die künstlerische Berechtigung ableite, derartige Dinge so unverhüllt darzustellen. Hier sei eindeutig eine Grenze überschritten worden, die der Kunst gesetzt sei, worauf Gross entgegnete: Für die Künstler gibt es diese Grenze gar nicht. Gross und Wieland Herzfelde wurden zu einer Zahlung von 500 Goldmark verurteilt. Außerdem wurden 22 der beanstandeten Grafiken konfisziert und die entsprechenden Druckplatten unbrauchbar gemacht. Ende 1923 eröffnete der Malik Verlag eine moderne Buchhandlung in der Köthener Straße. Ihr angeschlossen war die Galerie Georges Gross. In der Weihnachtsnummer der Weltbühne rief Friedrich Sieburg, er sollte 3 Jahre später Korrespondent der Frankfurter Zeitung in Paris werden, dazu auf, das neue Kulturzentrum zu besuchen. Geht hin, erfreut euch im Buchladen am schönen Raum, an den mutig und klug gruppierten Bücherschätzen und tretet dann vor die Arbeiten dieses Meisters, der mit der linken Hand zärtlich den Formen und Rundungen seiner Kessen Halbleichen nachfährt und mit der rechten seinem Zeitalter ein glühendes Eisen in die luetische Fresse stößt. Auch Walter Gropius, der Gründer des legendären Bauhauses in Weimar, sah sich von Anfang an heftigen Anfeindungen ausgesetzt. 1883 in Berlin geboren, war er in die Fußstapfen seines Vaters, eines Regierungsbaumeisters, getreten und hatte ein Architekturstudium in München und Berlin begonnen, das er freilich 1907 ohne Abschluss abbrach. Seine entscheidenden Lehrjahre verbrachte er zwischen 1908 und 1910 im Büro von Peter Behrens, einem der Pioniere der industriellen Architektur, der unter anderem mit dem Bau der AEG-Turbinenfabrik in Berlin für Furore sorgte. Ende 1910 machte Gropius ein eigenes Atelier für Architektur in Berlin-Wilmersdorf auf. Mit dem Bau des Fargus-Werks in Ahlfeld bei Hannover und seinen Beiträgen für die Kölner Werkbundausstellung 1914 hatte er sich bereits vor dem Krieg einen Namen als Architekt gemacht. Zu Beginn des Krieges meldete sich Gropius freiwillig bei den Wandsbeker Husaren, einem Hamburger Eliteregiment. Bereits im November 1914 zum Leutnant befördert, verbrachte er den gesamten Krieg an der Front oder in der Etappe. Die Revolution von 1918 markierte eine entscheidende biografische Zäsur. Er habe sich innerlich völlig umgewandelt und auf das Neue, was unheimlich stark heraufsteigt, umgestellt, schrieb er seiner Mutter. Schon bald nach seiner Rückkehr nach Berlin trat er dem Arbeitsrat für Kunst bei, einer Vereinigung von Künstlern und Architekten, die sich im November unter der Leitung von Bruno Taut zusammengefunden hatte. Die Kunst dürfe nicht mehr nur dem Genuss weniger, sondern müsse dem Glück und dem Wohl aller dienen, lautete die Botschaft. Das Ziel war, die elitäre Stellung des Künstlers aufzuheben und durch Rückbesinnung auf das Handwerk als dem Urquell schöpferischer Gestaltungskraft wieder eine Verbindung mit der Gemeinschaft herzustellen. Als Symbol einer neuen Einheit von Handwerkern, Künstlern und Architekten wurde die gotische Kathedrale des Mittelalters beschworen. In ihr, war man überzeugt, habe die Idee eines großen gemeinsamen Baus in Gestalt eines Gesamtkunstwerks ihren bislang reinsten Ausdruck gefunden. Bereits im Oktober 1915 hatte der Belgier Henry van der Velde, der Direktor der Großherzoglich-Sächsischen Kunstgewerbeschule in Weimar, bei Gropius angefragt, ob er Interesse habe, seine Nachfolge anzutreten. Doch die Sache hatte sich damals zerschlagen. Im Januar 1919 fragte Gropius noch einmal nach, und diesmal zeigte sich die provisorische Regierung des neuen Freistaats Sachsen-Weimar aufgeschlossen. Im April wurde Gropius zum Leiter sowohl der ehemaligen Kunstgewerbeschule als auch der Hochschule für bildende Kunst berufen, die nun unter dem Namen Staatliches Bauhaus in Weimar zusammengelegt wurden. In einem Manifest erläuterte Gropius sein Programm. Es zeigt, wie stark er von den Diskussionen im Arbeitsrat für Kunst beeinflusst war. Architekten, Maler, Bildhauer, wir alle müssen zum Handwerk zurück, verkündete er mit großem Pathos. Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird. Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird, als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens. Passend dazu hatte Lionel Feininger das Titelblatt des Bauhausmanifests mit dem Holzschnitt einer Kathedrale geschmückt, an deren Spitze sich drei Strahlen treffen, die für die Künste Malerei, Architektur und Bildhauerei stehen. Auf den ihm angebotenen Professorentitel hatte Gropius verzichtet, um seine Distanz zum akademischen Betrieb zu betonen. Anstelle der herkömmlichen Scheidung von Professoren und Studierenden sollte die Gemeinschaft von Meistern, Gesellen und Lehrlingen treten. Es gelang Gropius, Maler und Bildhauer als Lehrkräfte ans Bauhaus zu holen, die zu den führenden Künstlern ihrer Zeit zählten, darunter den Deutsch-Amerikaner Lionel Feininger, die Schweizer Johannes Itten und Paul Klee, die Deutschen Gerhard Marx und Oskar Schlemmer und den Russen Wassily Kandinsky. Bereits im Sommersemester 1919 begann der Unterricht am Bauhaus. In seiner Ansprache an die Studierenden warb Gropius für die Idee einer Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden und forderte sie dazu auf, sich durch Fehlschläge nicht entmutigen zu lassen, sondern wie in einem Laboratorium immer neue Experimente zu wagen. Versuchen, probieren, umwerfen, wieder versuchen. Nach und nach wurden die einzelnen Werkstätten eingerichtet, unter anderem für Weberei, Tischlerei, Wandmalerei, Druckerei, Bildhauerei, Schmiede, Glasmalerei, Töpferei. Dabei verfuhr man zweigleisig. Jeweils ein Meister des Handwerks übernahm die handwerkliche, ein Meister der Form die künstlerische Ausbildung. Die erste Phase des Bauhauses wurde stark geprägt durch den Maler und Kunstpädagogen Johannes Itten. Gropius hatte ihn in Wien über seine erste Frau Alma Mahler kennengelernt. Itten war ein Anhänger der damals in Deutschland verbreiteten Mastersnan-Lehre, die persische, indische und buddhistische Elemente in sich vereinigte und vegetarische Ernährung und regelmäßiges Fasten vorschrieb. Den Kopf kahl geschoren, gekleidet in einer selbstgenähten Bauhaustracht, einer Art Mönchskutte, scharte er einen Kreis ihm ergebener Jünger um sich. Für uns, die wir dem Mastersnan-Zirkel angehörten, umgab Itten ein ganz besonderer Nimbus, erinnerte sich ein Bauhausschüler. Man konnte beinahe von Heiligkeit sprechen, man konnte sich ihm beinahe nur flüsternd nahen, unsere Ehrfurcht war gewaltig und wir waren stets ganz entzückt und erheitert, wenn er sich im Umgang mit uns gemütlich und unbefangen gab. Der Direktor des Bauhauses ließ Itten zunächst gewähren. Doch seit Frühjahr 1921 kam es zu Spannungen. Auslöser war Gropius' Forderung, die Werkstätten stärker für Auftragsarbeiten heranzuziehen, um das Bauhaus auch finanziell unabhängiger zu machen. Itten lehnte solche profanen wirtschaftlichen Überlegungen ab. Für ihn stand die Erziehung der Studierenden zu schöpferischen, harmonischen, neuen Menschen im Mittelpunkt. Hintergrund des Konflikts war eine Wandlung am Bauhaus, in der die Abkehr von der schwärmerischen Begeisterung für das Handwerk und einer neuen Aufgeschlossenheit für Industrie und Technik ihren Ausdruck fand. Eine wichtige Rolle bei dieser Kehrtwende spielte der Holländer Theo van Doesburg, einer der Mitbegründer der Künstlergruppe De Stijl. Er hielt 1921/22 in Weimar Vorträge zum Thema »Der Wille zum Stil«, Neugestaltung von Leben, Kunst und Technik, die in die neue Richtung wiesen. Obwohl Doesburg nie zum Meister berufen wurde, sollte er die Entwicklung des funktionalen Bauhausstils maßgeblich beeinflussen. Statt auf utopische Entwürfe richtete sich der Blick nun auf die Herstellung neuer, industriegerechter Produkte, die sich durch Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit auszeichneten. Im April 1923 verließ Itten das Bauhaus. An seiner Stelle wurde der ungarische Künstler László Mohoy-Nagy engagiert. Er trug statt der priesterlichen Bauhaustracht einen monteurähnlichen Anzug und brachte dadurch schon rein äußerlich die Hinwendung zur Formenwelt der Technik zum Ausdruck. Obwohl Gropius das Bauhaus auf strikte parteipolitische Neutralität verpflichtete, konnte er nicht verhindern, dass seine Schule in politische Auseinandersetzungen hineingezogen wurde. Schon früh formierten sich die Gegner zum Kampf. Die konservativen Professoren an der früheren Kunsthochschule konnten den Verlust ihrer alten Besitzstände nicht verwinden und verdächtigten den Bauhauschef umstürzlerischer Tendenzen. Unter Gropius sei die einst blühende Weimarer Hochschule zu einem Herd des Spartakismus und des Judentums verkommen, erklärte ein geheimer Kommerzienrat aus Weimar gegenüber Harry Graf Kessler bereits Ende August 1919. Einen ersten Sieg errangen die Kontrahenten, als im April 1921 die Staatliche Hochschule für Bildende Künste neu gegründet und in einem Flügel des alten Hochschulgebäudes untergebracht wurde. Für die Weimarer Bürger stellte sich die Invasion langhaariger Studenten als ein Einbruch der Anarchie in eine wohlbehütete Ordnung dar. In ihren Augen galt das Bauhaus als ein Hort des Lasters und der Ausschweifungen. Mit einer Mischung aus Schauer und Neugier erzählte man sich, dass die Studierenden rauschende Feste feierten, nackt in Seen oder am Saaleufer badeten und die freie Liebe praktizierten. Die konservative Weimarer Zeitung geißelte solches Treiben als Ausfluss eines völlig verwahrlosten Empfindens und als Niederschlag der destruktiven Lehr- und Erziehungsmethoden. Seit der Gründung des Landes Thüringen im Mai 1920 unterstand das Bauhaus dem neu gebildeten Ministerium für Volksbildung unter dem SPD-Minister Max Greil. Der unterstützte Gropius gegen alle Angriffe und sorgte dafür, dass seiner Schöpfung die notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt wurden. Allerdings wuchs im Laufe des Jahres 1922 der Druck auf das Bauhaus, durch eine Leistungsschau seine Daseinsberechtigung unter Beweis zu stellen. Gropius bereitete sich intensiv auf die Ausstellung vor. Im Januar 1923 zog er in einem programmatischen Text »Idee und Entwicklung des staatlichen Bauhauses in Weimar« eine erste Bilanz. Darin trug er der geänderten Ausrichtung seiner Schule Rechnung. Das Bauhaus bejaht die Maschine als modernstes Mittel der Gestaltung und sucht die Auseinandersetzung mit ihr. Das Bauhaus will also keine Handwerkerschule sein, noch handwerkliche Eigenbrötlerei züchten, sondern sucht die Verbindung mit der Industrie. Pünktlich zum 15. August 1923 eröffnete Gropius die erste Bauhausausstellung mit einem Vortrag »Kunst und Technik – eine neue Einheit«. Meister und Schüler präsentierten Bilder im Landesmuseum, in den Schulgebäuden waren Arbeiten aus dem Unterricht und den Werkstätten zu sehen. Gänge und Treppenhäuser waren mit Fresken und Wandmalereien geschmückt. Besondere Aufmerksamkeit fand das neu ausgestaltete Direktorenzimmer von Gropius im ersten Obergeschoss, in dem sämtliche Gegenstände nach einem strengen, quadratischen Muster eingepasst waren. »Drei Tage in Weimar und man kann auf Lebenszeit kein Quadrat mehr sehen«, merkte Paul Westheim, der Kritiker der Berliner Zeitschrift »Das Kunstblatt« an. Das eigentliche Prunkstück aber war ein zweckmäßig und funktional eingerichtetes Musterhaus, nach seinem Standort Haus am Horn genannt, mit dem erstmals die Bauhausideen für ein neues Wohnen einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Der Bau zeichnete sich durch eine klare, einfache Konstruktion aus, deren normierte Einzelteile sich wie in einem Baukasten neu zusammensetzen ließen. Die meisten Kritiker waren freilich nicht überzeugt. Das Äußere wurde mit einer weißen Bonbonschachtel verglichen. In der Weltbühne charakterisierte der Architekturkritiker Adolf Behne das Musterhaus als ein Werk des Übergangs. Es ist halb luxuriös, halb primitiv, halb ideale Forderung und halb Zeitergebnis, halb Handwerk und halb Industrie, halb Typus und halb Idylle, aber in keinem Punkte rein und überzeugend ist es doch wieder eine ästhetische und papierene Angelegenheit. Dennoch bezeichnete Behne die Ausstellung als wichtig und bedeutend. Was Gropius in 4 Jahren hartnäckigster Arbeit geleistet habe, verdiene allen Respekt. Er habe das Bauhaus zu einem Platz unabhängiger Arbeit gemacht und dafür müsse ihm gedankt werden. Insgesamt konnte Gropius mit der Resonanz zufrieden sein. Journalisten aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland waren angereist. In allen wichtigen Medien war über die Ausstellung berichtet worden. Als sie Ende September ihre Pforten schloss, warfen politische Veränderungen bereits ihre Schatten voraus, die das Schicksal der heute weltbekannten Kunstinstitution in Weimar besiegeln sollten. Mitte Oktober bildeten SPD und KPD in Thüringen eine Koalitionsregierung, der, wie geschildert wurde, Reichswehrtruppen Anfang November ein Ende setzten. Der thüringische Ministerpräsident August Fröhlich, der daraufhin ein Minderheitskabinett führte, trat im Dezember zurück. Der Landtag wurde aufgelöst und aus den Neuwahlen am 10. Februar 1924 ging der Ordnungsbund, eine Sammlungsbewegung der konservativen Parteien, die die Schließung des Bauhauses schon lange auf ihr Panier geschrieben hatten, als stärkste Kraft hervor. Gropius führte einen zähen, aber vergeblichen Kampf um die Erhaltung seines Projekts. Im November 1924 kürzte der Haushaltsausschuss des Thüringischen Landtags auf Antrag der Deutschen Nationalen den Etat des Bauhauses von 100.000 Mark auf 50.000 und stellte eine Verlängerung des Vertrags nur mehr für ein halbes Jahr in Aussicht. Ende Dezember 1924 kamen die Bauhausmeister der langsamen Erdrosselung ihrer Arbeitsmöglichkeiten zuvor, indem sie bekannt gaben, dass sie ihren Vertrag mit dem Land Thüringen zum März 1925 als aufgelöst betrachteten. In der Stadt Dessau sollte das Bauhaus eine neue Heimat finden, und hier sollte es sich als einflussreichste Architektur- und Kunstschule des 20. Jahrhunderts zur vollen Blüte entfalten. Am 29. Oktober 1923 um 20 Uhr tönte es aus einem improvisierten Studio im Dachgeschoss des Voxhauses in der Potsdamer Straße: »Achtung, Achtung, hier ist Berlin auf Welle 400!« Mit der Berliner Radiostunde AG, der späteren Funkstunde, war der erste deutsche Unterhaltungsrundfunk auf Sendung gegangen. Gerade einmal 200 Hörer in Berlin konnten dem Programm aus dem Äther lauschen. Mehr Radioapparate standen noch nicht zur Verfügung, aber damit war der Startschuss erfolgt für die Etablierung eines neuen Massenmediums. Die Hyperinflation bewegte sich damals auf ihren Höhepunkt zu, und so dürfte Hans Bredow, der zuständige Staatssekretär im Postministerium, einigen Anklang gefunden haben, wenn er in seinem Geleitwort dem Rundfunk die Aufgabe zuwies, den Geist von den schweren Sorgen des Alltags abzulenken und den Hörern etwas Anregung und Freude in das Leben zu bringen. Dementsprechend bestanden die ersten Programme vorwiegend aus leichter Unterhaltungsmusik. Wortbeiträge waren noch eher selten. Zu Weihnachten 1923 wurden ein Märchen von Hans Christian Andersen und ein Kapitel aus der Bibel verlesen. Es waren zunächst nur die Gutbetuchten, die sich ein Radiogerät leisten und damit ihre Aufgeschlossenheit für das neue Medium demonstrieren konnten. Weihnachten 1923 war es, als bei einem meiner Nachbarn solch ein teures Empfangsgerät auf dem Gabentisch erschien, erinnerte sich ein Berliner. Hier durfte ich zum ersten Mal selber hören. Der gefällige Apparat stand im Wohnzimmer der Hausfrau auf einem breiten, blendend weiß lackierten Fensterbrett. Neu und wohlgepflegt schimmerte kontrastreich seine dunkle Politur. Als dann die Kopfhörer im Kreise herumgereicht wurden, wir hörten mit zusammengesteckten Köpfen paarweise einohrig, saßen wir wirklich überrascht. Da klangen menschliche Stimmen, da tönte Musik, die irgendwie durch den Raum heranflutete, die der blanke Draht draußen unter dem Dachgesims auffing. Sehr respektvoll sahen wir das blank funkelnde, teure Gerät an, an dem die sachkundige Hand des Besitzers schaltete, stöpselte und sogar zu drehen wusste. Aus den 200 Hörern der ersten Stunde waren Anfang 1924 bereits 1025, am Ende des Jahres bereits 120.000 geworden. Bald sagte man in Berlin zu diesem und jenem: »Er hat Rundfunk.« Ganz kurze Zeit danach wurde gefragt: »Haben Sie auch Rundfunk?« Und wiederum nach kurzer Zeit lautete die Frage: »Was denn? Sie haben doch keinen Rundfunk?« Mit der Zahl der Rundfunkteilnehmer stiegen auch Vielfalt und Qualität der Programme. Neben anspruchsvollen musikalischen Darbietungen wie Konzerten der Berliner Philharmoniker gab es Autorenlesungen, Hörspiele, Live-Übertragungen von Fußballspielen, Boxkämpfen und Sechstagerennen. Der Reporter der Berliner Funkstunde, Alfred Braun, brachte es zu einiger Berühmtheit. Er konnte, was seine Popularität anging, durchaus mit den Filmstars konkurrieren, bemerkte Kurt Ries, der Sportberichterstatter am 12-Uhr-Blatt. Mit Recht, denn er erfüllte die Aufgabe, ein Publikum mitzureißen, das er weder sehen noch hören konnte, mit Geschick und Gespür. Für den Rundfunk galt der Grundsatz der Überparteilichkeit. Doch war schon in den Jahren der Weimarer Republik eine parteipolitische Färbung der Programme unverkennbar. Aber erst die Nationalsozialisten sollten das neue Medium nach ihrer Machtübernahme 1933 ganz in den Dienst ihrer Propaganda stellen. Kapitel 9 Ausblick. Noch im Dezember 1923 hätten kritische Beobachter für den Bestand der Weimarer Republik keine 5 Rentenmark gegeben, bemerkte der Historiker Arthur Rosenberg. Tatsächlich aber hatte die Krise an der Jahreswende 1923/24 ihren Höhepunkt überschritten. Es mehrten sich die Anzeichen, dass die Republik in ein ruhigeres Fahrwasser steuerte. Das Fieber der Inflation war eingedämmt, die Rentenmark erwies sich als überraschend stabil. Stellt euch vor, Deutschland ist jetzt ein Land mit harter Währung und unsere Rentenmark ist besser als das Pfund. Ist es nicht verrückt?« berichtete Dorothy von Moltke Anfang 1924 ihren in Südafrika lebenden Eltern. Untergangsstimmungen machten einem vorsichtigen Optimismus Platz. Die überstandene Schreckenserfahrung hatte den Effekt einer Schockkur. Nach so grausamem Eingriff fühlt der Patient sich reduziert und zittrig, aber auch erleichtert und erfrischt. So beschrieb Klaus Mann jene merkwürdige, zwischen Katzenjammer und neuer Zuversicht schwankende Gefühlslage. Anfang Februar 1924 stattete Viktor Klemperer zum ersten Mal seit Einführung der Rentenmark seiner Bank wieder einen Besuch ab. Er hatte von seinem Bruder Berthold, einem Rechtsanwalt in Berlin, 500 Goldmark geschenkt bekommen und wollte sie in Aktien anlegen. »Der früher überfüllte Raum der Bank ist ganz leer«, stellte er verwundert fest. »Die früher so unhöflichen Angestellten geben sich jetzt Mühe, als wäre ich ein Milliardär. Der Umschwung gegen die Zeit der Inflation und des Spekulationsfiebers ist beinahe komisch.« Begünstigt wurde die Beruhigung im Innern durch eine neue internationale Konstellation, die einen weltpolitischen Szenenwechsel einleitete. In den Vereinigten Staaten, wo sich nach 1919 die isolationistische Tendenz durchgesetzt hatte, drängten maßgebliche Kreise in Politik und Wirtschaft auf ein verstärktes Engagement auf dem alten Kontinent. Dabei ging es vor allem um die Wahrung der eigenen vitalen Interessen. In Washington wuchs die Einsicht, dass das wirtschaftliche Chaos in Deutschland nicht nur die politische Stabilisierung Europas behinderte, sondern zunehmend auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zog. Bereits vor 1914 war das Deutsche Reich ein lukrativer Markt für amerikanische Exporte gewesen und auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten für überschüssiges amerikanisches Kapital öffneten sich gerade in Deutschland, wo ein großer Kapitalbedarf mit einer starken industriellen Substanz zusammentraf, vielversprechende Aussichten. Voraussetzung war freilich, dass eine für alle Seiten erträgliche Lösung des Reparationsproblems gefunden wurde, und hier zeigte sich US-Außenminister Charles Hughes nun entschlossen, den Europäern einen Ausweg aus der Sackgasse zu weisen. Wichtige Veränderungen bahnten sich auch in der Sowjetunion an. Nach Jahren des Bürgerkriegs, des Kriegskommunismus und einer schlimmen Hungersnot räumte man der inneren Stabilisierung und wirtschaftlichen Entwicklung des rückständigen Landes Vorrang ein. Am 21. Januar 1924 starb nach langer Krankheit der Staatsgründer Wladimir Iljitsch Lenin. Sein Tod löste nicht nur unter den Kommunisten in aller Welt, sondern auch unter bürgerlichen Sympathisanten Trauer aus. In der Stadt das angeschlagene Telegramm von Lenins Tod. »Da weine ich«, notierte Thea Sternheim. »Unvergesslich das erste Auftauchen seines Namens gegen Kriegsende. Das Entzücken darüber bleibt meinem Gedächtnis in erschütternder Weise eingeprägt. Einer, der den Frieden erzwang, starb. Die leidende Menschheit verliert einen Freund.« Schon vor Lenins Tod war der Machtkampf entbrannt zwischen Leo Trotzki, dem charismatischen Schöpfer der Roten Armee und Kriegskommissar, und der Troika um Stalin, Kamenev und Sinowjew. Dahinter verbargen sich auch grundlegende Meinungsverschiedenheiten über den einzuschlagenden Weg. Während Trotzki weiter an seinem Konzept der permanenten Revolution festhielt, das heißt davon überzeugt war, dass der Erfolg des sozialistischen Experiments in der Sowjetunion von einer Revolutionierung der wichtigsten Industrieländer des Westens abhing, vertrat Stalin, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei und neue starke Mann im Politbüro, die Ansicht, dass der Revolutionsexport fürs Erste gescheitert war und man sich daher, statt auf Weltrevolution zu setzen, dem Aufbau des Sozialismus in einem Land, eben der Sowjetunion, widmen solle. Mit dieser Doktrin vertrugen sich keine Umsturzversuche, wie sie die Komintern zuletzt im Herbst 1923 in Deutschland angezettelt hatte. Einen zweiten deutschen Oktober würde es nicht mehr geben. Erstes Ziel sowjetischer Außenpolitik war vielmehr, das Land aus der Rolle des internationalen Parias herauszuführen und die diplomatischen Beziehungen zu den Westmächten wieder aufzunehmen. Am 1. Februar 1924 erkannte Großbritannien die Sowjetunion an. Es folgte eine ganze Reihe von Staaten, darunter im Oktober auch Frankreich. Die USA sollten sich erst 1933 nach dem Amtsantritt Präsident Franklin D. Roosevelts zu diesem Schritt entschließen. Bei den Unterhauswahlen in Großbritannien am 6. Dezember 1923 hatten die Labour Party und die Liberalen einen Wahlsieg über die Tories errungen. Da Premierminister Stanley Baldwin über keine parlamentarische Mehrheit mehr verfügte, erhielt zum ersten Mal ein Labour-Führer, Ramsay MacDonald, den Regierungsauftrag. Er bildete ein Minderheitskabinett, das von den Liberalen toleriert wurde. Zwar musste MacDonald bereits nach den vorgezogenen Unterhauswahlen vom 29. Oktober 1924 die Macht wieder an die Konservativen abgeben, die erneut Baldwin mit dem Amt des Premierministers beauftragten. Doch für die deutsche Außenpolitik war es von großer Bedeutung, dass in den entscheidenden Monaten des Jahres 1924, als es um die Lösung der Reparationsfrage ging, in England eine Regierung am Ruder war, von der ein höheres Maß an Verständigungsbereitschaft zu erwarten war. Das Gleiche galt für Frankreich. Hier erlitt der von Ministerpräsident Poincaré geführte Bloc National in den Kammerwahlen vom 11. Mai 1924 eine spektakuläre Niederlage gegen ein linkes Wahlbündnis, das Cartel de Gauche. In Paris scheint die Linke, die Triumphgesänge anstimmt, schon auf den Sturz Poincarés zu hoffen, notierte Harry Graf Kessler, als die ersten Wahlergebnisse bekannt wurden. Tatsächlich musste Poincaré, der sich so hartnäckig jedem Ausgleich mit Deutschland verweigert hatte, abtreten. Neuer Ministerpräsident und zugleich Außenminister wurde der Bürgermeister von Lyon, der Vorsitzende der radikalen Partei, Parti Radical, Édouard Herriot. Von ihm durfte die deutsche Regierung erhoffen, dass er sich einem vernünftigen Arrangement nicht mehr in den Weg stellen würde. Hatte sich die außenpolitische Kräftekonstellation seit der Jahreswende für Deutschland deutlich verbessert, so standen jedoch zunächst die innenpolitischen Probleme im Vordergrund. Als erstes ging es Anfang 1924 um die Beilegung des Konflikts zwischen Bayern und dem Reich. Wie geschildert wurde, war der Befehlshaber der 7. Reichswehrdivision, General Lossow, im Oktober 1923 wegen Nichtbefolgung eines Befehls vom Dienst suspendiert worden. Generalstaatskommissar K. hatte ihn daraufhin wieder in sein Kommando eingesetzt und die bayerische Division auf sich verpflichtet. Durch ihre zwielichtige Rolle im Hitlerputsch vom 8. 9. November hatten sich K. und Lossow gründlich kompromittiert. Ihre sofortige Ablösung wäre eigentlich ein Gebot der Stunde gewesen. Dennoch weigerte sich der bayerische Ministerpräsident Knilling zunächst, die beiden fallen zu lassen. Es sollte jeder Anschein einer zu großen Nachgiebigkeit gegenüber der Berliner Regierung vermieden werden. Lossow selbst bot in einem Schreiben an Seeckt vom 2. Januar 1924 seinen Abschied an. Allerdings sollte er erst nach dem Prozess gegen die Putschisten erfolgen, damit die Anhänger Ludendorffs und Hitlers daraus kein propagandistisches Kapital schlagen könnten. Seeckt empfahl dem Reichspräsidenten, auf das Angebot einzugehen, unter der Bedingung, dass zuvor die Inpflichtnahme der bayerischen Division aufgehoben würde. Die bayerische Regierung beantwortete das Verlangen mit Gegenforderungen nach einer föderalistischen Revision der Weimarer Reichsverfassung. Unter anderem sollte die Finanzhoheit der Bundesstaaten wiederhergestellt und das Wehrgesetz dahingehend geändert werden, dass künftig der Kommandeur der bayerischen Reichswehrtruppen nur mit Zustimmung der bayerischen Regierung entlassen werden durfte. Darauf wollte sich aber die Reichswehrführung nicht einlassen, weil das die Einheitlichkeit des Oberbefehls in Frage gestellt hätte. Nach einigem Hin und Her kam schließlich am 14. Februar 1924 eine Vereinbarung zustande. Die Reichsregierung sagte zu, sich bei einer Abberufung des bayerischen Landeskommandanten mit der bayerischen Regierung ins Benehmen zu setzen und auch bei der Verwendung bayerischer Truppen außerhalb des Landes ihren Wünschen möglichst Rechnung zu tragen. Außerdem wurde die Eidesformel der Reichswehr durch das treue Bekenntnis zur Verfassung des jeweiligen Heimatstaates ergänzt. Damit erlosch die Verpflichtung der 7. Reichswehrdivision auf die Münchner Regierung. Am 18. Februar traten Losse und K. von ihren Posten zurück. Strafrechtliche Konsequenzen für ihr hochverräterisches Treiben im Herbst 1923 mussten sie nicht befürchten. Hörbares Aufatmen in der Reichskanzlei, notierte Max von Stockhausen in sein Tagebuch. Als nächster Schritt folgte die Aufhebung des militärischen Ausnahmezustands, der am 26. September 1923 verhängt und mit dessen Vollzug noch in der Nacht des Hitlerputsches Seeckt betraut worden war. Die damit verbundenen Einschränkungen wurden umso nachdrücklicher in Frage gestellt, je mehr sich die innenpolitischen Verhältnisse beruhigten. Vor allem die SPD drängte im Blick auf Sachsen und Thüringen, wo es täglich zu Reibungen zwischen den sozialdemokratischen Landesregierungen und den militärischen Befehlshabern kam, auf eine rasche Aufhebung. In der Ministerbesprechung am 11. Januar 1924 sprach sich Seeckt jedoch entschieden dagegen aus, weil dadurch der Kampf sowohl gegen die Kommunisten als auch gegen die radikale Rechte erschwert werde und die Gefahr des Bürgerkriegs wachse. Einen Monat später, am 12. Februar, war es aber kein anderer als der Chef der Heeresleitung selbst, der die Aufhebung des militärischen Ausnahmezustands verlangte und erklärte, dass man an dessen Stelle einen zivilen Ausnahmezustand unter Leitung des Reichsinnenministers ins Auge fassen könne. Einen Tag später machte Seeckt diesen Vorschlag auch dem Reichspräsidenten. Die Staatsautorität ist so gefestigt, dass die unter dem Ausnahmezustand eingeleitete Sanierung unseres Staats- und Wirtschaftslebens auch ohne ihn weitergeführt werden kann. Was Seeckt dazu veranlasste, seinen Widerstand gegen die Beendigung des militärischen Ausnahmezustands aufzugeben, ist nicht ganz leicht festzustellen. Wie es scheint, fürchtete er, dass das Ansehen der Reichswehr durch den Kleinkrieg mit den Zivilbehörden, vor allem in Sachsen und Thüringen, aber auch in Preußen, auf Dauer Schaden nehmen könne. Die Stabilisierung der innenpolitischen Lage erleichterte ihm zweifellos seinen Entschluss. Ebert schloss sich dem Vorschlag Seeckts an und versprach, in dessen Sinne aktiv zu werden. Durch Verordnung des Reichspräsidenten vom 28. Februar 1924 wurde der militärische Ausnahmezustand aufgehoben. Damit traten alle Beschränkungen der persönlichen Freiheit, der Pressefreiheit und des Vereinsrechts außer Kraft, darunter die von Seeckt am 20. November 1923 verfügten Verbote der KPD, der NSDAP und der Deutschvölkischen Freiheitspartei. Gleichzeitig wurde der Reichsinnenminister ermächtigt, zur Abwehr staatsfeindlicher Bestrebungen die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Nachdem die bayerische Regierung wiederum mit Hinweis auf den bevorstehenden Hitlerprozess ihren Einspruch eingelegt hatte, wurde Bayern mit Rücksicht auf den dort bereits bestehenden weitergehenden Ausnahmezustand ausdrücklich vom Geltungsbereich der Verordnung ausgenommen. Der neue zivile Ausnahmezustand sollte im Reich erst im Oktober des Jahres enden. In einem Erlass vom 1. März 1924 dankte Seeckt den Kommandeuren und richtete an sie die Bitte, an der Festigung der Truppe zu arbeiten, damit die Reichswehr das überparteiliche, nur dem Vaterlande dienende, scharfe Instrument bleibt, als dass sie sich in den letzten Monaten glänzend bewährt hat. Das war eine ziemliche Unverfrorenheit, wenn man bedenkt, mit welch brachialer Gewalt die Reichswehr in den kritischen Tagen des Herbstes 1923 gegen die linken Landesregierungen in Sachsen und Thüringen vorgegangen war, bei gleichzeitiger Schonung des abtrünnigen Bayern. Am 26. Februar 1924 begann der Prozess gegen Hitler, Ludendorff und 8 weitere Mitverschwörer. Da Bayern den Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik in Leipzig nicht anerkannte, fanden die Verhandlungen vor dem Volksgericht München I statt. Damit war sichergestellt, dass keine eingehenden Nachforschungen über die Verbindungen angestellt wurden, die es im Herbst 1923 zwischen den Putschisten und dem Triumvirat Kahr-Lossow-Seisser gegeben hatte. Die Angeklagten sitzen ganz zwanglos an kleinen Tischen. Knapp dahinter die Bänke für die Zeugen, die Plätze für die Pressevertreter, ein paar Bankreihen für die Zuhörer. Man ist ganz unter sich. Beschrieb der Journalist Leo Lania die Szenerie im Sitzungssaal der ehemaligen Kriegsschule in der Blutenburgstraße. Es fehlen die Schranken, die in den Angeklagten das bittere Gefühl erwecken könnten, hier nicht für voll genommen zu werden. Und die braune Täfelung des Saales gibt dem Raum etwas Heimliches, Warmes, das sehr wohltuend von der kaltnüchternen Atmosphäre deutscher Gerichtssäle absticht. Gerichtsverhandlung? Nein, eher Seminar über Hochverrat. Von Anfang an spielte sich Hitler als Herr des Verfahrens auf. In seiner 4-stündigen Verteidigungsrede zum Auftakt des Prozesses übernahm er die volle Verantwortung für den Putsch. »Ich allein habe letzten Endes die Sache gewollt.« Zugleich aber wies er den Hauptanklagepunkt zurück, da es keinen Hochverrat gegen die Landesverräter von 1918 geben könne. Der Vorsitzende des Gerichts, Landesgerichtsdirektor Georg Neithardt, machte aus seiner Sympathie für die Angeklagten keinen Hehl. Er ließ es zu, dass Hitler das Tribunal als Bühne für seine Demagogie nutzen konnte. Nur gelegentlich, wenn der Putschist allzu heftig wurde in seinen Schmähungen der Republik und ihrer Repräsentanten, erteilte er ihm einen milden Tadel. In seinem Schlusswort wandte sich Hitler mit theatralischer Pose direkt an die Richter. »Nicht Sie sprechen hier das letzte Urteil, sondern das Urteil spricht jene Göttin des letzten Gerichts, die sich aus unseren und ihren Gräbern als Geschichte einst erheben wird.« Der Hitlerprozess war Tagesgespräch in München. Das bürgerliche Publikum verfolgte das Geschehen anhand der ausführlichen Prozessberichte der Münchner Neuesten Nachrichten, wobei es wiederum Hitler war, dem die meisten Sympathien zuflogen. Auf einer Gesellschaft im literarisch-musikalischen Salon von Maximilian und Else Bernstein in der Brienner Straße erlebte Hedwig Pringsheim Ende Februar 1924, wie die Damen der feinen Münchner Gesellschaft, unter ihnen Elsa Bruckmann, die Frau des Verlegers Hugo Bruckmann, eine derartige Hitler- und völkische Begeisterung an den Tag legten, dass sie vor Empörung förmlich Herzklopfen bekam und erst durch das Zureden des Gastgebers etwas besänftigt werden konnte. Am 1. April wurde das Urteil verkündet. Ludendorff wurde freigesprochen, Hitler und drei seiner Kumpane, Weber, Kriebel und Pöhner, wurden zur Mindeststrafe von 5 Jahren Festungshaft verurteilt. Allerdings wurde ihnen nach Verbüßung von 6 Monaten eine Bewährungsfrist in Aussicht gestellt. 5 weitere Angeklagte, unter ihnen Frick und Röhm, erhielten 1 Jahr und 3 Monate Haft auf Bewährung. Das Gericht bescheinigte den Angeklagten, sie hätten sich von rein vaterländischem Geiste und dem edelsten, selbstlosen Willen leiten lassen. Das rechtfertigt ihr Verhalten nicht, aber es gibt den Schlüssel zum Verständnis ihres Tuns. Das kam einem moralischen Freispruch gleich. Das Urteil stieß bei den Anhängern der Weimarer Demokratie auf scharfe Kritik. »In München ist ein Justizmord an der Republik begangen worden«, kommentierte der Berichterstatter der Weltbühne, und er verglich den milden Spruch mit der unnachsichtigen Härte, mit der die Justiz zum Beispiel gegen den ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Zeigner vorgegangen war. »An Urteilen nach zweierlei Maß sind wir in Deutschland nun schon gewöhnt, von der Klassenjustiz wahrlich nicht verwöhnt.« Das Berliner Tageblatt fragte, »Wo ist da noch Gerechtigkeit? Wie kann man da noch von Recht und Rechtsprechung reden? Bayern hat mit dem gestrigen Tag aufgehört, ein Rechtsstaat zu sein.« Die Vossische Zeitung konstatierte, »Der Prozess hätte reinigend wirken können, die Nester und Schlupfwinkel des Umsturzes hätte man aufstöbern, ausräumen, ausräuchern sollen, den Schmutz und Unrat zusammenkehren sollen, um ihn in einem gewaltigen Autodafé zu verbrennen. Stattdessen wischte man bei geschlossenen Fenstern und Türen oberflächlich Staub, wirbelte ihn auf, aber entfernte ihn nicht.« Hitler sah sich durch den Ausgang des Verfahrens im Glauben an seine historische Sendung bestätigt. Er hatte es, dank der freundlichen Unterstützung des bayerischen Gerichts, verstanden, das Fiasko des Staatsstreichs in einen propagandistischen Triumph zu verwandeln. In der bayerischen Festung Landsberg, wo er einen Großteil des Manuskripts seiner Hetzschrift »Mein Kampf« in die Schreibmaschine tippte, verlebte er mit seinen Mitgefangenen recht komfortable Monate. Wäre es nach Recht und Gesetz gegangen, hätte Hitler für viele Jahre hinter Gittern zubringen müssen. Ob er danach in eine zweite Karriere hätte starten können, ist sehr zweifelhaft. So aber wurde er bereits am 20. Dezember 1924 aus der Haft entlassen und konnte sich daran machen, die NSDAP wieder aufzubauen. Die wichtigste Lehre, die er aus dem gescheiterten Unternehmen vom 8. 9. November zog, war, dass er, wollte er an die Macht kommen, einen anderen Weg einschlagen musste. Nicht den des Putsches, sondern den der scheinbaren Legalität im Bunde mit den konservativen Eliten in Wirtschaft, Reichswehr und Bürokratie. Am 15. Februar 1924 war das Ermächtigungsgesetz ausgelaufen, das Reichskanzler Marx am 8. Dezember 1923 mit großer Mühe durch den Reichstag gebracht hatte. Eine Verlängerung war, wie die Dinge lagen, nicht noch einmal zu erwarten. Als das Parlament nach einer Pause von über 2 Monaten am 20. Februar wieder zusammentrat, lagen bereits Anträge von SPD, KPD und DNVP zur Änderung bzw. Aufhebung von Verordnungen vor, welche die Regierung aufgrund des Ermächtigungsgesetzes erlassen hatte. Für Marx und seine Minister stand damit der gesamte Erfolg der eingeleiteten Stabilisierungspolitik auf dem Spiel, und sie waren entschlossen, diese Politik trotz der damit verbundenen Härten mit allen Mitteln zu verteidigen und sich auf keinen Fall von dem Reichstag über den Haufen rennen zu lassen, wie Finanzminister Luther am 6. Februar im Kabinett erklärte. auch Außenminister Stresemann vertrat in einer Besprechung mit führenden Abgeordneten der Koalition am 14. Februar den Standpunkt, die Regierungsparteien dürften bei etwaigen Versuchen, die Notverordnungen des Ermächtigungsgesetzes abzuändern oder umzustoßen, keineswegs mitwirken. Die Parole müsse lauten: Aufrechterhaltung der Verordnungen oder neues Wirtschaftselend, neue Inflation. Einen Tag später einigte sich das Kabinett darauf, zunächst eine abwartende Haltung einzunehmen und erst zum Handeln überzugehen, wenn der Angriff von der Opposition drohe. In den Besprechungen mit Vertretern der Oppositionsparteien stellte sich rasch heraus, dass diese nicht gewillt waren, von einer parlamentarischen Behandlung ihrer Anträge Abstand zu nehmen. Die Drohung des Kanzlers, den Reichstag aufzulösen, wies der Sprecher der DNVP, Hergt, kühl zurück. Seine Partei fürchte den Konflikt nicht, im Gegenteil, er halte Neuwahlen für dringend erwünscht. Offensichtlich rechneten sich die Deutschnationalen gute Chancen auf Stimmengewinne aus. Den Sozialdemokraten kam eine vorzeitige Wahl eher ungelegen, doch auch sie zeigten keine Neigung, die von ihr beanstandeten Verordnungen, vor allem zum Personalabbau und zur Arbeitszeit, widerspruchslos hinzunehmen und kritisierten den Druck, den die Regierung auf sie ausübte, als Diktaturpolitik. Am 28. Februar begannen im Reichstag die Beratungen über die vorliegenden Abänderungsanträge. Gleich zu Beginn kündigte der Kanzler an, er werde beim Reichspräsidenten die Auflösung des Reichstags beantragen, sollte dieser die für die Sanierung von Wirtschaft und Finanzen lebenswichtigen Verordnungen aufheben oder in ihrer Substanz verändern wollen. Am 13. März, nach Abschluss der Generaldebatte, war es soweit. Bevor das Parlament in einer Abstimmung über die Anträge der Opposition eintreten konnte, verlas Marx die Auflösungsorder Eberts. Nach langen Diskussionen im Kabinett wurde der 4. Mai als Termin für die Neuwahlen festgesetzt. Am 6. Juni wäre die vierjährige Legislaturperiode des 1920 gewählten Reichstags ohnehin abgelaufen. Dennoch war, wie Ursula Büttner festgestellt hat, mit der vorzeitigen Auflösung des Reichstags zu dem Zwecke, ihn an der Ausübung seiner verfassungsmäßigen Rechte zu hindern, ein verhängnisvoller Präzedenzfall geschaffen. Am 12. März 1924, einen Tag vor der Auflösung des Reichstags, konstituierte sich im Berliner Esplanadehotel eine nationalliberale Vereinigung der Deutschen Volkspartei. Hinter dieser Gruppierung standen die gleichen Kräfte, die Stresemann schon während seiner Kanzlerschaft das Leben schwer gemacht hatten. Allein 20 der 25 Anwesenden kamen aus der Eisen-, Stahl- und Montanindustrie des Ruhrgebiets, unter ihnen 13 General-, Bergwerks- oder Hüttendirektoren, 5 davon waren in leitender Stellung im Stinnes-Konzern tätig. 12 der Gründungsmitglieder zählten zum rechten Flügel der DVP-Reichstagsfraktion, darunter 2 alte Bekannte. Stinnes Generaldirektor Albert Vögler und der Syndikus der Essener Handelskammer Reinhold Quarz, der die Geschäftsführung der Vereinigung übernahm. Ausgesprochenes Ziel der Sezessionisten war eine Abkehr von Stresemanns Kurs der Mitte. Stattdessen sollte die Partei auf eine strikt nationale, antisozialistische Politik festgelegt werden, und das hieß, dass künftig nur noch eine bürgerliche Koalition unter Einschluss der Deutschnationalen angestrebt werden sollte. Stresemann nahm den Vorstoß sehr ernst. Die Gründung der nationalliberalen Vereinigung sei der schlimmste Dolchstoß, der einer Partei vor der Wahl versetzt worden ist, vertraute er einem Parteifreund an. Es sei selbstverständlich ausgeschlossen, dass 2 Parteien innerhalb der Partei existieren könnten. Am 15. März beschlossen die in Berlin anwesenden Mitglieder des Parteivorstands einstimmig, dass die Duldung einer politischen Sonderorganisation in der Partei unmöglich und für die Partei untragbar sei. Das Ringen um die zukünftige politische Richtung der DVP endete auf der Zentralvorstandssitzung in Hannover am 18. März und dem sich daran anschließenden Parteitag mit einem überwältigenden Vertrauensvotum für Stresemann. Gegen wenige Stimmen billigten die Delegierten den Kurs des Parteivorsitzenden und verurteilten die Gründung der nationalliberalen Vereinigung. Ihren Mitgliedern wurde der Parteiausschluss angedroht, sollten sie die Sonderorganisation nicht umgehend verlassen. Am 2. April gab der Vorstand der Nationalliberalen Vereinigung die Parole aus: Heraus aus der Stresemann-Partei! Doch folgten diesem Aufruf nur wenige Mitglieder. Es war offenkundig, dass die Sezessionsbewegung über keinen nennenswerten Anhang verfügte. Mit dem drohenden Parteiausschluss und dem damit verbundenen Verlust ihrer Reichstagsmandate konfrontiert, erklärten 6 Fraktionsmitglieder ihren Austritt aus der nationalliberalen Vereinigung. 3 weitere, unter ihnen Vögler, verließen die DVP, um bei den Reichstagswahlen mit einer eigenen Liste der nationalliberalen Vereinigung anzutreten. Die restlichen 3, darunter Quarz, wechselten zur DNVP, die ihnen dafür sichere Plätze auf der Reichsliste in Aussicht stellte. Die Herren sind schließlich dahin gekommen, wo sie hingehören, nämlich zu den Deutschnationalen, äußerte Stresemann voller Genugtuung, und erleichtert stellte er fest: Nun sind wir endlich von einigen Personen in der Fraktion befreit worden, die stets Urheber von Unstimmigkeiten waren. An Rückhalt verlor die nationalliberale Vereinigung auch durch den Tod von Hugo Stinnes am 10. April 1924. Stresemanns mächtigster Gegenspieler litt schon seit längerem an einer Entzündung der Gallenblase. Im März musste sich der 54-Jährige 2 Operationen unterziehen, von denen er sich nicht mehr erholte. An der Trauerfeier in Berlin-Grunewald nahm Reichskanzler Marx mit den meisten Mitgliedern seines Kabinetts, eine große Zahl hoher Staatsbeamter und Großindustrieller teil. Die satirische Zeitschrift Simplicissimus veröffentlichte eine Karikatur, die den heiligen Petrus zeigt, wie er mit der Himmelsglocke die Engel zusammenruft und mahnt: »Stinnes kommt, jetzt heißt's aufpassen, Kinder, sonst gehört ihm in 14 Tagen der ganze Betrieb.« Der Tod des umstrittenen Mannes fand, wie nicht anders zu erwarten, ein sehr geteiltes Echo. Die Deutsche Allgemeine Zeitung, sein Hausblatt, würdigte ihn als bedeutendsten Industriellen, den Deutschland jemals hervorgebracht habe. Aus dem Chaos von Zusammenbruch stieg sein Name, weithin sichtbar, als der des großen, vielleicht einzigen Führers auf. In der Vossischen Zeitung kritisierte Richard Levinson, dass Stinnes das Wohl der Gesamtheit mehr und mehr mit seinen privatwirtschaftlichen Interessen identifiziert habe. Er wollte nicht Politiker sein, aber er hielt es für selbstverständlich, dass bei den entscheidenden Fragen der Politik die Interessen der deutschen Wirtschaftsführer den Ausschlag zu geben haben. Das war sein verhängnisvoller Irrtum. Im Berliner Tageblatt fand Ernst Feder sogar höchste Töne der Bewunderung für Stinnes Geschäftstüchtigkeit. Seine wirtschaftliche Gestaltungskraft erinnerte an die Fantasie des Künstlers, er dichtete in Geschäften. Für die politische Rolle, die er beansprucht habe, sei er aber völlig ungeeignet gewesen. Doch auch was die vielgerühmte Geschäftstüchtigkeit von Stinnes betrifft, sind einige Fragezeichen angebracht. Sein gigantisches Industrieimperium war zu sehr ein Kind von Inflation und Hyperinflation, als dass es im Zeichen der Stabilisierung der Wirtschaft hätte Bestand haben können. Es glich, nach einem Wort des persönlichen Referenten des Reichskanzlers, Max von Stockhausen, einem Turmbau zu Babel, der den Keim des Unterganges in sich trug. Bereits ein Jahr nach Stinnes Tod geriet sein Konzern in eine schwere Schuldenkrise und wurde Zug um Zug liquidiert. Gleich nach der Auflösung des Reichstags am 13. März 1924 entbrannte ein heftiger Wahlkampf. Eine zentrale Rolle spielte darin das Reparationsgutachten, das am 9. April in Paris vorgelegt wurde. Blicken wir noch einmal zurück. Am 24. Oktober 1923 hatte die Regierung Stresemann bei der Reparationskommission den Antrag gestellt, die deutsche Zahlungsfähigkeit durch unabhängige Sachverständige überprüfen zu lassen. Nachdem Poincaré zugestimmt hatte, war am 30. November beschlossen worden, 2 Expertenausschüsse einzusetzen. Der erste und wichtigere der beiden wurde vom amerikanischen Bankier Charles D. Dawes geleitet und hatte die Aufgabe, die Höhe und Modalitäten der deutschen Reparationszahlungen zu bestimmen. Der zweite, unter dem Vorsitz des Engländers Reginald McKenna, sollte untersuchen, wie groß das ins Ausland gebrachte deutsche Kapital war und wie es nach Deutschland zurückgeführt werden könne. Im Januar 1924 traten beide Ausschüsse zusammen. Ihnen gehörten nur Experten aus den alliierten Staaten an. Deutschland durfte keine Vertreter entsenden. Dennoch zeigte sich die Regierung Marx von Anfang an kooperationsbereit. Als die Sachverständigen Ende Januar Berlin besuchten, begrüßte Stresemann sie, indem er »größte Beschleunigung und rückhaltlose Offenheit« zusagte. Der Außenminister knüpfte große Hoffnungen an den Fortgang der Untersuchungen. In einer Rede in Elberfeld am 17. Februar zitierte er zustimmend eine Äußerung des Staatssekretärs im Reichswirtschaftsministerium Karl Bergmann, er sehe »zum ersten Mal einen Silberstreifen an dem sonst düsteren Horizont«. Es war vor allem das starke Interesse der USA, das den Verhandlungen in Paris die notwendige Schubkraft verlieh. Noch nie sei der psychologische Augenblick so günstig gewesen, um die Reparationsfrage einer Lösung zuzuführen, erklärte Außenminister Hughes in einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Washington Wietfeld und Harry Graf Kessler Ende Januar. Bankier Dawes und sein wichtigster Mitarbeiter Owen DeYoung seien ganz außerordentlich fähige Leute. Sowohl der starke Wertverlust der französischen Währung in jüngster Zeit als auch der Antritt der neuen Labour-Regierung hätten die Aussichten auf ein größeres Entgegenkommen in Frankreich und England verbessert. Alles komme nun darauf an, dass die Arbeiten in Paris nicht durch irgendwelche öffentlichen Kontroversen gestört würden, weil man nicht wisse, ob eine so günstige Konstellation wiederkehren werde. Am 9. April konnte das Dawes-Komitee sein Gutachten präsentieren. Es setzte keine endgültige Gesamtsumme für die deutschen Reparationsleistungen fest. Stillschweigend wurde damit die im Londoner Zahlungsplan vom Mai 1921 aufgestellte Forderung von 132 Milliarden Goldmark zu den Akten gelegt. Das Komitee empfahl, die Jahreszahlungen mit 1 Milliarde Goldmark beginnen und innerhalb von 5 Jahren auf 2,5 Milliarden ansteigen zu lassen. Die Annuitäten sollten zum einen durch Haushaltsmittel des Reiches und zum anderen durch eine Zwangshypothek der deutschen Industrie sowie Leistungen der Reichsbahn aufgebracht werden. Zu diesem Zweck sollte die Reichsbahn in eine selbstständige Gesellschaft umgewandelt werden und ihr Aufsichtsrat zur Hälfte mit Vertretern der alliierten Staaten besetzt werden. Auch sah der Plan eine regierungsunabhängige Notenbank vor, in deren Direktorium ebenfalls ausländische Vertreter einrücken sollten. Die Rentenmark sollte durch eine international akzeptierte Währung ersetzt werden, die durch Gold und Devisen zu decken war. Als Starthilfe sollte Deutschland eine internationale Anleihe in Höhe von 800 Millionen Goldmark erhalten, mit der die Zahlung der ersten Reparationsmilliarde erleichtert werden sollte. Ein wesentlicher Vorteil des Dawes-Plans für die deutsche Seite war, dass er die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands zugrunde legte. Um den Transfer, das heißt die Umwandlung der deutschen Zahlungen in die Währung der Gläubigerstaaten sicherzustellen, wurde das Amt eines Reparationsagenten mit Sitz in Berlin eingerichtet. Er konnte, falls Deutschland die vorgesehenen Leistungen nicht erbringen konnte, den Transfer aussetzen und bei anhaltenden Schwierigkeiten eine Senkung der Annuitäten beantragen. Mit dieser Aufgabe wurde nach Annahme des Dawes-Plans der amerikanische Finanzexperte Parker Gilbert beauftragt. Eine einseitige Pfandnahme, wie sie Franzosen und Belgier im Januar 1923 mit der Besetzung des Ruhrgebiets vorgenommen hatten, war damit ausgeschlossen. Neben dem Transferschutz war die Aussicht auf ausländische, vor allem amerikanische Kredite die wichtigste Verbesserung, die der Dawes-Plan für Deutschland bereithielt. Noch während der Arbeit der Sachverständigen hatte die amerikanische Regierung damit begonnen, Druck auf Berlin auszuüben. In einer Unterredung mit dem Ministerialdirektor im Auswärtigen Amt Schubert Ende Februar 1924 äußerte der amerikanische Botschafter Houghton die Erwartung, dass man in Deutschland so vernünftig sein würde, das Gutachten sofort anzunehmen. Tue man das nicht, würde man Poincaré unbedingt in die Hände spielen. Deutschland müsse sich klarmachen, dass der Dawes-Plan aller Voraussicht nach die deutsche Position wesentlich verbessere. Diesen Gewinn müssten wir mitnehmen, gab der deutsche Diplomat die Mahnungen seines Gesprächspartners wieder und dürften bezüglich eventueller weniger angenehmer Bestimmungen nicht kleinlich sein. Am 11. April übersandte die Reparationskommission der deutschen Regierung das Gutachten der Sachverständigen und erbat ihre Zustimmung. 3 Tage später rief Reichskanzler Marx die Minister seines Kabinetts und die Ministerpräsidenten der Länder zu einer gemeinsamen Besprechung ins Kanzleramt. Während Finanzminister Luther Zweifel anmeldete, ob Deutschland die geforderten Summen aufbringen könne, warb Stresemann nachdrücklich für die Annahme des Dawes-Plans. Er sei gegen den Willen Poincarés zustande gekommen, und zwar aufgrund der entscheidenden Beteiligung Amerikas, der einzigen Macht, die vielleicht noch auf Frankreich einen Einfluss habe. Allein aus diesem Grund sei eine brüske Ablehnung ausgeschlossen, denn in einem solchen Fall würde Frankreich freie Hand bekommen und Deutschland in keinem Land mehr Hilfe finden. Stresemanns leidenschaftliches Plädoyer hinterließ einen starken Eindruck. Noch am selben Tag, am 14. April, beschloss das Kabinett seine grundsätzliche Zustimmung. Der Reparationskommission wurde mitgeteilt, auch die deutsche Regierung sehe in dem Gutachten eine praktische Grundlage für die schnelle Lösung des Reparationsproblems und sei daher bereit, ihre Mitarbeit bei den Plänen der Sachverständigen zuzusichern. Erwartungsgemäß machte die politische Rechte gegen das Sachverständigengutachten mobil. Wie schon in ihrer Agitation gegen frühere Reparationsregelungen war von einer Versklavung des deutschen Volkes für Generationen die Rede. Karl Helferich, der außenpolitische Sprecher der DNVP-Fraktion, erging sich im Reichstag in einem scharfen Angriff auf Stresemann und geißelte den Dawes-Plan als ein zweites Versailles. Wenige Tage später, am 23. April, kam er bei einem Zugunglück in der Schweiz ums Leben. Trotz seiner angegriffenen Gesundheit engagierte sich Stresemann stark im Wahlkampf. So verteidigte er in einer großen Rede in Magdeburg am 29. April die Entscheidung des Kabinetts. Sie sei nicht aus Angst geboren, sondern getragen von der Verantwortung, dass man in dieser Zeit, wenn man eine andere Macht nicht hat, zunächst einmal für eines zu sorgen hat, dass wir wenigstens einige Jahre ruhiger, friedlicher Entwicklung vor uns haben. Und in Bremerhaven erklärte er einen Tag später, Deutschland hätte die größte diplomatische Dummheit begangen, wenn es Nein gesagt hätte. Wir würden dann das Spiel Poincarés gespielt haben. Es ist Großkampftag für uns, notierte Max von Stockhausen am Wahlsonntag, dem 4. Mai. Die Telefone klingeln ununterbrochen, der Radiolautsprecher, die neue Errungenschaft, krächzt heiser Wahlresultate. Der Ausgang der Wahlen bedeutete für die Regierungsparteien eine herbe Enttäuschung. Die DVP sank von 13,9 auf 9,2%, die DDP von 8,3 auf 5,7%, die BVP von 4,2 auf 3,2%. Am besten konnte sich noch das Zentrum halten, das nur geringfügige Verluste, 13,4 statt 13,6%, hinnehmen musste. Klare Gewinner der Wahl waren die Parteien der radikalen Rechten und Linken. Die DNVP steigerte ihren Stimmenanteil von 15,1 auf 19,5%. Ihre noch rechtere Konkurrenz, die Deutschvölkische Freiheitspartei, auf deren Liste auch Nationalsozialisten kandidiert hatten, kam auf Anhieb auf 6,5%. Die KPD, die bei der Reichstagswahl vom Juni 1920 gerade einmal 2,1% bekommen hatte, verbesserte sich auf 12,6%. Das Abenteuer des Hamburger Aufstands vom Oktober 1923 hatte ihr offenbar nicht so geschadet, wie man es hätte vermuten können. Die SPD, die sich 1922 mit der Rest-USPD vereinigt hatte, konnte sich nur scheinbar gut behaupten. Sie erreichte 20,5 statt 21,7%. Bedenkt man, dass die beiden sozialdemokratischen Parteien 1920 zusammen noch 39,6% der Stimmen auf sich vereinigt hatten, darunter 17,9% für die USPD, bedeutete dieses Ergebnis einen empfindlichen Verlust. Auch die KPD hatte nur einen Teil der ehemaligen USPD-Wähler an sich binden können. Insgesamt spiegelte sich in den Zugewinnen der extremen Parteien eine deutliche Radikalisierung als Folge der Krise von 1923. Die Deutschnationalen hatten vor allem den beiden liberalen Parteien, DVP und DDP, Stimmen abgenommen. Offensichtlich stammte ein großer Teil ihrer neuen Wähler aus Angehörigen des Mittelstands, die durch Inflation und Hyperinflation in besonderer Weise betroffen worden waren. Aus der gleichen Quelle schöpften auch bürgerliche Splittergruppen wie die Wirtschaftspartei oder der Landbund, die es zusammen immerhin auf 8,5% schafften, gegen 5,3% 1920. Die KPD hatte vor allem auf Kosten der SPD zulegen können. Unter ihren Wählern waren offenbar nicht wenige, die sich aufgrund des rigorosen Vorgehens gegen die Linksregierungen in Sachsen und Thüringen von der Sozialdemokratie abgewandt hatten. So groß die Enttäuschung über den Ausgang der Wahl im republikanischen Lager war, so suchte man ihm auch positive Seiten abzugewinnen. Theodor Wolff strich in seinem Leitartikel heraus, dass zwar die parlamentarische Basis der Regierung Marx äußerst schmal und dürftig geworden sei, Deutschnationale, Völkische und Kommunisten aber zusammen die Mehrheit deutlich verfehlt hätten. In der Vossischen Zeitung erinnerte Julius Elbau daran, dass der Erfolg der Deutschnationalen mit Mitteln erzielt worden sei, die sich im Geist und im Wesen nicht unterschieden von der verbrecherischen Demagogie der Deutschvölkischen. Einen wesentlichen Anteil schrieb er der Hugenberg-Presse zu, die vor der Wahl offen die deutschnationale Fahne aufgezogen habe. Trotz des riesigen propagandistischen Aufwands hätte es die Rechte aber nicht vermocht, den Parteien der bürgerlichen Mitte und gemäßigten Linken die Mehrheit zu entreißen. Die Zahl der Gegner der Republik wird noch immer weit überwogen durch die Anhänger und Schützer der Verfassung, die jetzt erst recht Mut und Kraft gewinnen werden, die Verteidigungsstellung auszubauen und zum Gegenangriff überzugehen. Auch Harry Graf Kessler sah die Situation nach der Wahl keineswegs als hoffnungslos an. Wenn diese Regierung die auswärtige Lage auf dem Boden der Dawes-Vorschläge entwirrt und die innere Lage durch soziale und wirtschaftliche Maßnahmen konstruktiv und energisch in die Hand nimmt, so kann in 3 bis 4 Jahren der Radikalismus rechts und links wieder stark verebben und Deutschland auf lange Zeit hinaus auf dem Boden der Republik fest begründet werden. Trotz des schlechten Abschneidens der Koalitionsparteien beschloss die Regierung Marx in der ersten Kabinettssitzung nach der Wahl am 6. Mai, nicht sofort zurückzutreten, sondern bis zum Zusammentritt des Reichstags im Amt zu bleiben, um zum einen ein innenpolitisches Vakuum zu vermeiden und zum anderen die Verhandlungen über das Dawes-Gutachten nicht zu gefährden. Eine entsprechende Pressemitteilung wurde Ebert vorgelegt und von ihm gebilligt. Gegen den Beschluss lief die Rechte Sturm. Die Deutschnationalen, die zusammen mit den 10 Abgeordneten des Landbunds auf 106 Reichstagsmandate kamen und damit die SPD, die nur noch 100 statt der zuvor 171 Abgeordnete zählte, als stärkste Fraktion überflügelt hatten, verlangten eine Führungsrolle in der neuen Regierung. Ihnen war, wie Harry Graf Kessler in seinem Tagebuch bemerkte, der Kamm ungeheuer geschwollen. Am 15. Mai forderte der Parteivorstand der DNVP das Kabinett Marx zum Rücktritt auf, da es nicht mehr die Legitimation besitze, Deutschland in den Verhandlungen über die Sachverständigengutachten noch entscheidend zu vertreten. Die Regierung bekräftigte zwar umgehend ihre Entschlossenheit, die Regierungsgeschäfte nicht vor der Konstituierung des neuen Reichstags niederzulegen, doch zeigten sich nun im Kabinett Meinungsverschiedenheiten über den Termin der Demission und das weitere taktische Vorgehen. Einen Tag zuvor, am 14. Mai, hatten Parteivorstand und Reichstagsfraktion der DVP in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen, bei der Regierungsbildung für eine Zusammenarbeit aller bürgerlichen Parteien einzutreten, die bereit seien, die Grundlinien der bisherigen Außenpolitik fortzuführen. Damit war die Frage einer Regierungsbeteiligung der Deutschnationalen wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Als Grundlage für die Verhandlungen mit der DNVP einigten sich die Koalitionsparteien am 20. Mai auf eine programmatische Erklärung zur Außenpolitik, in der das Sachverständigengutachten als ein ernsthafter Versuch einer friedlichen Lösung der Reparationsfrage bezeichnet wurde. Es sei ein einheitliches und unteilbares Ganzes und könne nur als solches angenommen werden. Schon in der ersten Verhandlungsrunde zeigte sich jedoch, dass die Deutschnationalen keineswegs gewillt waren, sich ohne Wenn und Aber auf den Boden des Dawes-Plans zu stellen. Mehr noch, sie beanspruchten die Kanzlerschaft und schlugen als ihren Kandidaten den ehemaligen kaiserlichen Großadmiral Alfred von Tirpitz vor, der gerade als Abgeordneter der DNVP in den Reichstag gewählt worden war. Eine Berufung dieses Mannes, dessen Name für die wahnwitzige wilhelminische Flottenrüstung vor 1914 stand, war für die Koalitionsparteien gänzlich indiskutabel, weil mit ihm ein erfolgreicher Abschluss der Reparationsverhandlungen kaum möglich war. Im Kabinett berichtete Stresemann, der amerikanische Botschafter Houghton und mehrere seiner Kollegen hätten ihm mitgeteilt, eine Kandidatur von Tirpitz werde als schwere Belastung angesehen. Die Verhandlungen standen, kaum dass sie begonnen hatten, bereits vor dem Abbruch. Doch nun fiel die DVP-Fraktion der Regierung in den Rücken. Am 26. Mai fasste sie den Beschluss, die Demission des Kabinetts zu fordern, um die Bahn freizumachen für die verfassungsmäßige Aufgabe des Reichspräsidenten, eine den neuen parlamentarischen Verhältnissen entsprechende Regierungsbildung herbeizuführen. Reichskanzler Marx blieb nichts anderes übrig, als noch am Abend den Bruch der Koalition zu konstatieren und den Reichspräsidenten vom Rücktritt des Kabinetts zu informieren. Jetzt lag die Initiative wieder bei Ebert. Am 28. Mai, nach ergebnislosen Sondierungen mit dem DNVP-Vorsitzenden Hergt, beauftragte er Marx erneut mit der Kabinettsbildung. Auch in der zweiten Verhandlungsrunde stellte sich rasch heraus, dass die Unterhändler der DNVP zu einer vorbehaltlosen Anerkennung des Sachverständigengutachtens nicht bereit waren. Zwar hielten sie nicht mehr an einer Kandidatur von Tirpitz fest, doch nach wie vor verlangten sie einen Kurswechsel in der Außenpolitik, die Ablösung Stresemanns als Außenminister und die Umbildung der preußischen Regierung, der Großen Koalition unter dem Ministerpräsidenten Otto Braun. Diese Forderungen waren, wie die Führung der DNVP sehr wohl wusste, für Marx unannehmbar, und der Verdacht drängt sich auf, dass sie an einen Eintritt in die Regierung zu diesem Zeitpunkt gar nicht ernsthaft interessiert war, sondern bis zur Regelung der Reparationsfrage warten wollte, um sich nicht mit der Verantwortung zu belasten. Aber noch wollte der rechte Flügel in der DVP nicht von dem Wunsch einer Einbeziehung der Deutschnationalen in die Regierung ablassen. Nach einer stürmischen Debatte beschloss die Fraktion am 30. Mai, gegen den heftigen Widerstand von Stresemanns Anhängern, die Koalition nicht an der Person des Außenministers scheitern zu lassen. Die Fraktion, so lautete die vom Fraktionsvorsitzenden Scholz der Öffentlichkeit mitgeteilte Formel, hält so lange an Stresemann fest, als er selbst will. Der Außenminister reagierte auf die kaum verhüllte Rücktrittsforderung, indem er Marx bat, bei den Verhandlungen auf seine Person keine Rücksicht zu nehmen. Wie tief verletzt er durch das illoyale Verhalten der Fraktionsmehrheit war, offenbarte er in einem Gespräch mit Lord Debenham. Er verstehe nur zu gut, was Bismarck meinte, wenn er sagte, »Ich habe die ganze Nacht gehasst«, und in seinem Notizkalender hielt er eine Bemerkung des Reichspräsidenten fest. Es ist eine Tragik, wie ein Mann wie Stresemann von seiner eigenen Partei behandelt wird. Doch Marx war unter keinen Umständen geneigt, seinen Außenminister fallen zu lassen, schon gar nicht in einer Situation, in der sich durch den Ausgang der Wahlen in Frankreich die außenpolitischen Perspektiven für Deutschland noch einmal deutlich verbessert hatten. Am 3. Juni brach er die Gespräche mit der DNVP ab. Die DVP-Fraktion beeilte sich, ihr Bedauern darüber auszudrücken, dass die Verhandlungen zur Bildung einer großen Bürgerkoalition gescheitert seien, nicht ohne hinzuzufügen, sie hält damit den Gedanken an sich nicht für tot, sie hofft, dass das große Ziel zu gegebener Zeit noch erreicht werden kann. Zentrum, DDP und DVP erklärten sich zur Fortsetzung der bisherigen Koalition bereit, die BVP war nicht mehr vertreten. Wegen Differenzen mit dem Zentrum war Justizminister Emminger bereits Mitte April zurückgetreten. Die übrigen Minister wurden noch am 3. Juni in ihren Ämtern bestätigt. Die Komödie der Irrungen ist vorbei. Das alte Kabinett Marx ist aus der Versenkung aufgetaucht, kommentierte Erich Dombrowski im Berliner Tageblatt. Über 14 Tage hat die Krise gedauert. Man muss sich erst die Augen reiben, wenn man zu den Dingen wieder Distanz gewinnen will. Zeitweise ging es in einigen Fraktionen wie in einem Tollhause zu. Kein Mensch kannte sich mehr ein noch aus. Minen wurden gelegt, Intrigen gesponnen. Falsche Informationen wurden an die Presse lanciert. Dementis folgten. Kurz, mitunter musste man an dem gesunden Menschenverstand der Beteiligten zweifeln. Die parlamentarische Basis des zweiten Kabinetts Marx war noch schmaler als die des ersten. Es konnte sich nur auf 138 von 472 Abgeordneten stützen, bedurfte also der Unterstützung oder zumindest Tolerierung durch die Sozialdemokraten oder die Deutschnationalen. Am 6. Juni überstand der Reichskanzler einen Misstrauensantrag der DNVP mit Hilfe der SPD. Seine Regierungserklärung wurde mit 246 von 429 abgegebenen Stimmen gebilligt. Für die Annahme des Dawes-Plans und der zu seiner Umsetzung notwendigen Gesetze reichte freilich die einfache Mehrheit im Reichstag nicht in jedem Fall aus. Denn blieb es bei dem Vorhaben, die Reichsbahn in eine Gesellschaft umzuwandeln, deren Aufsichtsgremien Vertreter der Gläubigermächte angehören sollten, dann musste die Reichsverfassung geändert werden. Dazu war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, und die konnte nur erreicht werden, wenn wenigstens ein Teil der deutschnationalen Fraktion seine Zustimmung gab. Ob die Partei über ihren Schatten springen würde, war im Sommer 1924 noch ganz ungewiss. Für das zweite Kabinett Marx sollte das Ringen um die Annahme des Dawes-Abkommens zur entscheidenden Bewährungsprobe werden. Am 16. Juli 1924 begannen in London die internationalen Verhandlungen über den Dawes-Plan unter dem Vorsitz des britischen Premiers Macdonald. Zunächst tagten die Alliierten unter sich. Außenminister Stresemann hatte bereits vor Beginn der Konferenz in mehreren Gesprächen mit amerikanischen Diplomaten darauf aufmerksam gemacht, dass ohne eine bindende Erklärung Frankreichs zur militärischen Räumung der besetzten Gebiete eine Zustimmung zu den Dawes-Gesetzen im Reichstag kaum möglich sein würde. Die Aussichten, hier zu einer zufriedenstellenden Lösung zu gelangen, standen trotz des Machtwechsels in Paris nicht besonders günstig. »Der politische Horizont hat sich verfinstert«, schrieb Stresemann am 7. Juli an seine in der Schweiz weilende Frau. »Man will das Ruhrgebiet nicht räumen. Herriot ist schwach, die Lage unserer Regierung sehr prekär, wenn wir nicht Besserung schaffen.« Und in einem Brief vom 25. Juli klang es noch pessimistischer. »Wir haben noch keine Einladung nach London, und es steht überhaupt nicht fest, ob die Konferenz zu einem guten Ergebnis führt oder auffliegt.« Erst auf Drängen der Amerikaner stimmten Franzosen und Briten am 2. August zu, eine deutsche Delegation nach London einzuladen. Bevor die führenden Männer des Kabinetts, Reichskanzler Marx, Außenminister Stresemann und Finanzminister Luther, am 4. August Berlin verließen, hatte Ebert ihnen noch mit auf den Weg gegeben, in der Frage der Ruhrräumung mit aller Energie und äußerster Entschiedenheit zu verhandeln. Für die Deutschen war es eine Premiere auf internationalem Parkett. Stresemann war zunächst besorgt, ob er den Anforderungen der Verhandlungen gewachsen sein würde, doch schon bald berichtete er seiner Frau, dass er sich in die Atmosphäre der Konferenz hineingefunden habe und fast völlig den englischen und französischen Ausführungen der anderen Delegierten folgen könne. Bereits in seiner Auftaktrede am 6. August drängte Marx darauf, die Frage der Räumung der besetzten Gebiete, die offiziell gar nicht auf der Tagesordnung stand, zum Gegenstand der Konferenz zu machen. Da die Reparationsfragen im engeren Sinne kaum mehr strittig waren, wurde dieser Punkt zum Kardinalproblem der Verhandlungen. Der französischen Delegation war klar, dass sie nicht beim kategorischen Nein bleiben konnte, aber wie weit durfte Herriot den Deutschen entgegenkommen, ohne die öffentliche Meinung in Frankreich gegen sich aufzubringen? In einem ersten Gespräch unter vier Augen versuchte Stresemann, den französischen Ministerpräsidenten davon zu überzeugen, dass die Furcht Frankreichs vor der nationalistischen Bewegung in Deutschland unbegründet sei. Die Deutschvölkischen hätten nach ihrem Erfolg in den Maiwahlen ihren Höhepunkt bereits überschritten und die Spitzenorganisationen der Industrie hätten sich, trotz der Agitation der Hugenberg-Presse, positiv zum Sachverständigengutachten geäußert. Um diesem zur Annahme zu verhelfen, sei auch im Blick auf die psychologische Einstellung des deutschen Volkes eine Einigung in der Räumungsfrage unabdingbar. Herriot äußerte Verständnis für das deutsche Verlangen nach einem Äquivalent, ohne sich jedoch bereits festzulegen. Nach Rücksprache mit seinem Kabinett teilte er in einer zweiten Unterredung am 11. August mit, dass er die Zustimmung zur Ruhrräumung binnen eines Jahres anbieten könne. Gehe er weiter, laufe seine Regierung Gefahr, gestürzt zu werden. Stresemann entgegnete, ein Jahr sei entschieden zu lang. Auf das dringende deutsche Ersuchen, kürzere Räumungsfristen vorzuschlagen, reagierte die französische Seite ablehnend. Damit steckten die Verhandlungen fest. Am 14. August, einem kritischen Tag erster Ordnung, gelang es den vereinten Anstrengungen McDonalds und des amerikanischen Botschafters in London, Frank Kellogg, die deutsche Delegation davon zu überzeugen, dass Herriot mit Rücksicht auf seine Stellung in Frankreich nicht über sein Angebot hinausgehen könne. Lehne sie es ab, würde ihr die Verantwortung für das Scheitern der Konferenz zufallen. Nachdem Reichspräsident Ebert grünes Licht gegeben hatte, stimmten die Deutschen der einjährigen Räumungsfrist zu. Als Zeichen des guten Willens erklärten sich die Franzosen bereit, mit der Räumung der Zone um Dortmund sofort zu beginnen und die drei Städte, die sie im März 1921 als Sanktionsmaßnahme besetzt hatten, Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort, zusammen mit dem restlichen Ruhrgebiet binnen Jahresfrist zu räumen. Am 16. August wurden die Unterschriften unter das Londoner Abkommen gesetzt. Nun galt es, das Abkommen über die parlamentarische Hürde zu bringen. Für die meisten Dawes-Gesetze genügte eine einfache Mehrheit, und die galt als gesichert, weil die SPD ihre Unterstützung zugesagt hatte. Um aber die für das Reichsbahngesetz notwendige Zweidrittelmehrheit zu erreichen, musste, wie erwähnt, ein hinreichend großer Teil der oppositionellen DNVP zustimmen. Nicht nur die Spitzenverbände der Wirtschaft, der Reichsverband der deutschen Industrie und der Reichslandbund übten Druck auf die Partei aus. Auch Reichspräsident und Reichsregierung taten alles, um die Deutschnationalen zur Korrektur ihrer schroffen Ablehnung zu bewegen. Auf ihren Wunsch hin empfing der amerikanische Botschafter Houghton am 20. August die Führer der DNVP Oskar Hergt, Kuno Graf Westarp und deren außenpolitischen Sprecher Otto Hoetzsch und führten ihnen vor Augen, dass Deutschland bei einer Ablehnung die dringend benötigten amerikanischen Anleihen nicht bekommen würde. Außerdem drohte der Reichskanzler wieder damit, für den Fall eines Scheiterns der Dawes-Gesetze den Reichstag aufzulösen. Eine Aussicht, die den Deutschnationalen diesmal nicht gefallen konnte, weil kaum damit zu rechnen war, dass sie bei Neuwahlen das gute Ergebnis vom Mai wiederholen würden. Dennoch lehnte die DNVP-Fraktion bei der zweiten Lesung am 27. August das Reichsbahngesetz noch fast geschlossen ab. Um das Abkommen, ein Kernstück seiner Außenpolitik, in letzter Minute zu retten, entschloss sich Stresemann zu einer ungewöhnlichen Kehrtwende. In einer eilig einberufenen Fraktionssitzung am 28. August veranlasste er die Abgeordneten seiner Partei, ob mit oder ohne Wissen des Reichskanzlers ist nicht klar, der DNVP in einem offenen Brief zu versprechen, mit allen Mitteln für eine ihrer Bedeutung entsprechende Teilnahme an der Regierung einzutreten, sofern sie die Verantwortung am Zustandekommen des Londoner Paktes mitzutragen bereit sei. Auch das Gesamtkabinett ging noch einen Schritt auf die DNVP zu. Vor der dritten und entscheidenden Lesung verständigte es sich auf eine von den Deutschnationalen schon seit längerem geforderte Erklärung zur Kriegsschuldfrage, in der sie die Feststellung des Versailler Vertrages, Deutschland habe den Weltkrieg mit seinem Angriff entfesselt, als den Tatsachen der Geschichte widersprechend zurückwies. Es ist eine gerechte Forderung des deutschen Volkes, von der Bürde dieser falschen Anklage befreit zu werden. Von ihrer Zusage, diese Erklärung den Alliierten zur Kenntnis zu bringen, rückte die Reichsregierung nach Warnungen vor allem aus London und Paris ab. Sie hätte in der Tat bei den ehemaligen Kriegsgegnern für starke Irritationen sorgen und die gerade begonnene Verständigungspolitik in Frage stellen können. Am Nachmittag des 29. August sollte die Entscheidung fallen. Harry Graf Kessler hielt in seinem Tagebuch den hochdramatischen Augenblick im Reichstag fest. »Die Luft ist schrecklich feucht, warm und verbraucht, aber alles verharrt in atemloser, von Minute zu Minute steigernder Spannung. Man fühlt, dass ein fast welthistorischer Moment herannaht, das eigentliche Kriegsende oder eine neue, noch stärkere Kriegsfortsetzung.« Alle Augen richteten sich auf die Fraktion der Deutschnationalen. Und es zeigte sich, dass die Kombination von Drohung und Lockung ihre Wirkung nicht verfehlt hatte. 48 ihrer Abgeordneten, knapp die Hälfte, stimmte dem Reichsbahngesetz zu und verhalf ihm zur verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit. Insgesamt votierten 314 von 441 Abgeordneten mit Ja. Die Annahme des Londoner Vertragswerks war damit gesichert. Nach Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses setzte ein ohrenbetäubender Lärm der Deutschvölkischen und der Kommunisten ein. Werner Scholem, ein Bruder Gershoms, Abgeordneter der KPD und Redakteur der Roten Fahne, brüllte zu den Deutschnationalen hinüber: »Schweinebande!« Der Abgeordnete der DVFP, Albrecht von Gräfe, reckte drohend die Faust gegen die Diplomatenloge, wo Beifall geklatscht worden war. »Es ist eine Schande«, rief Ludendorff, der ebenfalls für die Völkischen im Reichstag saß, beim Hinausgehen einem DVP-Abgeordneten, Konteradmiral Franz Brüninghaus zu. »Ich habe vor 10 Jahren Tannenberg gewonnen. Sie haben heute hier das jüdische Tannenberg gemacht.« »Die Schlacht ist geschlagen«, kommentierte Erich Dombrowski im Berliner Tageblatt, die Annahme der Dawes-Gesetze im Reichstag. Unter all die Tage der Ungewissheit, der Beklemmung und der Sorge um das Morgen ist ein Schlusspunkt gesetzt worden. Jetzt wissen wir, dass es wieder aufwärts gehen kann und aufwärts gehen wird. Die Vossische Zeitung sprach von einem neuen Abschnitt der deutschen Geschichte. Die Politik, als deren Märtyrer Walter Rathenau und Erzberger fielen, hat sich durchgesetzt. Das ist die entscheidende Tatsache, an der nicht gerüttelt werden kann. Tatsächlich war das Londoner Abkommen ein großer Erfolg für Deutschland. Zwar musste es Einschränkungen seiner Hoheitsrechte hinnehmen, so dadurch, dass ein Generalagent für den Transfer der Reparationszahlungen in Berlin eingesetzt wurde, aber dieser Nachteil wurde bei weitem aufgewogen durch die wiedergewonnene Kreditwürdigkeit. Nach der Dors-Anleihe, die in kurzer Zeit um ein Vielfaches überzeichnet wurde, setzte ein starker Zustrom ausländischen, zumeist amerikanischen Kapitals ein. Über Deutschland ging, um ein Wort Arthur Rosenbergs zu zitieren, die Dollarsonne auf. Am 30. August 1924, dem Tag der Unterzeichnung des Abkommens, konnte die provisorische Rentenmark durch die Reichsmark ersetzt werden, die durch 40% Gold oder in Gold eintauschbare Devisen gedeckt sein musste. Überdies war es der deutschen Delegation in London gelungen, einen festen Termin für das Ende der militärischen Besetzung des Ruhrgebiets auszuhandeln. Mit der Entschärfung des Reparationsproblems und der Räumungsfrage trat eine deutliche Entspannung der Lage ein. Die Nachkriegszeit war definitiv beendet, der Weg frei für eine Rückkehr Deutschlands als gleichberechtigtes Mitglied in die internationale Gemeinschaft. Die Jahre zwischen 1924 und 1929 gelten als die besten in der Geschichte der Weimarer Republik, als die viel zitierten goldenen Zwanziger. Auf die krisenhaften Nachkriegswirren und die Hyperinflation von 1923 folgte eine Periode ökonomischer und politischer Konsolidierung. Nachdem die Währung stabilisiert war, erholte sich die Wirtschaft bemerkenswert rasch. 1927 erreichte die Industrieproduktion erstmals wieder den Vorkriegsstand. Die Reallöhne der Beschäftigten verzeichneten einen kräftigen Zuwachs, während die Arbeitslosigkeit, die im Winter 1923/24 noch bei über 20% gelegen hatte, eine rückläufige Tendenz zeigte. Der Sozialstaat wurde wieder gestärkt. 1927 wurde eine Arbeitslosenversicherung eingeführt. Auch in der Außenpolitik waren weitere Fortschritte zu verzeichnen. Unter Stresemann, der bis zu seinem Tod am 3. Oktober 1929 das Außenministerium leitete, wurde der Kurs der Verständigung mit den Westmächten konsequent fortgesetzt. In den Locarno-Verträgen vom Oktober 1925 erkannte Deutschland die im Versailler Vertrag festgelegte Westgrenze an und bestätigte die Entmilitarisierung des Rheinlands. Im September 1926 folgte Deutschlands Beitritt zum Völkerbund. Das Deutsche Reich nahm nur 8 Jahre nach Ende des Weltkriegs wieder einen geachteten Platz im Konzert der Mächte ein. Allerdings schloss Stresemanns Bereitschaft zur Aussöhnung mit Frankreich zu keinem Zeitpunkt eine Anerkennung der polnischen Westgrenze, also ein Ost-Locarno, ein. Sein Ziel war und blieb, Deutschlands Großmachtstellung wiederherzustellen, und dazu gehörte für ihn unverzichtbar eine friedliche Revision der deutschen Ostgrenzen. Wenn von den goldenen Zwanzigern die Rede ist, denkt man freilich nicht in erster Linie an die wirtschaftliche Erholung und die außenpolitischen Erfolge, sondern an die Kultur von Weimar, deren ungewöhnlicher Reichtum an Kreativität und Experimentierfreude auch schon in den ersten Nachkriegsjahren im vorangegangenen Kapitel geschildert wurde. Auf den Expressionismus mit seinem ekstatischen Pathos und seinen gesellschaftsverändernden Utopien folgte um 1924 eine Phase der neuen Sachlichkeit, die Tendenz zu kühler, der gesellschaftlichen Realität zugewandter Nüchternheit in Literatur, Malerei und Architektur. Nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit, nichts ist exotischer als unsere Umwelt, nichts ist fantasievoller als die Sachlichkeit, schrieb Egon Erwin Kisch im Vorwort der Erstausgabe seiner Sammlung »Der rasende Reporter« von 1924. Befördert durch die neuen Medien, vor allem Film und Rundfunk, etablierte sich eine moderne Massenkultur, deren Angebote nicht mehr nur von privilegierten Schichten genutzt werden konnten. Vibrierender Mittelpunkt der Roaring Twenties blieb die Metropole Berlin mit ihrem riesigen Amüsierbetrieb, ihren Theatern, Opernhäusern, Filmpalästen, Varietés, Tanzbars. Große Attraktivität erfreute sich nach wie vor der Sport, neben Boxkämpfen und Sechstage- und Autorennen auch Fußball und Leichtathletik. Sebastian Haffner hat in seiner »Geschichte eines Deutschen« von einem regelrechten Sportfimmel gesprochen, dem er, wie viele seiner Altersgenossen, in den mittleren Jahren der Weimarer Republik erlegen sei. Traditionelle Rollen- und Geschlechterbilder wurden aufgebrochen. Die Frauenmode wurde praktischer und legerer, das Schnürkorsett gehörte endgültig der Vergangenheit an. Der Bubikopf avancierte zum Zeichen weiblicher Emanzipation. Rauchen in der Öffentlichkeit war für Frauen kein Tabu mehr. ein freierer Umgang mit Sexualität jenseits rigider, wilhelminischer Moralvorstellungen bestimmte das Verhältnis der Geschlechter. All das bedeutete eine Fülle an neuen Erfahrungen, Anregungen, Zerstreuungen, die dem Trend zum politischen Extremismus entgegenwirkten. Das scheinbar beruhigende Bild einer gefestigten Demokratie zeigte jedoch Risse. Auch in den mittleren Jahren der Republik war die Stabilität trügerisch. In gewisser Weise glich Weimar in dieser kurzen Periode der Sanatoriumsgesellschaft in Thomas Manns Roman »Der Zauberberg«, dem literarischen Ereignis des Jahres 1924. Die vom ständigen leichten Fieber geröteten Backen der Tuberkulösen täuschten über die tückischen Krankheitssymptome hinweg. Der konjunkturelle Aufschwung nach 1924 war nicht nachhaltig. Er wurde im Wesentlichen finanziert mit Hilfe amerikanischer Kredite. Zwischen 1924 und 1930 strömten 5 Milliarden Dollar ins Land, mehr als mit der Marshallplan-Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg. Das machte die deutsche Wirtschaft in starkem Maße abhängig vom Konjunkturzyklus in den USA und sollte sich, als nach dem New Yorker Börsenkrach im Oktober 1929 die Weltwirtschaftskrise begann, als krisenverschärfend erweisen. Ebenso blieben die politischen Verhältnisse fragil. Ständige Kabinettskrisen, Um- und Neubildungen der Regierung waren an der Tagesordnung. Am 20. Oktober 1924 löste Reichspräsident Ebert den Reichstag ein zweites Mal auf, nachdem die DVP ihr Versprechen, für die Einbeziehung der Deutschnationalen in die Regierung einzutreten, eingelöst hatte. Die Reichstagswahl vom 7. Dezember zeigte eine deutliche Tendenz zur Entradikalisierung. Die bürgerlichen Mittelparteien, DDP, Zentrum, DVP, BVP, aber auch die DNVP konnten leicht zulegen. Die stärksten Gewinne verbuchte die SPD. Ihr Anteil stieg von 20,5 auf 26%. Eindeutige Verlierer waren die extremen Flügelparteien. Die Vereinigten Nationalsozialisten und Völkischen fielen von 6,5 auf 3%, die Kommunisten von 12,9 auf 9%. Am 15. Januar 1925 bildete der parteilose bisherige Finanzminister Hans Luther ein Kabinett aus Vertretern von DNVP, DVP, Zentrum und BVP, die erste Rechtsregierung der Weimarer Republik. Zuvor hatte die DVP eine alte Bedingung der DNVP erfüllt und war aus der Großen Koalition in Preußen ausgetreten. Bereits im Oktober 1925 schied die DNVP aus Protest gegen die Locarno-Verträge aus der Regierung aus. Daraufhin trat Luther am 5. Dezember zurück, wurde aber von Ebert erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Am 20. Januar 1926 präsentierte er eine bürgerliche Minderheitsregierung der Politiker von DDP, DVP, Zentrum und BVP angehörten. Die Amtszeit des zweiten Kabinetts Luther dauerte noch kürzer als die des ersten. Am 12. Mai 1926 stürzte es über den sogenannten Flaggenstreit. Der Reichskanzler hatte den deutschen Auslandsmissionen das Recht zugestanden, neben der Flagge der Republik auch wieder die alten schwarz-weiß-roten Farben des Kaiserreichs zu zeigen und damit einen Sturm der Entrüstung im republikanischen Lager ausgelöst. Nun kam der Zentrumspolitiker Wilhelm Marx wieder zum Zuge, der am 17. Mai 1926 zum Chef einer nahezu unveränderten Minderheitsregierung berufen wurde. Das dritte Kabinett Marx wurde am 17. Dezember 1926 gestürzt, nachdem der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann in einer aufsehenerregenden Rede im Reichstag die illegale Aufrüstung der Reichswehr enthüllt hatte. Am 29. Januar 1927 bildete Marx sein viertes Kabinett, in dem nun wieder die Deutschnationalen mit gleich 4 Ministern vertreten waren. Diese zweite Rechtskoalition zerbrach im Februar 1928 im Streit um ein neues Schulgesetz. Am 21. März wurde der Reichstag aufgelöst und für den 20. Mai die Neuwahl angesetzt. Aus dieser Wahl ging die SPD als Sieger hervor. Sie wurde mit 29,8% der Stimmen bei weitem stärkste Partei und deklassierte die DNVP, die dramatisch abstürzte von 20,5 auf 14,3%. Ihre Regierungsbeteiligung hatte sich mithin für sie nicht ausgezahlt. Stimmenverluste mussten auch die Parteien der Mitte hinnehmen. Auf den extremen Flügeln kamen die Nationalsozialisten nur noch auf 2,6%, während sich die Kommunisten auf 10,6% statt bisher 9% verbessern konnten. Mit der Regierungsbildung wurde der SPD-Vorsitzende Hermann Müller beauftragt, der schon 1920 einmal für einige Monate Reichskanzler gewesen war. Nach mühevollen Verhandlungen kam erst am 28. Juni 1928 ein Kabinett der Persönlichkeiten aus SPD, DDP, Zentrum, DVP und BVP zustande, die zweite große Koalition seit 1923. In den 4,5 Jahren seit Ende der Hyperinflation hatten 6 Regierungen einander abgelöst. Jede hatte bereits den Keim des Zerfalls in sich getragen, weil es in wichtigen Fragen keinen Konsens zwischen den Koalitionspartnern gab und es unter den Parteien an Bereitschaft zum Kompromiss fehlte. Unser ganzes parlamentarisches Leben steht noch ganz und gar in der Erinnerung an den wilhelminischen Absolutismus, wo der Reichstag zwar viel zu reden, aber nichts zu beschließen hatte und jede noch so arge Kalamität endlich durch ein allerhöchstes Machtwort beschlossen wurde, kritisierte Karl von Ossietzky in der Weltbühne anlässlich des 10. Jahrestags der Verabschiedung der Reichsverfassung am 11. August 1929. Dadurch ist ein Zustand von Unsicherheit geschaffen worden, der den Glauben an die Möglichkeiten der Republik lähmt, um die Bezirke der Politik die Zone einer kühlen, etwas verächtlichen Skepsis legt und vor allen Dingen den heute 20-Jährigen das triste Bild eines Systems zeigt, das nicht klappen will. Die Instabilität der Regierungsverhältnisse war in der Tat nicht dazu angetan, das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des demokratischen Systems zu stärken. Es wuchs der Verdruss am Weimarer Parteienstaat, und nicht zufällig richteten sich viele Blicke auf den Reichspräsidenten. Denn je mehr sich das Parlament selbst blockierte, desto stärker mussten sich die Gewichte zugunsten der präsidialen Elemente der Verfassung verschieben. Am 28. Februar 1925 starb Friedrich Ebert im Alter von nur 54 Jahren an einer verschleppten Blinddarmentzündung. Zu seinem Nachfolger wurde im zweiten Wahlgang am 26. April der bereits 77-jährige ehemalige kaiserliche Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg gewählt, der sich als Weltkriegsheld auf der Rechten immer noch großer Popularität erfreute. Der Sieg des entschiedenen Monarchisten über den Kandidaten der Demokraten Wilhelm Marx löste unter den Anhängern der Republik Entsetzen aus. Sie habe nie gedacht, dass es bei uns 14 Millionen derartig Verbohrte gibt, teilte Betty Scholem ihrem Sohn Gershom mit. Thea Sternheim empfand, als sie die Nachricht erfuhr, die gleiche Sensation des Schreckens und der Hilflosigkeit wie in den ersten Augusttagen 1914. Und auch Viktor Klemperer, der sich in Paris aufhielt, fühlte sich an den Beginn des Ersten Weltkriegs erinnert. Ich habe den Eindruck, dass etwas Ähnliches vorgefallen ist wie am 28. Juni 1914, als man den österreichischen Thronfolger mordete. Was wird aus Deutschland werden? Harry Graf Kessler hingegen versuchte, dem Ereignis auch etwas Positives abzugewinnen. Nachdem Hindenburg am 12. Mai 1925 im Reichstag den Eid auf die Verfassung abgelegt hatte, notierte er, nun werde die Republik hoffähig einschließlich Schwarz-Rot-Gold, das jetzt überall mit Hindenburg zusammen als seine persönliche Standartenfarbe erscheinen wird. Etwas von der Verehrung für ihn wird unvermeidlich darauf abfärben. Wenn die Republikaner ihre Wachsamkeit und Einigkeit nicht aufgeben, kann die Wahl Hindenburgs für die Republik und den Frieden sogar noch ganz nützlich werden. Die Befürchtungen, mit denen die republikanische Öffentlichkeit auf die Wahl Hindenburgs reagiert hatte, erfüllten sich zunächst nicht. Der neue Reichspräsident hatte versprochen, die republikanische Verfassung zu achten, und in den ersten Jahren seiner Amtszeit schien er sich an das Versprechen halten zu wollen. Doch die Hoffnungen, dass sich nun die Verächter der Republik mit der demokratischen Ordnung von Weimar aussöhnen würden, sollten sich nicht erfüllen. Im Oktober 1928 wurde der Medienmogul Alfred Hugenberg zum neuen Vorsitzenden der DNVP gewählt. Er legte die Partei wieder auf einen Kurs kompromissloser Opposition fest. Die alten Herrschaftseliten in Großindustrie, ostelbischem Großgrundbesitz, Reichswehr und Bürokratie wussten mit Hindenburg nun wieder einen Mann an der Spitze, über den sie einen direkten Zugang zur Macht hatten. Schon früh wurden in Hindenburgs Umgebung Pläne geschmiedet für die Etablierung eines Präsidialregimes, das sich vom Parlament gänzlich unabhängig machen sollte. Am 27. März 1930 zerbrach die Große Koalition unter Hermann Müller an ihren inneren Widersprüchen. Der Anlass war ein vergleichsweise geringfügiger: die Anhebung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung von 3,5 auf 4%, die von der SPD gewollt, von der DVP aber abgelehnt wurde. Jetzt schlug die Stunde für die Befürworter einer autoritären Krisenlösung. Der neue Reichskanzler, der Zentrumspolitiker Heinrich Brüning, erhielt den Auftrag, unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen im Reichstag zu regieren, gestützt allein auf das Vertrauen des Reichspräsidenten und den Artikel 48 der Reichsverfassung. Was folgte, war eine dreijährige Agonie des parlamentarischen Systems, war die Erosion der bürgerlichen Mitte und der Durchbruch der NSDAP zur Massenbewegung. Schließlich, nach den Zwischenstufen der Präsidialkabinette Franz von Papens und Kurt von Schleichers, die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. Nichts hat das deutsche Volk, dies muss immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation, schrieb Stefan Zweig in seiner 1941 im brasilianischen Exil kurz vor seinem Tod beendeten Autobiografie »Die Welt von gestern«. Nicht wenige Zeitgenossen sahen es ähnlich. Der Irrsinn der Inflation habe den Grundstock zu einer tausendfach entsetzlicheren Krankheit, dem Hitlerismus, gelegt, urteilte Martin Feuchtwanger, der jüngere Bruder von Leon, in seinem Erinnerungsbuch. Sebastian Haffner kam in seiner 1939 im englischen Exil verfassten »Geschichte eines Deutschen« zu dem Ergebnis, das Jahr 1923 habe Deutschland fertig gemacht. Nicht speziell zum Narzissmus, aber zu jedem fantastischen Abenteuer. In seinen Erinnerungen aus der deutschen Inflation, aufgeschrieben 1942 im kalifornischen Exil, sah auch Thomas Mann im Hexensabbat der Inflationszeit ein Vorspiel für das Kommende. Es geht ein gerader Weg von dem Wahnsinn der deutschen Inflation zum Wahnsinn des Dritten Reiches. So wie die Deutschen ihre Geldeinheit zur Million, Billion und Trillion anschwellen und schließlich zerplatzen sahen, so sahen sie später ihren Staat zum Reich aller Deutschen, zum Lebensraum, zur europäischen Ordnung, zur Weltherrschaft anschwellen und werden ihn so auch noch zerplatzen sehen. Tatsächlich hatte sich die Krisenerfahrung von 1923 tief in die kollektive Mentalität der Deutschen eingebrannt. Die Entwertung des Geldes war mit einer Entwertung überkommener Wertvorstellungen und sozialer Normen einhergegangen, der Glaube ans Verlässliche, Haltbare, einer großen Verunsicherung gewichen. Für viele Hunderttausende hatte die Inflation Vermögen und Status zunichte gemacht. Besonders das Bildungsbürgertum litt unter dem Verlust materieller Sicherheit und der privilegierten gesellschaftlichen Stellung, die es im Kaiserreich besessen hatte. In der verklärenden Rückschau erschienen die Jahrzehnte vor 1914 als die gute alte Zeit, als Hort der Stabilität und bürgerlicher Sekurität. Das Inflationstrauma warf aber auch seine Schatten voraus. Es war nicht zuletzt die Angst vor einem neuen Verfall der Währung, die Reichskanzler Brüning zwischen 1930 und 1932 dazu bewegte, eisern an seiner deflationären Wirtschafts- und Finanzpolitik festzuhalten, statt die Konjunktur durch Erhöhung der Staatsausgaben anzukurbeln. Nur 5 Jahre nach den deprimierenden Erfahrungen der Inflationsperiode erlebte die Weimarer Republik ihre Höllenfahrt in den Abgrund einer beispiellosen Depression. Deutschland wurde von der Weltwirtschaftskrise besonders hart betroffen, weil sie hier zusammenfiel mit einem dramatischen Legitimitätsverlust der demokratischen Institutionen und Parteien. Mit dem Hereinbrechen einer neuen wirtschaftlich-politischen Doppelkrise bislang unbekannten Ausmaßes war die seelische Widerstandskraft vieler Menschen erschöpft. Noch stärker als 1923 griff eine allgemeine Katastrophen- und Endzeitstimmung um sich, erhielten die ohnehin virulenten Ressentiments gegen das System von Weimar noch einmal kräftigen Auftrieb. Wie kein zweiter Politiker verstand es Hitler, sich als nationaler Messias zu inszenieren und die Heilserwartungen des Publikums auf sich zu lenken. In der Reichstagswahl vom 12. September 1930 erzielte die NSDAP einen Erdrutscherfolg. Sie steigerte ihren Stimmenanteil von 2,6 auf 18,3%. In der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 verdoppelte sie das Ergebnis noch einmal, Sie wurde mit 37,3% die mit Abstand stärkste Partei und konnte diesen Status auch nach Stimmenverlusten in der Wahl vom 6. November 1932 behaupten. Dass er, einmal an der Macht, alle Parteien außer der eigenen auflösen würde, daran hatte Hitler nie einen Zweifel gelassen. Dennoch führte kein gerader Weg zur Machtübertragung an Hitler. Der Untergang der Weimarer Republik war keineswegs zwangsläufig. Sie hatte 1923 eine erstaunliche Überlebensfähigkeit bewiesen und sie hätte vielleicht auch die noch schwereren Jahre von 1930 bis 1932 überstehen können, wenn an der Spitze des Staates ein Mann wie Ebert gestanden hätte, der entschlossen gewesen wäre, die parlamentarische Demokratie mit allen Mitteln zu verteidigen. In ihrer zweiten Existenzkrise aber fehlte der Republik der zuverlässige Rückhalt beim Reichspräsidenten. Hinter Hindenburg sammelten sich jene Kräfte, die nachholen wollten, was ihnen 1923 noch nicht gelungen war, die verhasste Republik zu Fall bringen und eine autoritäre Ordnung aufzurichten. Ende Januar 1933 wähnten sie sich am Ziel. Im Kabinett der nationalen Konzentration besaßen Hitlers konservative Bündnispartner ein deutliches Übergewicht. Doch die Vorstellung, man könne den Führer der NSDAP für die eigenen sozialreaktionären Interessen einspannen und die Dynamik seiner Bewegung unter Kontrolle halten, sollte sich als grandiose Illusion entpuppen. Hitler brauchte nur wenige Monate, um alle Gegenkräfte auszuschalten und eine nationale Diktatur zu etablieren, die in ihrer Radikalität und Menschenverachtung weit über das hinausging, was sich die Republikgegner in Wirtschaft, Politik und Reichswehr 1923 erträumt hatten. Sie hörten Deutschland 1923, das Jahr am Abgrund von Volker Ulrich, gesprochen von Peter Bieringer, ein Hörbuch des Verlags C.H. Beck.